nicht. Nein, wir doch nicht. Das ist der Profisport. Genau. Herzlich willkommen zum Weichspüler. Die zweite Ausgabe schon mit Christian. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, Björn. Hi. Wie geht's dir denn so? Was hast du denn in den letzten zwei Wochen so Schönes erlebt? Ja, eigentlich nicht so viel. Ich lag jetzt eine Woche flach. Oh, hat es dich erwischt. Ja, leider. Dicker Hals, Magen-Darm, so das Übliche im Moment. Ach so, dass was so umgeht. Ja. Was aber im Allgemeinen keine Grippe ist, aber halt Grippe genannt wird. Genau. So ein grippaler Infekt, ja. Da helfen dann auch keine Antibiotika. Ja, nur bedingt. Naja, man muss sich da irgendwie so ein bisschen, durch die Zeit irgendwie so bringen und hoffen, dass es einfach schnell besser wird. Ja, meistens wird man ja erst richtig krank, wenn man da in dem Wartezimmer beim Arzt sitzt. Mhm. Da waren wieder genug, die am Rumhusten waren und am Schniefen waren. Also, wenn man da noch nicht krank war, dann ist man krank. Spätestens dann ist man krank, ne? Ja, ich war jetzt auch beim Arzt. Ich habe ja Knie. Und jetzt habe ich Angst, dass ich nicht nur Knie habe, sondern bald auch irgendwie Grippe. Weil da sind auch jede Menge Leute, die wirklich nur am Husten und am Niesen sind und stöhnende Omas und stöhnende Opas. Ja, aber ist mich dann als stöhnender Mit-40er dazugesellt. Ja, aber ist dir mal aufgefallen, wie so ein Wartezimmer aufgebaut ist? Du hast so gefühlte 3,5 Quadratmeter, auf denen sich 30 Leute tummeln. Und in der Mitte ist ein Tisch mit Zeitschriften. Ja, oder auch nicht. Also so ein Tisch könnte ja noch irgendwelche Viren und Bakterien abfangen, aber nein, man sitzt sich ja so dreck gegenüber und dann husten die und man hat schon quasi den Auswurf mitten im Gesicht hängen. Ich habe einen Arzt mit einem größeren Wartezimmer. Ich komme vom Land. Ich habe einen Arzt mit Tisch und Zeitschriften in der Mitte, da hast du dann so Gala, bunte. Ich habe schon gefragt, wo sie Playboy und Penthouse haben. Ja, bei meinem Arzt, der hat immer so einen Teller noch auf dem Tresen stehen mit frischen Äpfeln. Oh, das ist aber nett. Ja, nur keiner bedient sich. Ich würde mich jetzt also fragen, wenn du so 30 Leute da rumrennen hast, die wirklich mit Auswurf da durch die Praxis rennen, ob man dann noch einen von diesen Äpfeln essen möchte. Ja, jetzt, wo du es sagst, also in dem Krankenhaus, wo ich das MRT habe machen lassen, die hatten auch so eine Schale mit Äpfeln. Aber die hatten auch einen Kaffeevollautomaten, wo man sich kostenlos Kaffee ziehen konnte. Und man hat im Anschluss noch eine CD mitgekriegt, wo man dann sein eigenes MRT sehen konnte. Boah, Kino. Ja, nix Kino, Standbild. 254 mal 320 Pixel. Dafür hast du so 3,5 Millionen Euro teures Siemens-Teil, was da so einen Haufen Krach macht und dich 20 Minuten dazu zwingt, dich nicht zu bewegen. Und dann kriegst du so eine Auflösung, die noch schlimmer ist als ein Nokia 6210 oder so. Ja, aber du musst es auch mal so sehen, diese 3 Jahre Lehrgang, die so ein Arzt braucht, um das Bild zu verstehen, müssen ja irgendwie gerechtfertigt sein. Ja, mit einer besseren Auflösung könnte der wahrscheinlich seinen Lehrgang verkürzen. Dann könnte der Azubi machen. Ja. Oder direkt voll automatisieren. Das wäre natürlich eine Maßnahme, ne? Ja, guck mal, so in der Autoindustrie hast du das. Ne? Da hast du dann so riesige Industrie-CTs und da geht alles vollautomatisch. Fertig. Ja gut, aber jedes Auto sieht ja auch gleich aus und zumindest sollte das gleich aussehen. Ja. Aber nicht jedes Knie sieht gleich aus. Ja, aber trotzdem gibt es da immer eine Möglichkeit. Lustig ist ja, dass sie den Befund jetzt immer noch nicht haben. Also das eine Krankenhaus war das, wo ich vorstellig wurde wegen meines Knies. Das andere Krankenhaus war dann 3 Wochen später, das MRT. Und jetzt sollte ich 5 Tage nach dem MRT meinen Befund abholen und der war noch nicht da. Jetzt darf ich noch mal ein bisschen warten und in der Zwischenzeit wird halt nichts gemacht. Ist ja auch nicht. Schonen Sie Ihr Knie, bleiben Sie zu Hause, verschmelzen Sie mit der Couch. Werden Sie eins du mit der Couch ja und dem Universum. Machen. Du kannst ja nicht laufen oder so. Du humpelst ja nur und hast Angst, dass es immer wieder dick wird. Du sitzt den ganzen Tag nur dumm rum. Ja, aber ist immer aufgefallen, so diese Arztbriefe und so, ne? Die werden meistens immer noch analog ausgetauscht. Man müsste ja so sich eigentlich vorstellen, heutzutage so per E-Mail, zack, bums, direkt beim nächsten Arzt, ne? Und alles so standardisiert. Nö, da ist ja keine Unterschrift runter. Ja. Da müssten sie ja PGP einsetzen. Zum Beispiel. Ja, aber das ist ja wieder viel zu kompliziert. Du kannst da brauchen es ja auch die 3 Jahre lang einen Lehrgang. Du kannst es ja auch auf die Krankenkassenkarte kopieren, ne, damit dann jeder Arzt quasi darauf zugreifen kann. Ja, das wollen sie ja jetzt. Ich habe mich ja jahrelang erfolgreich gegen diese blöde Krankenkassenkarte gewehrt. Und jetzt seit dem 01.01.2015 ist die ja wirklich Pflicht mit Foto. Und man konnte bisher immer noch sagen, ja Leute, dass ihr das Foto im Ausland verarbeitet und speichert, das gefällt mir nicht. Also kriegt er keins. Ja, und bisher habe ich halt jedes Quartal so eine Bescheinigung von der Krankenkasse gehabt, die ich dann halt statt Krankenkassenkarte beim Arzt vorlegen konnte. Selten benutzt, immer viel Papier im Portemonnaie gehabt, weil du brauchst 2, eine für einen Zahnarzt, eine für einen Allgemeinarzt. Also 2 DIN A4 Blätter hast du auf jeden Fall im Portemonnaie gehabt. Aber gut, das war mir die Sache wert. Vor allen Dingen war es mir wert, dass sie mich halt irgendwie alle 2 Monate gefühlt, alle 2 Wochen angeschrieben haben. Möchten Sie denn jetzt nicht endlich so eine Krankenkassenkarte beauftragen? Hier haben Sie unseren Vordruck, brauchen Sie nur Ihr Foto einkleben. Wir schicken Ihnen auch einen kostenlosen Freiumschlag mit und das Ding ist ihm halt sofort ab im Müll gewandert. Irgendwann habe ich da angerufen, ich sage, können Sie nicht irgendwo ein Häkchen setzen, dass ich die Dinger nicht mehr haben will? Ja, unsere Software kann das jetzt neuerdings. Wir haben jetzt hier im SAP so eine Möglichkeit, dann werden Sie nicht mehr angeschrieben. Okay, danke. So, jetzt hatte ich dann Ruhe, so ich glaube ein halbes Jahr oder so, seitdem ging es dann. Und es trat ja halt so Anfang Februar, nee, wann war denn das? Ende Januar, glaube ich, trat halt der Fall mit meinem Knie ein. Ja, und dann habe ich halt im Krankenhaus gestanden und gesagt, so, ich muss jetzt halt so einen Wisch haben, habe ich nicht. Der kam halt auch nicht mehr automatisch. Hab ich bei der Krankenkasse angerufen, ich sage, hören Sie mal, ja, sagt sie, Sie brauchen jetzt so eine Karte, Sie müssen die jetzt zwingend haben. Ja, ich sag, gut, wenn nichts anderes dran, ne, dann schicken Sie mir halt so einen verblöden Scheißantrag nochmal zu und dann mache ich das mit der Karte. Ja, gut. Abgewartet. 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Ich denke, boah, normalerweise sind die schneller gewesen. Wenn du sonst irgendwo so einen Schein brauchtest, von denen war der am nächsten Tag da. Ich da wieder angerufen. Ich sag, Sie wollten mir doch so einen Aufnahmeantrag da für die Karte da schicken. Ja, nee, Sie haben hier so ein Häkchen stehen. Ja, ich sag, dann nehmen Sie das blöde Häkchen doch raus. Ich will doch jetzt eine Karte haben. Ich brauch die doch jetzt. Ja, ich sag, und das Krankenhaus, wo ich hier gerade bin, die brauchen halt dringend so eine Bestätigung. Ja, kein Problem, fax ich den sofort zu. Zack, 5 Minuten später war das Fax da. Dann musste ich ja halt zu meinem Hausarzt. Ich sag, so eine Karte habe ich nicht. Ja, kein Problem, ich rufe eben bei der Krankenkasse an und zack, hatte die auch das Fax und alles war in Ordnung. Also, scheint doch zu funktionieren. Genug gelabert. Komm. Anstoßen. Ja, pass mal auf, wir müssen erst mal sagen, was wir denn hier haben. Ja, lass uns doch erst mal anstoßen und dann sagen wir, was wir haben. Erst mal Prost. Wonach riecht er denn? Der ist aber sehr fruchtig. Mhm. Der riecht aber sehr lecker, ja. Ja. Doch. Man muss mal so Geräusche machen, habe ich mir sagen lassen. Ja, da lieben die Hörer. Ja. Dann haben die auch was davon. Oh, der ist aber. Der hat so was Marzipaniges so, ne, im Abgang. Ja. Das kann jetzt aber auch gerade vom veganen Chili noch kommen. Nee, da war kein Marzipan drin. Der ist gut. Was trinken wir? Du hast die Flasche. Wir trinken einen O'Connor irischen Whisky. Was können wir darüber erzählen? Oh, du hast die Brille. Ich Ja, der kommt aus Irland. Hat so ein bisschen was so von, kennst du diese falschen Pastellen? Ja, aber die hasse ich eigentlich. Ich liebe die. Und so ein bisschen was hat er davon, so Veilchen. Distilled and bottled by Cooley Distillery, Riverstown, Dundalk, CO Louth, Ireland. Boy. Ja, ist auf jeden Fall. Das kannst du, wenn du die Flasche aufhast, nicht mehr aussprechen. Kannst du auch, glaube ich, dann nicht mehr lesen, so klein wie das geschrieben ist. Ja, aber sehr lecker. Ja. Also, obwohl Discounter, aber egal. Nö, ist okay. Also ist echt okay. Ich habe diesen Veilchengeschmack so. Veilchen und dann so im letzten Augenblick kommt so ein bisschen so Mandel. Ich warte mal 3 Gläschen ab. Ja, es wird ein lustiger Abend. Ja. Mal schauen, wie lange der Podcast wird. Mal gucken. Labern können wir ja genug, glaube ich. Ja, ja, nur vielleicht kann man dann irgendwann nicht mehr, weil so ein Taubheitsgefühl so sich ausbreitet, dann muss man hinterher die Melodie einblenden nachträglich. Apropos Melodie, hatte ich so eine Hintergrundmusik rausgesucht, die ich so ein bisschen da reinbauen wollte. Ich guck mal, ob ich die laufe. GEMA-frei und lizenzfrei und so und elektronisch. Ich guck mal, ob ich die finde. Ah, ich bin ja der Freund der elektronischen Musik. Ich weiß, hast du ja schon gesagt beim Reinkommen. Ja. Ja, war ein netter Mix, den du da laufen hattest. Was war da nochmal? Von irgendeinem Festival? Electronic Beats Festival in Prag oder so, glaube ich. Aber frag mich nicht so viel. Oh, könnte ich auch nicht. Ich bin da nicht der Experte. Du bist aber der Experte in Podcasts. In Podcasts? Ja, eigentlich bist du der Experte. Du hast mich ja angesteckt. Ne? Die habe ich ja quasi das erste Mal so ein bisschen gelauscht und danach habe ich gesagt, boah, Podcast, da ist echt was rauszuholen. Ne? Macht Spaß. Auf jeden Fall. Podcasten macht richtig Spaß. Es macht süchtig. Man hat so diesen Zwei-Wege-Faktor, dieses, man gibt was und man kriegt was zurück. Ja. Das finde ich echt schon extrem cool. Irgendwie will er das nicht nehmen. Warum? Ach, du kannst ja nebenbei so ein bisschen da rumkutschen. Ich prusch mal so ein bisschen rum hier. Ja, ich habe ja jetzt letzte Woche meinen ersten eigenen Podcast veröffentlicht. Na, den Photowalker-Podcast. Audiocast. Ich habe ihn ja Audiocast genannt. Ja, warum eigentlich? Weil du noch einen Videocast machen willst. Ja, auch. Ich fand einfach so diesen Begriff Audiocast so ein bisschen allgemeiner. Ich habe das übrigens aus dem Computerclub 2. Die nennen das ja auch immer Audiocast. Okay. Na? Und ich finde das eigentlich so einen netten Begriff. Also vor allen Dingen, weil ich ja eben halt noch mehr plane. Und ja, Podcast kommt eben halt mehr so aus dieser Apple-Welt. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht so das Ganze begrifflich festmachen. Ja, und so ist es ist jetzt irgendwie erstmal Audiocast benannt worden. Ja, vor Podcast haben halt noch einige so ein bisschen Angst, so, ne? Das ist ja, wie du schon sagst, das kommt aus der Apple-Welt. Wobei ich bin ja jetzt echt froh, dass auf Apple Mobilgeräten wenigstens eine Podcast-App wieder vorinstalliert ist. Mhm. Oh, ich höre was. Ja, ich habe gedacht, ich mach mal so ein bisschen leise Musik an. Ah, das ist 60er-Jahre-Style, ne? Nennt sich Trouble Radio. Ja, sehr geil. Zum Wohl. Zum Wohl. Santé. Ja, ich habe immer so das Problem, ich glaube, viele würden liebend gerne mehr Podcast hören, wenn sie denn wüssten, dass man es nicht nur auf der Webseite kann. Ja. Hast du bei dir jetzt bei dem Photowalker inzwischen so einen Abonnier-Button von dem Podcast? Ja, ich habe alles eingebaut. Ich habe Also im Endeffekt, am Anfang steht man ja erstmal so vor der Problematik, wie löse ich das Ganze so technisch? Also wenn ich jetzt selbst podcasten möchte. Als Betreiber, ja. Ne, weil klar, du nimmst ja jetzt nicht nur ein Audio auf, sondern du möchtest ja eine gewisse Qualität haben, du musst dich erstmal so reinfuchsen, wie du das überhaupt erstmal so ins Internet kriegst und so die Verteilwege machst. Das heißt, wie kommst du bei iTunes rein oder podcast.de oder sowas? Ja, ne? Das definiert ja noch keinen Podcast. Also die Definition von Podcast ist eine Audiodatei mit einem Feed. Ja, genau. Ne, mehr, also ich sag mal WordPress mit... Genau. So hab ich's einfach gemacht. Audiodateien reinlegen ohne irgendwelche Plugins würde ja auch schon funktionieren. Ja. So habe ich es ja gemacht. Ich habe ja meine Photowalker-Seite da mit WordPress aufgebaut und dann jetzt als Plugin dieses Podlove da installiert. Ja, und das hat direkt von Haus aus weitestgehend alles ja mitgebracht. Ja, am Ende. Der ist der Auphonic im Grunde ja schon integriert im Podlove. Den habe ich noch niemals benutzt. Oh. Ich habe ein bisschen rumgebastelt in meiner Audioschnittsoftware. Ich habe ja dieses Adobe Creative Cloud Gedöns und da ist auch Audition bei. So, und Audition ist eigentlich schon eine ziemliche mächtige Audio-Software. Ja, ich sag mal, du früher hast... Früher bekannt unter Cool Edit. Genau, und damals sah es schon fast genauso aus, konnte schon fast genauso viel, aber ist einfach eine sehr, sehr starke Software und du hast so die ganzen Funktionen drin, die ja auch Auphonic für dich dann, ich sag mal, vornehmen würde, automatisch. Ja, Auphonic macht ja noch mehr. Ja, ich sag mal, du hast den Vorteil, dass du verschiedene Ausgabeformate direkt rauskriegst. Du kannst in Auphonic mehrere Spuren einfach reinjagen. Also ich nehme mal jetzt hier auch 3-4 Spuren auf. Mhm. Und du jagst die einfach da rein und Auphonic rechnet die dann so zusammen, dass es gut klingt. Ja. Na, du musst dich um nichts kümmern. Du jagst halt einfach hoch und der macht das. Ob du jetzt im Auto mit einem Zoom H1 während der Fahrt aufnimmst und du Hintergrundgeräusche hast, ob der Regen gegen die Scheibe prasselt, ob der Nachbar die Toilettenspülung betätigt, das macht Auphonic alles raus. Mhm. Und das ist schon geil, auch so 50 Hertz brummen und so. Mhm. Aber dein Podcast klingt gut, also dafür, dass du nicht Auphonic benutzt hast. Und natürlich geil auch, ne, Auphonic haut dir die Kapitelmarker rein. Obwohl, ich habe es probiert. Also du kannst bei Audition so ein Preset einstellen, also so ein Layout-Preset für Radioproduktion. Mhm. Und dann kannst du auch Marker setzen. Das habe ich auch gemacht. Der macht die aber nicht in der Form, wie du die brauchst. Richtig, da muss ich jetzt rausfinden, wie ich das dann noch portiert bekomme. Hatte ich auch mal mit Audition probiert. Na, aber das ist im Endeffekt so, wenn du mit Podcasten ja anfängst, das ist so Learning by Doing. Du fängst einfach an und so Step by Step merkst dann, okay, an der Ecke müssen wir noch feilen und an der Ecke und dann probierst du da mal was aus und da mal was aus. Und so mit der Zeit bekommst du da auch ein Gefühl für. Also auch wie du jetzt, ich sag mal, so ein Podcast aufbaust, ist ja auch die Frage. Ich habe mich lange Zeit damit befasst. Ja, wie mache ich denn jetzt überhaupt den ersten Start? Also wir sind hier völlig planlos. Wir machen hier einfach mal irgendwas. Ja, aber ist ja nochmal was anderes, wenn du alleine so einen Podcast planst. Wie baust du den thematisch auf? Wie sprichst du? Und da habe ich am Anfang ja auch so die ersten Tests gemacht. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich habe mir wirklich jeden Text komplett im Wortlaut habe ich mir dann aufgeschrieben, ja, und dann angefangen vorzulesen. Aber du hast halt das Problem, du schreibst halt beruflich jeden Tag ja. Schreibsprache, Lesesprache und keine Sprechsprache. Richtig. Aber selbst wenn du versuchst, so eine Art Sprechsprache zu schreiben, dann merkst du automatisch, dass du eine völlig andere Betonung wählst. Also wenn du was abliest, liest du es ab. Ja, es gibt ja so einige Podcasts, von denen man auch hört, dass sie abgelesen sind. Ne? Man hört wirklich, die haben ein Skript, das lesen die von oben bis unten runter. Manche können das sehr gut und manche können das überhaupt gar nicht. Obwohl die sehr interessant sind. Ne? Also wer es zum Beispiel sehr gut kann, ist Florian Freistetter, wenn der seine Sternengeschichten macht. Das ist auch abgelesen, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen das war zwischen rein interpretiert. Ich glaube, man muss das so stichpunktartig aufschreiben und dann sich was aus dem Finger saugen. Dann kommen halt viele Äs zustande und Ös und so. Da muss man durch. Manche schneidet man raus und manche muss man aber drin lassen, weil sonst klingt es zu künstlich. Genau. Das ist es aber auch. Ich sag mal, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Ich bin einfach hinterher hingegangen und habe mir Stichworte aufgeschrieben. Ungefähr in der Reihenfolge, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und dann hast du noch, wenn du anfängst, ich sag mal so die ersten 5 Minuten, du brauchst du zum Warmwerden. Und dann kannst du lieber ein paar Mal anfangen, so deinen Podcast einzusprechen und zu sagen, okay, ich tue jetzt mal so, als ob ich jetzt live gehe. Fang an auch aufzunehmen. Und wenn ich auf einmal merke, nee, ich bin einfach noch nicht warm, na, dann redest du erstmal weiter, bis du merkst, okay, jetzt geht's, jetzt ist in Ordnung. Entweder läuft es dann schon gut und du kannst es hinterher komplett so, wie es ist, schon nehmen. Ja, oder du schmeißt eben halt alles weg und fängst dann von vorne an und bist dann einfach schon warm gesprochen. Ich mache das für meine Freundin, ja. Der lese ich gerade ein Buch vor. Also ich mache ein Audiobuch daraus. Hm? So ein Hörbuch. Und da sind auch immer so die ersten 5 Minuten, wo die Stimme noch nicht so warm ist, wo man noch eine ganz andere Atmung hat, wo man auch noch nicht so im Text drin ist, weil ich lese den Text halt auch nicht vorher durch, sondern ich lese ihn in dem Augenblick, in dem ich ihn vorlese, lese ich den halt zum ersten Mal seit Jahren wieder. Und das Ganze schaffe ich dann aber auch so maximal eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, dann versagt die Stimme aber auch. Ich trinke dann aber auch nicht zwischendurch, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich aber auch manchmal in dem Text dann Stellen, weil der Text dann auch so ein bisschen komplizierter ist, ist halt eine Schreibsprache auch, die dann vorzulesen. Mhm. Und dann klingt's auch wirklich wie vorgelesen, während man an anderer Stelle mal so mit so Betonung halt auch mal so den Hörer abdriften lassen kann und in so eine andere Welt rein verzaubert. Und dann kommt er aber auch wieder zurück, weil dann klingt's halt wieder wie vorgelesen. Ja, ich finde, wenn man so anfängt, muss man sich auch erstmal an seine eigene Stimme so gewöhnen. Also wenn man die dann selbst über einen Kopfhörer oder Lautsprecher hört, das ist auch so ein Prozess, den man erstmal durchmachen muss. Ja, ich bin ja ein Kind der 70er. Ich bin also noch mit Kassettenrekordern groß geworden und die hatten früher schon so eingebaute Mikrofone und ich habe viel damit rumgespielt, mit Stimme aufnehmen und wiedergeben und das Mikrofon in so eine große Glasballonflasche reingetan und dann Umgebungsgeräusche damit aufgenommen oder den Kopfhörer den Fernseher gesteckt, das Mikrofon in die Glasflasche und dann den Kopfhörer oben auf die Öffnung und dann dementsprechend den Fernsehton abgegriffen. Ganz schwierige Kombinationen gebastelt früher. Aber ich kenne meine Stimme schon seit Ewigkeiten, also ich habe da auch kein Problem mit. Ich weiß auch, dass ich mit Akzent spreche, also mit einem Dialekt spreche, nicht mit Akzent, sondern mit einem Dialekt spreche, halt im niederrheinischen Dialekt. Ich sag dat und wat und hasse und duse. Das kommt bei mir auch immer durch. Aber so sind wir halt nun mal. Wir können auch Hochdeutsch reden, damit haben wir gar kein Problem. Wir klingen dann vielleicht ein wenig hochnäsig auch. Genau. Nein, da sollte man immer, glaube ich, auch zu seiner Stimme und zu seinem Sprech stehen und einfach auch so, das ist einfach deine Personality, die du da mitbringst. Und wenn du nun mal so bist und so sprichst, dann sprichst du eben halt so. Man kann ja Sprachübungen machen. Ja, natürlich. Ne? Auf jeden Fall so die Aussprache, man sollte nicht unbedingt nuscheln, ne? Nuscheln, so klingt man vielleicht am dritten Whisky. dass man den Mund auseinanderkriegen sollte und so weiter, klar. Ja, mit der Zeit, glaube ich, übt man das sowieso. Also du sprichst ja bewusster, wenn du so aufnimmst und hörst du die Sachen ja auch hinterher noch an und dann gewisse Fehler vermeidet man ja dann vielleicht auch. Ich habe so übrigens das dumpfe Gefühl, dass die Musik überhaupt gar nicht GEMA-frei ist, die da im Hintergrund läuft. Keine Ahnung, du hast sie rausgesucht. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich habe mir sogar einen Screenshot gemacht davon. Egal. Hört sich aber gut an. Ja, notfalls schneiden wir sie raus. Ja, Podcast machen ist natürlich die eine Sache. Das ist schön und gut. Das ist die eine Richtung und erfüllt ja auch Bertolt Brechts Forderung, jeder Empfänger soll ein Sender sein. Aber was bringt einem der beste Sender, wenn er nicht gehört wird? Also, ich finde so auch, das Hören muss vereinfacht werden. Wir haben zwar beide auf unserer Webseite den Podlove Player eingebaut. Man kann also auf die Seite gehen, man kann da auf Play klicken, man kann sich die ganze Folge anhören. Deine sind jetzt eine Viertelstunde lang, glaube ich, gewesen. Ich weiß nicht, was planst du, halbe Stunde oder so? Maximal. Ja, also wir haben zuletzt, glaube ich, zusammen 1,5 Stunden gemacht. war unser letzter, glaube ich. Der wird auch nicht viel kürzer werden heute. Und das macht man halt nicht vorm Rechner sitzend. Da möchte man gern ein mobiles Gerät haben. Und mobile Geräte haben wir ja alle. Wir haben ja alle ein Smartphone, die können MP3-Dateien oder M4A-Dateien wiedergeben. Die können sich automatisch sogar berieseln lassen. Das heißt, wenn da so eine neue Folge kommt, dann können die sich die automatisch runterladen, sobald man mit dem WLAN verbunden ist. Man braucht das ja noch nicht mehr über das teure UMTS-Netz machen oder LTE-Netz. Die Technik ist ja da, nur wie erklärt man jemandem, pass mal auf, zu Hause hast du eine Kiste, da hast du Knopf und wenn du draufdrückst, geht das Bild an. Da hast du eine Kiste und da hast du Knopf und wenn du draufdrückst, dann spielt dir das Musik. Und du hast ein Smartphone und da musst du eine App starten und dann kommen da Vorschläge von Podcasts, die für dich interessant sein könnten. Oder die Verbreitung der Podcasts irgendwo fehlt noch. Ne? Klar gibt es irgendwo so eine Top-10-Liste oder Top-100-Liste, aber da kommst du ja als Neuling nie rein. Ich finde es noch ein bisschen kompliziert aufgebaut. Also wenn du jetzt so siehst, du hast ja, wie du schon sagtest, eine Webseite, wo du so einen Podcast drüber hören kannst. Oder eben halt Smartphone, wenn du jetzt eine App hast oder iTunes oder wie auch immer. Aber so in die normalen Geräte, die jetzt Otto normal zu Hause bei sich stehen hat, also die viele kaufen sich ja jetzt diese Smart-TVs. Über die man auch Podcasts hören könnte. Da müsste ja nur so eine App drauf. Theoretisch schon, aber die haben vielleicht irgendwelche Video-on-Demand-Services drauf, also Watch-Ever und Co. Aber so ein Podcast-Player habe ich, oder Podcatcher, habe ich bis jetzt noch nichts von gehört. Ja, weil Netflix und Watch-Ever, die zahlen ja natürlich für den Platz auf dem Fernseher. Ja, aber du hast in den ich sag mal App Stores, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt einen Podcatcher, den du da mal eben installieren kannst. Und wenn jetzt so Heimstereoanlagen oder so siehst, da tut sich ehrlich gesagt auch nicht viel. Jetzt mal ehrlich, guck Internetradio haben die. Ja, du hast einige teurere Modelle, bedeutend teurere Modelle, die dann irgendwie diese Funktionalität haben, dass du so Internetradio hören kannst. Aber die Lösungen, die ich da bis jetzt gesehen habe, sind auch jetzt nicht sehr schön. Ja, aber das ist ja alles nichts Zeitsouveränes. Das ist ja auch lineares Radio. Ein Podcast, ne? Da bist du davon. Den musst du abonnieren, der muss dann runtergeladen werden, vorgehalten werden und sagst, okay, zu dem und dem Zeitpunkt möchte ich den jetzt hören. Und da ist, glaube ich, die Industrie gefragt, auch da zu erkennen, dass Audio wirklich eine Sache nicht von gestern ist, sondern von morgen und die auch in den Geräten zukünftig irgendwann mal anbieten. Ja, aber du weißt doch, bis die Industrie reagiert, muss man das dann selbsttätig werden. Muss man und, selber was tun. Und da muss man dann eben halt schauen, okay, Smartphone ist ja nicht das Problem. Da gehst du in Google Play Store, hier in den von iTunes da, ne, Apple, und lädst dir einfach so einen Podcatcher runter und fertig. Ja gut, dann hast du den Podcatcher. So, da musst du aber noch die Feed-Adresse von dem Podcast wissen. Außer. Oder der ist bei iTunes gelistet und der Podcatcher hat eine Anbindung an iTunes, genau. Dann kannst du ihn suchen. Es gibt ja mehrere größere Verzeichnisse wohl. Das ist ja auch das Problem. Es gibt ja verschiedene Verzeichnisse, wie verschiedene, was weiß ich nicht, ist ja genauso wie beim Boxen. Na, da gibt es ja auch verschiedene Ligen, die irgendwie so parallel existieren. Stelle mir vor, irgendwie so, weiß ich nicht. Muss doch einfacher gehen. So ein Verzeichnis für alles, auf das alle Podcatcher zugreifen können, oder wie halt dieser schöne Podlove-Subscribe-Button, der ja auch hervorragend funktioniert. Ne? Man klickt da einfach drauf und je nachdem, welches Betriebssystem man verwendet, kommt da so ein Pop-up, schlägt dir so direkt ein paar Podcatcher vor, welchen hast du denn installiert? Bitteschön, hier kannst du übernehmen. Wäre auf jeden Fall schön. Ich weiß jetzt nur, ich überlege gerade, welche Ansatzpunkte es da gibt. Aber im Endeffekt müssen, glaube ich, die richtigen Leute erstmal angefixt werden, also Programmierer oder so, zu sagen, okay, für den Podcast-Bereich irgendwelche Software-Sachen zu entwickeln, lohnt sich? Also du musst ja irgendwo erstmal, ich sag mal, den Stein anstoßen. Ja gut, die App-Entwickler, die machen das ja auch so, dass sie sagen, okay, du kriegst hier so eine kostenlose App und wenn du mehr möchtest, musst du halt mehr zahlen. Das funktioniert ja mit der kostet eine Podcast-App. Ich glaube, die teuerste, die ich mir, glaube ich, geleistet habe, waren 5 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr, wie teuer meine war. Aber die ist vom Funktionsumfang. Die läuft. Prima. Astrein. Macht Spaß, damit zu hören. Und ich benutze es ja vorwiegend deswegen, weil ich ja Pendler bin. Und im Zug oder Bus oder U-Bahn zu sitzen und ja jetzt immer nur die gleichen Playlists zu hören, ist nicht so mein Ding. Und Podcasts bieten mir da eben halt Abwechslung. Ich kann eben halt so die Themengebiete, die mich interessieren, abonnieren. Gibt's ja wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Ich bin eben halt mehr so Richtung Wissenschaft und Geschichte und ich bilde mich ganz gerne eigentlich über so einen Podcast. Und da hat der WDR ziemlich schöne Angebote. Und wenn man die eben halt noch mit so seinen Interessensgebieten wie Fotografie und so weiter dann ergänzt, hast du ein schönes Potpourri, was du in einer Woche noch niemals weghören kannst. Und es kommt halt immer automatisch neu dazu. Einmal eingerichtet, hast du immer automatisch neuen Content. Ja. Und sobald irgendwas Neues erscheint, kannst du davon sicher ausgehen, dass das auch in deinem Podcatcher landet. Richtig, genau. Du musst halt nur aktiv diesen Podcatcher starten und sagen, so, jetzt möchte ich hören. Ja. Und das ist halt, ich meine, ich habe einen Podcatcher, der kann alles. Da schlackern dir die Ohren, was das Ding alles kann. Aber ich glaube, ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich die Einstellung gefunden habe, neue Folgen automatisch der Playlist hinzufügen. Hm. Ich habe halt immer heruntergeladene Folgen gehört. Ich hätte aber gerne eine Playlist gehabt, wo die automatisch drin sind. Eine Podcast-App, die einfach funktioniert, die auch für Omas und Opas zu bedienen. Es gibt ja für Omas und Opas diese großen Senioren-Handys. Ja. Genauso einen braucht man mit so großen Buttons, große Knöpfe. Ja, ich sag mal, natürlich muss das Bewusstsein auch erstmal bei den Leuten kommen, da Spaß dran zu entwickeln. Also ich habe irgendwie so, wo ich das erste Mal überhaupt vor Jahren so mit Podcasts in Berührung kam, irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ja, Audio ist ja was von gestern. Ist ja eigentlich, du kriegst ja nur mit Videos. Aber die kannst du halt nicht unterwegs konsumieren. Nee, ne? Ja, du brauchst halt eine Hand für frei. Du kannst schon, aber du musst ja dann aktiv schauen. Und Audio kannst du ja so nebenbei konsumieren. Ja. Du kannst intensiver, passiv, wenn du dich drauf konzentrierst. Du kannst berieseln lassen, wenn du einschlafen möchtest oder einfach nur ein bisschen Hintergrundatmosphäre haben möchtest. Beim Rasenmähen. Wenn du Schneeschippen. Wenn du gute Kopfhörer hast, die dann so den Rasen mähen. Ja, ist alles möglich. Nur ich finde zum Beispiel auch schade, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Heutzutage haben viele Autos zwar schon irgendwie Bluetooth oder so eine Verbindung, dass du ein Handy anstöpseln kannst. Aber die Hersteller tun sich doch ein bisschen schwer. Also du kannst irgendwie so eine Connection da wohl machen, aber du musst dann alles über das Handy dann noch steuern. Und naja, ich sag mal, während der Autofahrt oder du musst quasi vor der Autofahrt vorbereiten, was du während der Fahrt hören möchtest, weil wenn du einmal losgefahren bist, kannst du ja auch nicht mehr großartig ins Smartphone eingreifen. Darfst du nicht mehr eingreifen, ja. Also nicht nur nicht dürfen, sondern also bei meiner App wäre es auch ein bisschen zu kompliziert, weil du musst ja dann erstmal rausfinden, was möchtest du denn jetzt hören? Da musst du in das Verzeichnis gehen, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie WDR oder sowas. Ne? So, was hat der WDR jetzt gerade Interessantes für dich? Ja, dann bist du schon 5-mal im Auto hinten aufgefahren. Das funktioniert nicht. Ja gut, aber es gibt ja auch die Tags, also zumindest bei meinem Autoradio ist es so, ich kann dann auf nächsten Titel drücken am Autoradio und dann nimmt er einfach den nächsten aus der Playlist. Ich weiß gar nicht, ob das bei meinem geht. Also ich muss sagen, ich fahre ja einen VW und da bin ich echt enttäuscht, was da so die Multimedia-Anlage angeht. Weil man sollte eigentlich denken, so ein modernes Auto, oder ich sag mal, die Technik ist ja jetzt nicht von übermorgen. Also die so eine USB-Schnittstelle sollte eigentlich Standard sein, ein AUX-Eingang und Bluetooth. Aber selbst das, was das Auto jetzt eingebaut hat, funktioniert nicht gerade so, wie es 2015 funktionieren sollte. Ja, gut. Also heutzutage ja schon immer ein bisschen schwierig mitgetan mit den Extras und so weiter. Jetzt überlegen, ich weiß jetzt nicht, wie viel dieses Autoradio jetzt beim Einbau damals, wo der Wagen jetzt neu war, gekostet hat. Aber ich gehe mal davon aus, so Autoradios sind ja nun mal schweineteuer. Oh ne? Ja, die sind so, extrem. Es gibt teuer. Einsteigermodell, da bezahlst du schon irgendwie 200 Euro für. Dann hast du so diese gehobene Klasse, da die liegt, was weiß ich, bei 500 Euro. Und dann hast du diese Premium-Klasse, so mit Navigation und Rückfahrkamera und so ein Scheiß. Da bezahlst du 2500 Euro im Schnitt. Ja, aber da kriegst du dann ja auch einen Verstärker und 28 Lautsprecher. Wie schön wär's. Die Lautsprecher werden ja meistens noch extra gerechnet. Da hast du denn nämlich so drei Lautsprecherkonfigurationen, die du noch zusätzlich kriegen kannst. Kein Audiopaket. Und mal ehrlich, wenn du dann so das Billig-Autoradio vom Discounter oder so siehst, so mit Bluetooth, mit keine Ahnung was, dann merkst du auf einmal, du kriegst für 100 Euro, zwar keine Premium-Hardware, das wohl zugegeben, aber von der Funktionalität her hast du einiges mehr unter der Haube als so ein Standard-Radio von so einem Hersteller. Forget it. Ich habe mir so ein Ding mal gekauft bei Amazon. So ein 129 Euro Bluetooth-Ding mit Infrarot-Fernbedienung. Der Radioempfang war zum Kotzen. Telefongespräche waren ekelhaft. Die Bluetooth-Verbindung hat Ewigkeiten gebraucht, bis die aufgebaut wurde, nachdem halt das Radio gestartet wurde. Es ist ein Grauen. Also lass die. Das ist wie so Fahrrad mit eirigen Rädern fahren. Hauptsache es ist billig. Ne, hat eine Klingel und hat Licht, aber. Ja, okay, jetzt dann musst du eben halt die gleiche Klasse vergleichen, also 500 Euro Klasse oder so. Dann redest du ja ziemlich über das gleiche Niveau. Aber dann würdest du da bei einem Hersteller definitiv was Besseres kriegen als von dem normalen Fahrzeughersteller. Steht halt nur nicht VW drauf. Ja, also aber unterm Strich mehr Funktionen drin. Ja, dann kannst du aber wahrscheinlich nicht über das kleine Display neben zwischen Tacho und Drehzahlmesser sehen, welchen Sender du gerade eingestellt hast. Aber das Radio wird dir vielleicht dann auch anzeigen, welchen Podcast du gerade mal hörst. Und nicht nur Bluetooth-Verbindung aktiviert. Meinst du, ja, sogar den Titel an und scrollt sogar die Kapitelmarken durch, wenn es sein muss? Also ich finde einfach, wie du schon eben halt sagtest, die ganze Sache muss einfacher werden. Man hat einfach heutzutage ein Device in seiner Tasche, das ist eben halt ein Handy in der Regel. Und da ist im Endeffekt deine Schaltzentrale. Ja. So, und alles andere, ob es jetzt Health Kit, Home Kit. Ja, guck mal, und ob es jetzt ein Fernseher ist, ob es jetzt deine Heimstereoanlage ist oder dein Autoradio oder dein Bluetooth-Headset, was du für unterwegs hast, ist egal. Die ganzen Geräte sollten einfach vernünftig damit zusammenarbeiten können, damit du einfach Spaß an solchen Medien hast. Guck mal, wenn du jetzt ein schönes Video oder so drauf hast, dann wäre es doch auch mal schön, das ohne Probleme auf deinem Fernseher oder auf irgendeinem Fernseher bei deinem Freund oder so was angucken zu können, statt immer jetzt auf diesem kleinen Display da zu schauen, nur weil technische Hürden eingebaut sind. Ja, die sind ja nicht unabsichtlich eingebaut worden. Natürlich. Das ist ein Recht der Management. Damit du nicht halb öffentlich den Film bei deinem Freund vorführen kannst. Ja, wenn jetzt eine Blu-ray oder sowas hättest, könntest du auch mit der Blu-ray zu ihm hingehen und den Film da auch schauen. Also die Möglichkeit ist ja so oder so da. Ne? Und ob du jetzt nur im Apple Store, sag ich jetzt mal, den Film kaufst oder im Google Store oder so und dann auf einem kleinen oder einem großen Display anguckst, ist unterm Strich egal. Ja, manchmal geht's ja, ne. Bei manchen Filmen kannst du ja bei AirPlay mit den iOS-Geräten sagen, okay, hier beamen wir das auf Apple TV. Bei manchen Filmen geht's dann wiederum nicht. Oder auch bei manchen Apps geht's. Bei anderen Apps geht's dann wiederum nicht. Ist irgendwie alles kaputt. Ja, also bei Google ähnlich. Also meistens sind ja so App-gebunden. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich habe diesen Google Stick da irgendwie nicht Chromecast, bei mir Chromecast habe ich nicht zum Laufen gekriegt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat er Probleme mit meiner WLAN-Verbindung gehabt. Er wollte sich partout nicht im Netzwerk registrieren. Und irgendwann hatte ich dann nach ein paar Stunden noch keine Lust mehr. Und deswegen habe ich das Experiment Chromecast noch nicht zu Ende führen können. Aber ich hatte im Internet so nachgelesen, welche Funktionen man da eben halt hat. Und da hast du eben halt genau das Problem bis jetzt gehabt, dass du nur aus gewissen Apps diese Funktion nutzen könntest, dieses Bild vom Handy dann rüber zu beamen. Und da gibt's wohl jetzt mittlerweile auch andere Lösungen, die das angeblich auch so können. Da ist es dann egal, welche App du da gerade gestartet hast. Streaming-Dinger da, die ja, China aber für $9.90. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es soll auf jeden Fall funktionieren und du siehst ja, die Möglichkeit ist da, aber es ist eine technische Hürde, die dich daran hindert, diese Funktionen zu nutzen. Und alles so sind kaputt. Ja eben halt auch bei Podcasts oder irgendwelchen anderen Diensten, es muss einfach einfacher werden und dann brauchst du die Leute eigentlich nur noch ich sag mal, dazu bringen, hör mal, das gibt's, hör dir das mal an, vielleicht gefällt's dir ja. Und wenn sie dann ausprobiert haben und dann leicht konsumieren können, dann denke ich mal, werden auch Podcasts weiter boomen. Ich glaube mal, wenn in solchen Fernsehzeitschriften, in solchen linearen Fernsehzeitschriften auch eine Rubrik Podcasts dran wäre, Vorstellungen von Neu-Podcasts, von Alt-Podcasts und so weiter, dass die Leute halt einfach darauf aufmerksam werden. Ja, ich glaube, da ist einfach das Problem, weil die meisten Podcasts ja privat hergestellt werden. Also Zeitschriften, die gehen ja hin, die kriegen ihr Programm eben halt von den ganzen Sendern. Das sind eben halt richtig offizielle Firmen und so, die dann, wo das alles gemanagt ist. Und bei Podcasts, die jetzt privat aufgenommen werden, da weiß ja nie zuverlässig, kommen die jetzt, sind sie in dem Moment noch verfügbar, wenn man sie veröffentlicht und so weiter. Da geht ja nun mal jeder mit einer anderen Intention auch dran. Der eine möchte ein bisschen professioneller haben und auch längere Zeit machen. Einer macht mal ein, zwei Podcasts und dann ist auf einmal 2 Jahre Ruhe und du hörst nichts mehr auf dem Kanal. Der eine ist regelmäßig, der andere ist unregelmäßig. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich auch so ein Problem. Ich sag mal, wenn du einmal jetzt so was abonniert hast, wo du sagst, oh, da habe ich total Spaß dran. Da hatte ich nämlich mal einen Fall gehabt, der war ein total toller Sprecher und so. Der hat ganz interessant, ist er da mit seinem Mikrofon so auf Weltreise gegangen und hat da schöne Audioschnipsel gesucht und hat kommentiert und schöne Stories und so vorgelesen. Und dann auf einmal war nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Kein Kommentar, kein Hinweis, warum, wieso, weshalb nicht. Und dann hat das, glaube ich, satte 2 Jahre gedauert und ich hatte den Feed völlig vergessen. Und auf einmal war wieder eine Folge und dann hieß es, ja, ich bin wieder da und ja, war ein bisschen beruflich irgendwie was und jetzt mache ich mal wieder was. Und danach war wieder lange, lange Zeit gar nichts. Ja, und das macht natürlich dann auch nicht so richtig Spaß, in dem Moment da so am Ball zu bleiben. Wenn man so einen Podcast sich aussucht, ich weiß nicht, wie machst du das denn, wenn du so auf Podcast-Suche gehst, dann gehst du wahrscheinlich auch in die iTunes-Charts und scrollst mal durch, so die ersten 100, ersten 200. Guckst du dann auch so nach, wann wurde die letzte Folge aktualisiert? Ja, also ich persönlich guck danach, weil mich das einfach zu oft schon geärgert hat. Also ich guck natürlich immer noch so nach Themengebieten, so in den Verzeichnissen. Also was interessiert mich gerade in dem Moment? Bei mir sind eben halt sehr, sehr viel Fotografie und dann guckst du mal so durch, was es da eben halt in dem Bereich so gibt. Und schaust, klickst dann auch mal rein und dann siehst du natürlich auch schon direkt aufgelistet, wann sind die letzten Folgen so erschienen und hörst dann auch mal rein. So, und dann entscheidest du ja auch danach, ist mir das Ganze sympathisch, kann ich da was mit anfangen, ist das irgendwie angenehm und interessant aufbereitet? Und wenn ja, dann abonnierst du dir das eben halt und wenn nicht, dann lässt es bleiben. Und aber ich gucke eben halt auch drauf, also was nützt mir ein Podcast, wo 20, 30 Folgen aufgenommen wurden, aber der 2010 die letzte Folge hatte. Wenn das jetzt ein Technologie-Podcast ist, ist das natürlich eher langweilig. Wenn das jetzt zum Beispiel einer ist, der dich zur persönlichen Weiterentwicklung bringt, so NLP-Podcasts oder so, die sind ja zeitlos. Ja, es gibt natürlich schöne, aber gerade jetzt bei denen, die jetzt gute Thematiken irgendwie haben, also jetzt gerade WDR hat wirklich ein sehr, sehr großes Programm, da ist man eben halt direkt bei einem Sender, wo man weiß, da kommt auch immer wieder was Neues. Also mir ist immer so eine Kontinuität sehr wichtig. Das ist so eine gewisse Qualität, die ja dann auch damit kommt. Wie wichtig ist dir denn jetzt die Qualität des Inhalts? Hast du jetzt also nur Podcasts, die journalistisch redaktionell aufbereitete Themen haben? Oder hast du auch so persönliche Podcasts, die eher so Richtung Tagebuch gehen, wo manche Leute wirklich ja fast täglich oder einmal die Woche über ihr Leben berichten? Ja, ja, ja. Also da gibt's ja nochmal einige, die können das auch sehr, sehr gut verpacken. Also im Endeffekt muss irgendwie interessant sein. Also nicht nur der Inhalt muss interessant sein, sondern der muss auch interessant rübergebracht sein. Und das ist natürlich auch sehr viel persönliches Gusto. Ist ja wie beim normalen Radio. Du hörst. Ja, die Stimme muss natürlich sympathisch sein. Genau, du hast deine Lieblingsmoderatoren, denen du gerne zuhörst, und es gibt Leute, die magst du überhaupt nicht. Und das ist nun mal in jedem Medium so. Und das ist nun mal sehr, sehr viel Personality, die da eben halt mitschwappt, die du eben halt mithörst oder eben halt nicht. Ja. Und so zieht es sich aber durch alle Themengebiete. Ja, Leute, die man überhaupt nicht mag, die gibt's ja überall. Die gibt's ja im persönlichen Umfeld. Die muss man ja gar nicht kennen, um sie nicht zu mögen. Das reicht ja schon mal, wenn man weiß, dass sie in einer bestimmten Berufsgruppe angehören. Ja. Ne, Veganer mögen zum Beispiel nicht unbedingt die Metzger. Ne, oder Hacker mögen nicht unbedingt andere Hackergruppen. Die guten Hacker und die bösen Hacker. Oder Computernutzer mögen nicht unbedingt die NSA. Weil die können ja jetzt neuerdings Sachen, da haben wir ja schon oft die Befürchtung gehegt und uns nicht gewagt, unsere Befürchtung auszusprechen. Und jetzt ist ja letzte Woche die russische Antiviren-Software-Schmiede Kaspersky an die Presse getreten und hat gesagt, Leute, wir haben hier Sachen gefunden, von denen können wir uns nur erklären, dass sie also irgendwie ein Virus sind, der in die Firmware von Festplatten reingeladen wurde. Sieht wohl danach aus, dass die Firmware von Festplatten bei vielen Herstellern so manipuliert wurde, dass im Nachhinein da ein Virus draufgeladen werden kann, der dann natürlich, weil er ja am Boden des Datensatzes liegt, alles auslesen kann, was auch nur irgendwie auf die Festplatte kommt, und wenn es nur temporär gespeichert ist, sprich sämtliche Kryptoschlüssel, alles, was du mit deiner Bank machst, was du an sicherer Kommunikation mit deinem Rechtsanwalt oder mit deinem Reporter als Reporter mit deinem Tippgeber verhackstückelt, also alles kann letztendlich von der NSA und dementsprechend auch vom GCHQ und vom BND mitgelesen werden. Und das so gut programmiert, dass du das Ding auch nicht gelöscht kriegst. Es sitzt ja nicht auf der Festplatte, also nicht auf diesem magnetischen Teil, der sich da dreht, sondern in dem Chip, der die Festplatte kontrolliert. Wo also die ganzen Daten sowieso erstmal durch müssen, um auf die Scheibe geschrieben zu werden, beziehungsweise wenn sie gelesen werden. Da hilft also kein Formatieren oder kein F-Disk. Und ein Firmware-Flashen wird wahrscheinlich auch nur kurzfristig helfen. Also wo ich das gelesen habe, habe ich im ersten Moment eigentlich nur so gedacht, hau mich jetzt eigentlich nicht vom Hocker. Also einfach nur aus dem Grund, weil die Art und Weise, wie du versuchst, an so Daten dranzukommen, weil ja prinzipiell alles möglich ist. Ist ja auch der beste Ort. Ja, ja, natürlich. Die Daten abzugreifen. Da bist du natürlich in der Hardware schon drin. Aber das haut mich natürlich insofern jetzt, also diese Information haut mich insofern nicht aus Socken. Sie verwundert mich nicht. Weil es war ja bis jetzt schon immer möglich. Also du hast ja, ich sag mal, die krasseste Form bei einer Festplatte war ja, dass sich zum Beispiel ein Virus in den Master Boot Record schreiben konnte. Und wenn er einmal da drin war, haben die meisten auch gesagt, den kriegst du dann nicht mehr raus. Das mit der besten Virensoftware, die kommen da gar nicht so weit in die Ebene rein, dass du da das Ding wieder clean kriegst. So, wenn du natürlich da schon so einen kleinen Spion sitzen hast, das merkst du auch nicht. Was ist ein Problem? Ob der jetzt nun da sitzt, in der Firmware, auf irgendeinem Chip im Mainboard oder in deinem USB-Stick oder auf der SD-Karte oder in der CF-Karte oder sonst wo, überall wo Controller und Firmware und unabhängige Peripherie verbaut ist, hast du prinzipiell ein Einfalltor. Also man weiß ja, dass sie in den großen Routern, die so an den Netzwerkknoten stehen, dass sie da auch drin sind. Ist ja auch kein Problem. Das ist ja so eine Sache, da kann man sich ja noch sagen, okay, Leute, ihr versucht halt hier irgendwie den Internetverkehr abzugreifen und bastelt euch da ein paar TCP-IP-Pakete zusammen und das kriegt ihr noch so einigermaßen hin, VPNs kriegt ihr nicht hin, SSL kriegt ihr nicht hin oder SSH-Verschlüsselung kriegt ihr nicht hin, die zu knacken. Ich habe dann ja nach unserem letzten Podcast auch oder vor unserem letzten Podcast ja schön GPG verwendet und auch nachher. Aber selbst das ist ja jetzt hinfällig. Der Schlüssel liegt ja auf meiner Festplatte. Die können doch jetzt sofort meine PGP-verschlüsselten Mails sofort entschlüsseln, weil sie haben ja alles. Es gibt nichts, aber auch gar nichts mehr, was digital auch nur irgendwie sicher wäre vor denen. Du hast ja schon den Punkt, wenn, also ich finde einfach, das ist im Endeffekt nochmal, ich sag mal, eine Spitzfindigkeit, noch eine Möglichkeit mehr. Mensch, da haben wir noch was gefunden, da könnten wir jetzt nochmal Daten abgreifen, wenn so wirklich überhaupt nichts mehr hilft. Aber du hast ja schon, wenn du zum Beispiel so Tools nimmst wie TeamViewer. Also ich kenne so viele Leute, die TeamViewer nutzen, wo du sofort das, was du auf dem Bildschirm hast, spiegeln kannst. Also da kann sich einer einwählen, dafür sind ja auch gedacht, ne? Eben halt für diese ganzen Support-Geschichten. Dann kann sich einfach dein Gegenüber genau anschauen, wie es gerade auf deinem Monitor aussieht, kann auch aktiv eingreifen, wenn du eben halt erlaubst. Aber TeamViewer ist P2P verschlüsselt und dementsprechend hat jeder seinen Token und da kommt kein Dritter zwischen. Die ganze Geschichte kannst du frei im Internet runterladen und weiß ich denn, ob ich da, wenn ich das nicht bei irgendeinem Dienstleister im Netz runterlade, ob das eine unangetastete Version ist? Ja, dann holt man sich die auch vom Server. Ja, aber selbst bei dem jeweiligen Unternehmen, selbst das könntet ja gar nicht 100% sicherstellen, wenn du jetzt einen Maulwurf in der Firma hättest, jetzt mal ganz blöd gesagt, der im letzten Moment sagt, okay, bevor wir das ganze Ding compilen, hau ich da nochmal ein paar Codezahlen rein. Das merkt doch keine Sau. Ja, das ist ja genau das, was halt auch bei den ganzen Festplatten-Firmwares passiert ist. Ne? Wahrscheinlich sitzt da auch irgendwo ein Maulwurf oder ein Schläfer oder was auch immer, der sagt, so im letzten Augenblick hau ich da ein paar Codezahlen rein. Es ist immer eine Sache, wo ein Mensch die letzte Tätigkeit hat und der auch quasi das Glied in der Kette ist, was am anfälligsten ist. Ich habe ein Beispiel, das habe ich vor, weiß ich nicht, irgendwann auch mal wieder in so einer interessanten Reportage gesehen. Und zwar ging es da um die Produktion von Kampfjets. Und da wurde dann genau gezeigt, wie so ein Kampfjet entsteht und wo dann die einzelnen Teile, Komponenten dann hergestellt werden. Und das Ding so Stück für Stück wie ein Puzzle zusammengestellt wird. Was die Tragflächen und Triebwerke und Cockpitglas und Tragflächen und Tragwerke. Ja, genau. Ja, pass mal auf, wenn jetzt noch ein paar Gläschen Whisky dazukommen, wird's noch schlimmer. Nee, aber da wurde dann eben halt schön gezeigt, wie so Stück für Stück dieses komplizierte Puzzle zusammengesetzt wurde. Und jetzt hattest du hinterher einen kompletten, ich glaube, ein Eurofighter war das sogar, hattest du den in der Halle stehen. Und die ganzen Computer, alles war angeschlossen, komplett verdrahtet. Aber die Software fehlte noch. Und da kam dann genau ein einziger Techniker, der nur das machen durfte. Der hatte dann, keine Ahnung, diese ganzen speziellen Krypto-Boxen dabei und so weiter. Und dann haben die eben mal erzählt, okay, nur er darf in dem Moment an dem Flugzeug da rumhantieren. Er spielt die Software rüber, macht die ganzen Kontrolltests und dann ist Ende. Dann kommt ist dann das so wie bei den Luxuskarossen, wo man das Auto per App öffnen und schließen kann, wo dann auch jeder Hacker dann irgendwie zack die ganze Sache auslesen kann und sich dann in dein Auto hackt. Jetzt, die sagen, dann ist doch immer, garantiert auch hackbar. Das ist ja gerade der wichtige Punkt. In dem Moment ist es ja so, du versuchst ja dadurch bedingt zu gewährleisten, dass so wenig Fehlerquellen wie möglich, also so wenig Hände wie möglich an diese sensiblen Teile rankommen. Weil wenn da jetzt einer rankommen würde, jetzt stell mal vor, da wird einer ein Virus installieren und der, wie eben halt aus der Flugzeugtechnik und so bekannt ist, da gibt's ja Funksysteme und so weiter. Du könntest also theoretisch, wenn du den Code verstehen willst, in den Aufbau der Anlage, könntest du über Funkkanäle sehr wahrscheinlich auch irgendwo in das System reinkommen. Die haben doch Update-Möglichkeit per Funk, wollte ich gerade sagen. Ich weiß es jetzt. Doch, du kannst genau. Da per Funk. Das ist Militärtechnik, jetzt nicht dieser normale Flugverkehr. Aber da war es ja, dass die per Funk auch auf die Bordelektronik zugreifen konnten, also beim normalen Linienjet. Und jetzt stell dir nur mal vor, du würdest so einen Kampfjet, ich sag mal, die Innereien kennen, den Softwareaufbau vielleicht einen kleinen Fehlerteufel eingeschlichen haben, dann hättest du während des Fluges die Möglichkeit, dem das Licht auszuknipsen. Und jetzt stell mal vor, bei Mach 2,5, ne, ein aktiviertes Waffensystem und du drückst den roten Knopf. Wir hatten in der letzten Folge das Ganze mit dem Zentrifugu. Ja. Das war auch damals schon so ein schwieriges Wort und das war ohne Whisky. Zentrifugen. Ja, die Uranzentrifugen. Genau. Ja, nee, aber auch da kommt man rein. Also kommt man auch in so einen scheiß Kampfjet rein. Richtig, genau. Und die einzige Sicherheit, die du einbauen kannst, ist eben halt so wenig Leute wie möglich da dran lassen. Und die du dran lässt, die besonders gut überprüfen. Ja, toll. Das ist dann ungefähr so wie bei den SIM-Kartenherstellern, die dann den Mobilfunkunternehmen die Kryptoschlüssel in der öffentlichen Mail rüberschicken. Ja. Ne, das schwächste Glied sitzt immer vorm Computer, glaube ich. Ich meine, die sind ja auch so an diese SIM-Karten-Kryptos gekommen. Also ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass diese Verschlüsselung oder was da so im Hintergrund läuft, sowieso eigentlich per se erstmal knackbar ist. Ja, Moment. 2G, das war ja mit so einem IMSI-Catcher abhörbar. Das war ja nicht das Problem. Das hat man ja ruckzuck raus gehabt. 3G war dann schon eine bessere Verschlüsselung. Und LTE, deswegen braucht man ja für LTE neue Karten, weil da einfach ein neuer Kryptoschlüssel drauf ist. Mehr ist das ja nicht. Ne? LTE bietet noch eine bessere Verschlüsselung. Und das Dumme ist halt, dass über diesen Krypto-Key alles an Kommunikation läuft, was du über deine Karte machst. Telefonieren, Simsen, WhatsAppen, ja, Facebooken, aber schau, Twittern. Wenn du eh Zugriff auf die ganzen, ich sag mal, Funktürme und so weiter hast. Und bis jetzt hieß es ja auch schon, im Endeffekt, Handys sind abhörbar. Ob du jetzt nur einen SIM-Code hast oder nicht. Nee, LTE ist nicht so ohne weiteres abhörbar. Also wenn du über LTE telefonierst, das kriegen die nicht so ohne weiteres hin. Dafür ist die Verschlüsselung zu gut. Ich weiß nicht, was da für eine Verschlüsselung greift, aber dafür ist die zu gut. Aber wenn du ein Smartphone hast, mit irgendeiner Applikation drauf, die nicht richtig gecheckt ist oder so, und was ist davon schon gecheckt? Ja, dann hast du auch wieder ein Einfalltor. Ich sag mal, vor einiger Zeit waren noch so ganz viele Apps da in den Stores betroffen, irgendwelche Spielchen oder so, wo sie hinterher herausgestellt hat. Wo dann so Malware drin ist. Ja, genau, dass die Dinge eigentlich total verseucht waren ja und kein Arsch hat das mitgekriegt. Ja, das ist doch hier so Candy Crush Saga und sowas. Ja, okay. Was ist denn der Sinn von so einem Spiel, Stumpfbären zu kaufen? Ja, okay, ich sag mal, die Firma, die versucht ja richtig Geld oder macht ja auch richtig Geld damit, aber das, ohne jetzt irgendwie die Sicherheit zu gefährden. Aber die Leute laden sich dann einfach irgendwelche Applikationen runter und du weißt ja gar nicht, wie dann dein Handy sich danach verhält. Du kannst ja nicht die Kommunikation, die da irgendwie läuft, kontrollieren. Das heißt, in dem Moment hast du schon das Sicherheitsrisiko. Ja klar, da steht dann, braucht Zugriff auf die Kamera und du sagst, ja klar, ist eine Foto-App, braucht Zugriff auf die Kamera. Dass das Ding aber die Kamera einschaltet, während du dann halt unter der Dusche stehst, das wusstest du ja nicht. Ja. Also im Endeffekt geht es immer nur darum, noch weitere Spitzfindigkeiten zu finden, wo man da noch reingehen kann. Und so wird es auch immer weitergehen. Also die Systeme sind ja nicht sicher genug, dass man sagen kann, ja Mensch, jetzt entwickeln wir das Ultimative und da kann keiner mehr rein. Nee, gibt's nicht. Ja gut, ich sag mal, Peer-to-Peer-Verschlüsselung wäre ja schon mal eine Maßnahme. Ne, dass man sagt, hier, wir kennen uns, wir tauschen unsere Kryptoschlüssel aus und es wird von Endgerät zu Endgerät verschlüsselt. Da könnte man ja rein theoretisch sogar die althergebrachte Telefonleitung nehmen und den Telefonhörer ersetzen durch eine Kryptobox. Ja. Ja, also Möglichkeiten gibt's genug. Nur die sind meistens dann so individuell, also in dem Moment, wo es massentauglich wird, hast du ja auch, ich sag mal, wenn du so eine Kryptobox oder so hast, hast du wieder Interesse der Sicherheitsbehörden. Hast du, ja, du hast automatisch einen Produktionsweg dazwischen, die Dinger müssen irgendwo hergestellt werden, so, und in dem Moment ist es dann eigentlich auch schon nicht mehr sicher. Überleg mal, wenn jetzt so die ganzen Smartphones siehst, von den großen, so Samsung und Apple, die kommen alle aus dem gleichen Werk. Foxconn in China, riesiges Ding, in der einen Hallenhälfte werden die Apple-Produkte hergestellt, in der anderen Hälfte die Samsung-Dinger. Und wer weiß, wer da nachts durch die Hallen läuft. Ja. Mal ehrlich, man muss einfach und nur so ein USB-Stick mal irgendwo ein bisschen nachdenken und dann erkennt man eigentlich, wie ich sag mal, anfällig doch alles sein kann. Ja, das Schlimme ist halt nur, dass man die Leute so weit kriegen kann, dass sie halt so Hintertürchen einbauen. Ja. Und das Wichtigste ist im Endeffekt immer, also am Ball zu bleiben, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt's, die natürlich auch öffentlich zu machen und auch anzusprechen. Weil nur wenn es bekannt ist, bringt es im Endeffekt Sicherheit. Jetzt brauchen wir also noch eine Open Source Firmware für alles, was irgendwie auch nur mit einer Firmware läuft. Und eine Community, die diese Open Source Firmware auch immer schön kontrolliert. Und wir brauchen ein gutes Open Source Betriebssystem, was alles kann, was heutzutage gefordert wird. Gutes Audio, gutes Video, schnell Multitasking. Vielleicht wird es in diesem Leben noch etwas. Kaspersky hat ja schon zigmal davon gesprochen, irgendwann sein super sicheres eigenes Betriebssystem zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist schon seit mehreren Jahren immer wieder die Rede davon. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal kommen wird. Mal gucken. Ich habe ja teilweise überlegt, ob ich da nicht zurückgehen soll, so zu BOS oder so. Das gab es ja mal so ganz zwischendurch, gab es mal so eine grafische Oberfläche, die hieß halt BIOS. War auch ganz nett, konnte schon Netzwerkkram, konnte Videos abspielen, man konnte auch so ein bisschen Bildbearbeitung machen. Läuft halt heute auf den Rechnern absolut schnell, weil ist halt für damalige Rechner hergestellt worden. Da habe ich sogar noch einen guten Tipp für dich. Kennst du vielleicht noch so aus der Vergangenheit? OS2 Warp. OS2 Warp, genau. Und ja, BOS war dann die bunte Version von OS2 Warp. Passt so ein bisschen zum Beispiel, aber auch so ein bisschen so blubbeldi bunt und so mit so runden, abgerundeten Tasten. Ja, guck mal, OS2 Warp war damals eigentlich ein ganz guter Wurf. Also ziemlich modern. Lief nur nicht. Also nicht so, wie es sollte. Mein Bruder hatte mal eine Distribution von denen gekauft sogar. Ich habe da nie viel mit zu tun gehabt. Ich habe da zwar mal laufen sehen, aber... War ein Mikrokosmos. Ich habe es auch noch mal kurz angetestet gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Nur, es war eben halt nicht Microsoft-kompatibel in dem Sinn. Also du hast keine Software dafür gekriegt und ein Betriebssystem steht und fällt damit, dass du eben halt Programme dafür hast. Aber es war halt schon grafisch. Es war grafisch und gar nicht mal so schlecht. Ich weiß es gar nicht, was war denn in dem Moment? Gab es da noch diese Windows 3.11 oder war das schon zu Windows 95 Zeiten? Ich bin mir da nicht, ja, das war davor, ne? Das war vor Windows 95, meine ich. Das muss davor gewesen sein, ja. Also ja. Zu Windows 95 Zeiten hatte mein Bruder das zwar, aber das war halt so eine vergünstigte 20 Marks Version oder so. Mhm. So Ramsch Artikel bei Phobis. Ja. Ja, da habe ich damals auch eingekauft. Mein erster PC, der war da von denen. Ein 486er mit 40 Megahertz. War ja schon DX. DX, genau. 40 Megahertz, 4 Megabyte RAM. Ach, du bist ja und 170, im goldenen Zeitalter groß genau, geworden. 170 Megabyte Festplatte. Ja, mehr fällt mir jetzt gar nicht dazu ein. Aber es war im Kolani Design Tower. Oh, den hattest du. Ja. In Rot, Silber, Weißen. Nee, der war Creme. Ne? Der war Creme, aber der war so organisch geformt. Also mit so einer, also war so ein großer Tower. Und da war so eine Frontklappe für die 5,25 Zoll Einbaudinger. Und die konntest du noch abschließen. Das war ja damals total in. verstehe irgendwie immer noch nicht den Sinn, ne, weil das nur so ein dünnes Plastikding war, einmal dran ziehen, wart auf. Aber du konntest mit so einem Spezialschloss halt abschließen und dahinter hattest du dann noch ein 5¼-Zoll Laufwerk, was vom Werk noch eingebaut. Und dann eben halt noch da 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Ich glaube, das war aber, genau, das war frei zugänglich. Also das war jetzt nicht durch die... Da konnte man ja nicht vom Booten. ...8086 mit 512 Kilobyte und einer 360 MB 5¼ Zoll Floppy. Das waren Zeiten. Ja. Ich habe noch 2.0 oder so. Ich hab mal nachträglich von einem Freund so einen alten PC geschenkt gekriegt und das waren 286er mit einem grünen Monochrom-Bildschirm. Das war ein IBM-Modell und hatte, glaube ich, auch DOS 2.0. Ich glaube, was war das? Einen halben MB Arbeitsspeicher, wenn überhaupt, oder ein Viertel MB, keine Ahnung. Und eine 20 Megabyte 5¼-Zoll Festplatte mit zwei Höheneinheiten. Und das Geile war, wenn du den eingeschaltet hast. Das war wie so ein Kraftwerk. Da werde ich nie vergessen. Also du hast diesen richtig mechanischen Schalter. Klong. Und dann passierte erstmal überhaupt nichts. Dann machte es piep, piep. Nee. Und dann fing auf einmal der Motor an von der Festplatte, bis er auf Touren war, so. Und dann, keine Ahnung, was in dem Moment passiert ist, als ob die Kolben von so einem Auto auseinanderfliegen. Und dann erst lief die Festplatte und dann fing er an zu booten. Also das war gigantisch. Das war ein Erlebnis. Ja, das waren noch Zeiten. Ich weiß auch nicht, wie viel die Festplatte gewogen hat, aber mehrere Kilo. Definitiv. Die war richtig, richtig schwer. Für die erste 1 Gigabyte Festplatte, die ich mir gekauft habe, habe ich noch 420 Mark auf den Tisch gelegt. Ich habe ja damals mit Amiga angefangen. Und Amiga hatte ja von Haus aus nur ein Diskettenlaufwerk. Und darüber hast du ja alles gebootet. Da war im Endeffekt so eine, da nannte sich Kickstart-ROM. Das war im Endeffekt so dieses Betriebssystem. Ja, so eine Art Betriebssystem, aber ohne Oberfläche im Endeffekt. Und man musste nur die Disketten reinschieben. Dann hat er direkt erkannt, Diskette ist drin. Und dann konnte der direkt quasi die Daten, diese speziell kompilierten, da von der Diskette aus starten. So, und dann, so mit der Zeit, wuchs ja der Amiga und da waren dann so Adapterports so dran und dann konntest du zum Beispiel auch eine Festplatte nachrüsten, du konntest so Turbokarten noch dazu packen, wo dann eben halt, ich glaube, das Ding hatte mit 7 oder 7,5 Megahertz Taktfrequenz gearbeitet und dann konntest du Turbokarten bis 50 Megahertz oder so bekommen, konntest du stufenlos, glaube ich, sogar regulieren. Und konntest dann von einem halben Megabyte Arbeitsspeicher dann ein Update Huckepack machen. Auflöten. Ja, also da gab es so verschiedene Möglichkeiten. War aber total toll, weil natürlich der Amiga für seine Zeit schon sehr, sehr weit entwickelt war. Also du konntest ja auch diese Workbench, das war so eine Art Windows, da konntest du auch auf einer grafischen Benutzeroberfläche arbeiten. Da war schon alles sehr, sehr komfortabel gelöst. Und was mich verwundert hat, ich habe da letzte Tage noch drüber gelesen, bis heute wird da quasi noch irgendwie von Nerds dran rumgefrickelt. Da hat wohl einer geschafft, auf einer Workbench einen Browser irgendwie zum Laufen zu kriegen. Schon sehr, sehr interessant. Also dieses Projekt lebt irgendwie noch in den Herzen weiter. Der Amiga wurde ja gar nicht von Commodore entwickelt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe letztens gehört, nee, ich glaube, der war eine Microsoft-Entwicklung, die sie dann aber nicht machen wollten und dann hat Commodore den gekauft oder so. Ist mir jetzt auch neu, aber ich weiß nur. Die hatten den Amiga 1000, den hatten die gebaut, der kommt ursprünglich von Commodore und der verkaufte sich aber nicht und dann kam der Amiga 2000. Und das war irgendwie ein Produkt, was eigentlich gar nicht von Commodore war, was auch von der Software, von diesem Kickstart und Workbench her komplett verhunzt wurde, so wie sich das Commodore nie vorgestellt hatte. Und den mussten die dann aber wohl auf den Markt bringen. Weil die hatten da irgendwie so eine Kooperation, ich meine mit Microsoft gehabt. Muss man mal nachgoogeln. Das ist schon so lange her. Aber ist auf jeden Fall ein Stückchen Geschichte, wo man doch immer wieder sich gerne dran zurückerinnert. Ja, ich habe jetzt gerade so überlegt, so Sinclair ZX80 mit Folientastatur und 8 Kilobyte RAM, das waren noch Zeiten. Ja, also beim Amiga kriegst du ja so Emulatoren. Und die Emulatoren können sogar die Diskettengeräusche noch imitieren. Das ist also sehr klasse. Also man muss sich das jetzt nur mal vorstellen. Du, also normal, so normaler Rechner gehe ich jetzt mal davon aus. Ein Quad-Core mit, keine Ahnung, 2,5-3 Gigahertz, 4 bis 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und so weiter, emuliert einen 7-Megahertz-Rechner. Und bei der Emulation gehst du hin und emulierst sogar auch noch die Diskettenlaufwerksgeräusche. Du hast ja, genug Rechenkapazität frei. Ja, aber am Anfang, wo diese Emulatoren auf den Markt kamen, waren die Rechner, also weiß ich nicht, da ist ein Single-Core, aber schon im Megahertz-Bereich gehabt. Da habe ich die ersten Gehversuche damit mal gemacht gehabt. Und da reichte die Rechnerkapazität teilweise noch nicht mal aus, um diese 7 Megahertz zu emulieren. Das ist schon echt irre. Kannst du dich noch dran erinnern an diesen Turbo-Knopf, wo man vorne so zwischen 16 und 33 Megahertz umschalten konnte? Ja, das war klasse, weil du dann bei einigen Spielen, die zu schnell waren, konntest so runter machen. Und dann hast du so Zeitlupe auf dem Bildschirm gehabt und konntest dann da mehr Punkte erzielen. Wenn Snake zu lang wurde, dann hast du die Turbo-Taste runtergedrückt und dann konntest du noch ein paar Level weiterspielen. Aber mir ist immer der Sinn von dieser Taste verschlossen geblieben. Ich habe also bis auf diese Möglichkeit, Spiele zu verlangsamen, nie eine logische Erklärung dafür gefunden, dass man da irgendwas runtertacken kann. Man konnte WordPerfect schneller machen. Dadurch, dass man runtertaktet? Nee, hochtaktet. Macht ja bei WordPerfect auch so viel Sinn. Ja. Kennst du WordPerfect noch? So dieses DOS-basierte Textverarbeitungsprogramm mit Steuerungszeichen? Ich habe da auch mal, ich weiß aber auch nicht mehr, wie das hieß, so eine Tabellenkalkulation habe ich mal gesehen. Also ich kenne das noch von DOS-Seiten. Lotus 1, 2, 3 oder so. Ja, genau das war das. Ja. Also ich habe das alles mal gesehen. Ich habe das nur damals nie benutzt. Da habe ich noch lange nicht daran gedacht. Damals passt nämlich auf ein DIN A4-Blatt genau 80 Zeichen und 24 Zeilen. Da war das DIN A4-Blatt voll. Mhm. Und dann konntest du halt mit den Druckern, die hatten so Steuerbefehle, die hatten ja auch noch die Schriftarten und so weiter, die waren ja noch alle im Drucker geladen. Und dann konntest du halt sagen, nimm die Schriftart, waren halt 80 Zeichen, 25 Zeilen. Da konntest du diese Schriftart in Condensed, in Fett und in Italic und in doppelter Größe machen. Doppelte Breite ging. Und wenn du dann einen Text geschrieben hast und du hast irgendwie Italic, Underlined, Bold, doppelte Größe oder Condensed gearbeitet, dann musstest du nachher rechnen, wie viele Zeichen habe ich jetzt über und wann muss ich einen Umbruch machen, um in die nächste Zeile zu kommen. Katastrophal. Wenn du nur schmale Zeichen genommen hast, dann kamst du, glaube ich, auf 120 Zeichen pro Zeile und bei nur fetten kamst du dann auf 40 Zeichen pro Zeile und so musstest du halt alles, ich hatte dann nachher immer Schablonen mit schmaler Schrift, mit dicker Schrift und dann habe ich halt immer angelegt und gesagt, okay, jetzt habe ich noch so und so viel Zentimeter, das sind so und so viele Zeichen. Das war kompliziert damit. Aber lass mich mal. Und dann kam irgendwann Timeworks Desktop Publishing. What you see is what you get. Oder zumindest annähernd. Auf dem PC damals noch. Aber lass mich raten, beim Ausdrucken 9 Nadeldrucker. Ja. Ohne. Später dann mit 24. Ohne irgendwie noch so ein Kasten drumrum, der das Ganze ein bisschen nachts leiser. Um 3 Uhr und Vater kam rein. Ist jetzt hier bald Ruhe. Habe ich auch ganz schnell einen Thermodrucker gekriegt. Die Dinger, die waren wirklich grausam. Besser war noch 8 Nadeldrucker. Die konnten nämlich keine Unterlängen. Die haben dann G und Q und so, haben die dann alle hochgeschoben. Damit du unten diesen Schnörkel dran machen konntest. Das sah noch echt scheiße aus. Ja, es gab doch auch mal so diese Drucker, die von den Schreibmaschinen abgeleitet waren, wo du so einen Kugelkopf hattest. Ja, mit Typenrad und Kugelkopf gab's. Ja. Gab es alles, ne? Aber die konnten halt auch keine Grafik, sondern so ein Nadeldrucker, dem konntest du ja sagen, okay, pass auf, du kannst jetzt eine Bitmap drucken. Das ging ja. Ne? Schwarz-Weiß. Mit Grautönen war da ja auch nichts. Nee. Es sei, du hast das Ding auf DIN A4 gedruckt und dann 3 Meter Betrachtungsabstand genommen. Dann hattest du halt auch Grautöne. Du konntest zwischendurch einfach mal die Farbbänder wechseln. Na, so ein aufgebrauchtes war dann eben halt nicht so stark wie ein ganz frisches. Ich habe die ja immer nachgefärbt, ne? Bis die mechanisch kaputt waren, bis da recht dicke, fette Löcher reingeschlagen waren. Aber die konnte man ja Ewigkeiten verwenden. Du konntest im Endeffekt, ich glaube, zurückspulen irgendwie. Die waren endlos. Und da musstest du die im Endeffekt neu tränken. Fertig. Also meine waren immer endlos und da habe ich dann Stempelfarbe drüber ein paar Mal gedreht und dann liefen die wieder wie ein Döpken. Also mein erster Drucker war so ein HP DeskJet 510. Ich guck mal, ich habe sogar noch die Nummer im Kopf. Der war aber noch nicht in Farbe, ne? Das war dann. Der war noch in Schwarz-Weiß. C gab's dann, glaube genau, ich. Genau. So, und der war eben halt noch Schwarz-Weiß. Den habe ich zu meinem ersten PC direkt dazu geholt. Und der hat aber eine miserable Druckqualität gehabt. Also da hast du, ich kann mich nur daran erinnern, du musstest rumexperimentieren mit Ditherung oder sowas, ne? Also dass du irgendwie so schwarz-weiße Bilder dann irgendwie so. Grautöne waren damals auch noch, gerade mal 16 oder so auf der Welt. Grauselig, ne? Also du konntest schon schön mit arbeiten, ne? Für Text war der erst rein und der war schnell. Ja. Der war gut. Der war echt nicht schlecht. Nur hinterher hatte er so ein Problem mit diesen Gummirollen gehabt. Also das war so ein Produktionsfehler, glaube ich, gewesen. Und dann gab es so Aufraussets. Da hast du dann irgendwie immer so mit Alkohol sauber gemacht. Ja, und was ich für einen Isopropylalkoholverbrauch damals hatte, das war Wahnsinn. Der Apotheker hat immer gedacht, was schon wieder? Ja. Alter, so Bolzen. War doch nicht blind. Ja. Ja, das war so das Allerheilmittel, ne? Weil bei dem HP war das ja so, du hattest eine einzelne Tintenpatrone, die du komplett, da war der Druckkopf direkt mit eingebaut, die konntest du rausnehmen. Und da hatte sich dann immer dieser ganze Schmand angesammelt von der abgetrockneten Tinte. Und das konntest du dann wunderbar mit Isopropylalkohol immer sauber machen. Ja, und die Rollen, die konntest du auch immer schön sauber machen von dem ganzen Fett, was so an den Fingern dran ist, so am Papier und so. Mhm. Und dann nachher hast du die wieder mit Glycerin eingerieben, über Nacht quellen lassen, dann Glycerin wieder abgemacht. Perfekt. Hat er wieder Papier transportiert wie am ersten Tag. Ja, das gibt es heutzutage alles nicht mehr. Nee, ich habe dann ja auch, wie gesagt, ganz schnell so einen Thermodrucker gekriegt. War wie so ein neuer Nadeldrucker, der hatte halt auch so einen Kopf. Den hat er gegen das Thermopapier gedruckt und dann von links nach rechts. Der konnte allerdings nur in eine Richtung. Also jetzt mal so von links nach rechts gefahren und dann ganz schnell von rechts nach links wieder so bzz, bzz, bzz. Und dann hatte ich halt Meter Ware, 50 Meter Rollen Thermopapier, immer so aus den alten Faxgeräten. 100 Meter Rollen, glaube ich, waren das sogar. Die waren richtig dick und dann nachts etliche Listings ausgedruckt und geguckt, wo der scheiß Tippfehler war. Warum das Programm in Zeile 340 einen Fehler meldet. Aber das war eben halt auch so ein Druckverfahren, wo du eigentlich nur kurz an dem Papier Spaß hattest, ne? Das hat sich ja hinterher verfärbt. Konntest du nicht archivieren, hat total ausgeblichen und so. Ja, das alte Technik. Obwohl, wir haben zu Hause auch noch so ein altes Faxgerät, was genauso arbeitet. Funktioniert immer noch bestens, so nach den ganzen Jahren. Nur das Endergebnis ist im Endeffekt scheiße. Ja gut, Fax ist dann ja auch noch so eine Sache mit den ganzen Analog-Digital-Wandlern, die da drin sind. Muss ja einmal das Papier in digital gewandelt werden, dann wieder in analog in die Telefonleitung. Dann hast du da wieder Störungen von der Telefonleitung wieder zurück auf Papier digital gewandelt. Da sind natürlich einige Störanfälligkeiten drin. Und dennoch ist es heutzutage immer noch ein gültiges Papierstück, was von vielen als Kündigung zum Beispiel akzeptiert wird. Du kannst nicht per E-Mail kündigen, selbst nicht, wenn du das mit PGP signs. Ja, aber okay, ist immer so eine firmenbezogene Sache, ob sie das jetzt nur machen oder nicht machen. Aber selbst neue Nadeldrucker sind immer noch im Dauereinsatz, ne? Ja, natürlich beim Arzt. Ja, beispielsweise. Wo Durchschläge gebraucht werden. Oder hier im Einrichtungs-Super-Mega-Wohnmarkt. Aber hast du mal gesehen, da haben die immer diese komischen Computersysteme, also wo die Warenwirtschaft drauf haben. Und das steht immer in auf so einem kleinen Schrank. Und der Schrank ist dann auch immer schön so von vorne zu, richtig so mit komplett zugemacht. Und da drin stehen dann die Drucker, weil die ja immer so laut sind. Hört. Ja, ja. Und wenn die dann drucken, sind die Schränke mal total geschlossen. Und erst wenn das dann fertig gedruckt ist, dann machen die alles auf, holen das Papier raus und fertig. Wusstest du, dass diese ganze Geschichte, die so Flugtickets und so weiter angeht, dass die alle noch über das alte Telex-System laufen? Das heißt, wenn du heute bei Opodo einen Flug buchst, geht irgendwo auf der Welt ein Telex los, wo drin steht, dass du den Flug gebucht hast? Deswegen gibt es nämlich auch nur Großbuchstaben und keine Umlaute auf den Flugtickets. Das ist alles noch über dieses alte, boah, du kriegst Sachen raus. 80er Jahre Telex-System läuft die ganze Geschichte. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt in so einem super mega Wohneinrichtungsmarkt da bist, da haben die ja auch nur noch dieses alte DOS-basierte Warenwirtschaftssystem. Also sie sind ja auch noch nicht in der Neuzeit angekommen. Ja, aber ich meine, hier geht's doch um meine persönliche Sicherheit, wenn ich mit so einem Ding fliege. Deswegen sind ja auch zum Beispiel so Umbuchungsgeschichten extrem teuer. Weil da wirklich noch Hand angelegt werden muss. Da muss also wirklich echt noch ein Telex weggeschickt werden. Ja, aber pass mal auf, das ist bestimmt daraus resultierend, weil die ganzen Leute in Billiglohnländern sitzen. Und die haben nichts anderes. Die sitzen irgendwo in der Wüste, ne, irgendwo da, die werden dann geknechtet. Und da gibt es dann eben halt nur das Telex. Das Einzige, was da funktioniert, ist Telex, meinst du? Ja. Und Morsecode. Ja. Sei mal froh, dass da nicht mit Buschtrommeln gemacht wird. Ja, weil siehst du, hat alles noch seine Legitimation, ne? Funktioniert noch. Sind halt alte Systeme, die noch laufen, ne? Und werden trotzdem wahrscheinlich abgehört. Okay, ich denke mal, ich weiß es jetzt nicht, ob es jetzt wirklich so ist, aber irgendwann, denke ich mal, wird er dann auch irgendwann mal umgestellt. Also mir erschließt sich im Endeffekt auch so einiges im Flugverkehr nicht. Also das ist ja schon special. Also wenn du jetzt sagst, okay, komm, du buchst jetzt einen Flug, bist jetzt an so einem Flughafen und diese ganze Atmosphäre, was du so auf dem Bildschirm siehst und wie das alles abläuft, das ist doch alles irgendwie, weiß ich nicht, ist so eine eigene Welt für sich. So ein Mikrokosmos Fluggesellschaften. Ja, versuch doch mal, wenn du so zum Beispiel auf einem Festival würdest ja vielleicht ein T-Shirt anziehen, auf dem draufsteht, ich bin ein Terrorist. Versuch doch mal ein T-Shirt auf dem Flugzeug, auf dem Flughafen anzuziehen. Ne? Also du kommst da rein und wie du schon sagst, diese Atmosphäre, die zwingt einen schon, sich komplett anders zu verhalten, als man sich eigentlich verhält, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Du sagst, du sprichst da die Fernseher an, aber genauso hast du ja auch diese Kontrollkameras überall, dieses Security-Personal, Flugsicherheitsdienst, Bundesgrenzschutz, Bewaffnete und so weiter. Das ist, wie du schon sagst, ein ganz anderer Mikrokosmos. Man fühlt sich da ja schon viel mehr gegängelt als 10 Meter vorher. Obwohl auch da stellt man sich dann zum Rauchen in diese markierten Quadrate. Ja, also ich persönlich empfinde es immer so ein bisschen als unangenehm zu fliegen. Also nicht das Fliegen an sich, das ist sogar angenehm, aber so diese ganze Prozedur, ich finde das alles sehr, sehr stressig. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann würde ich zum Beispiel lieber mit dem Zug fahren. Also ich versuche es auch, wenn ich beruflich irgendwie unterwegs bin, dann versuche ich eher den ICE zu nehmen als das Flugzeug, weil ich mich einfach entspannter fühle. Jetzt mal abgesehen von den Verspätungen und jetzt die blöden Kommentare Richtung Bahn. Aber jetzt einfach nur vom Reisen her, ich gehe zum Bahnhof eben halt hin, hab mein Gepäck dabei, brauche auch nicht gucken, wie schwer das ist oder die ganze Scheiße. Ich steige in den ICE rein, in der Regel hast du deinen Platz reserviert, das macht ja auch Sinn. Setze ich dann dahin und dann ist Ruhe. Ne? Keine Kontrolle, kein Nichts, du kannst reisen. So Sicherheitskontrollen sind ja auch extrem stressig. Erstmal kommst du am Flughafen an, das heißt, du musst gucken, wo kann ich mein Gepäck abgeben, wo kann ich mein Ticket holen. Das heißt, du musst einmal quer durch diesen kompletten Flughafen laufen, im schlimmsten Fall mit deinem Gepäck. Dir kommen 1000 Leute entgegen, alle gucken sie nach oben auf die Monitore, um zu gucken, wo sie hin müssen, oder gucken auf das Leitsystem. Das heißt, irgendwann kommst du dann dahin, wo du hin musst, dann musst du dich erstmal in so eine Schlange anstellen, dann kommst du da dran, dann wird dein Koffer halt gewogen, das Ding kriegt ein Ticket, du bist auf erstmal kofferlos. Du hast also so ein Stück von deinem Wertgegenständen nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ja schon mal, du gibst so ein Stück von dir einfach auf. Dann musst du wieder woanders hin, nämlich zu den Gates. Das heißt, du musst nochmal durch einen Sicherheitscheck. Du musst durch diese komischen Metalldetektoren durchlaufen, die ja nicht nur piepen, wenn du Metall an dir hast. Das wäre ja zu einfach. Sondern die piepen ja auch einfach so zufälligerweise mal so zwischendurch. Jeder Zehnte oder so wird einfach durchgepiepst. So, und dann kommst du in diese persönliche Kontrolle, wo du dann nochmal die Schuhe anheben darfst, die Schuhsohlen, den Gürtel hast du ja vorher schon abgelegt. Das ist natürlich alles so eine Sache, die macht einem schon so einen psychischen Stress. Da ist wahrscheinlich auch die 20 Minuten Verspätung am Bahnhof nur halb so schlimm. Ja. Also ich hab ja die Erfahrung schon gesammelt am Frankfurter Flughafen. Ein Koffer voller Technik, also eher sogar zwei Koffer, Kameraausrüstung, Laptop, allen möglichen Kremskrams, wirklich voll, von oben bis unten. So, und dann natürlich ab durch die Kontrolle. Ja, und dann hatte ich direkt zwei Kontrollen, weil die natürlich erstmal alles rausgeholt haben. Die haben sich dann selbst jedes Objektiv angeguckt, also die ganzen Deckel alles ab durchgeguckt, ob da wirklich Glas ist, wo die durchgucken und nicht irgendwelche Sprengstoffteile. Dann haben die mich aber direkt rausgefischt, in den Raum dann rein und haben dann Sprengstoffkontrolle gemacht. Dann haben die wirklich so vom Laptop und so weiter, haben die Abstriche genommen und die wurden dann durch so eine Maschine gejagt. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn du dann daneben stehst und darauf wartest, ob da jetzt nur eine Dynamitstange drin ist oder nicht. Na, also da ist schon ziemlich viel Tamtam, der dann da getrieben wird, wo du dich prinzipiell als Fluggast erstmal unwohl fühlst. Diese Unschuldsvermutung, die dann auch einfach so erstmal gebrochen wird. Du fühlst dich einfach erstmal passé, erstmal unwohl, weil du ja wirklich erstmal auf den Kopf gestellt wirst. Na? Ich habe auch mal eine Zollkontrolle erlebt. Und das war auch unangenehm. Ich hatte nichts Unrechtmäßiges getan, war eine stinknormale Standardkontrolle. Und dann haben die mich rausgefischt. So. Und wie läuft das dann eben halt? Da kommt ein Zollbeamter an, der dich ans Patschehändchen nimmt und dich erstmal in den Nebenraum begleitet. Und dann darfst du erstmal alles, was du in der Tasche hast, auf den Tisch legen, um zu gucken, ob du nicht irgendwie falsch, beziehungsweise also wegen Geldversteuerung und so weiter. Wie viel du denn überhaupt in deinen Taschen hast. So, und du weißt, du sitzt da und du weißt, du hast nichts, was irgendwie schlimm wäre. Und trotzdem ist es dir total unangenehm, weil du ja quasi vor den ganzen Leuten erstmal rausgefischt wirst, separiert wirst, na, und dann bekommst du eine Prozedur verpasst, wo du ja auch nicht weißt, was kommt denn jetzt auf dich zu? Ist ja genauso, wenn du an der Autobahn... Öffnen Sie mal bitte die Hose und bücken Sie sich. Na, ist ja genauso, wenn du beim Zoll, also mit dem Auto unterwegs bist und der Zoll fischt dich raus und macht eine Kontrolle. Da ist es ja genauso unangenehm. Obwohl du weißt, du hast nichts getan, aber dieses ganze offizielle Prozedere, was dann da abläuft, ist dann sehr, sehr unangenehm. Ja. Kann denn natürlich auch bei Bahnreisen passieren, vor allen Dingen wenn du natürlich gerade auch die Grenze übertrittst. Gerade jetzt, wenn man in Urlaub fährt, ach, wie oft habe ich das schon gesehen, an diesen eigentlich, die Grenzen gibt's ja eigentlich so nicht mehr innerhalb Europas, aber trotzdem wird an den Grenzpunkten natürlich immer wieder Kontrolle gemacht. Und wenn du da zum Teil in den Sommerferien diese Schlangen siehst, ne? Und dann werden die Autos da zerpflückt in der brütenden Hitze. Also du kannst ja noch froh sein, wenn es dann wirklich in der Hitze ist und nicht gerade im strömenden Regen. Ne? Aber was da dann für ein Aufwand getrieben wird, um da wirklich alles zu checken, es ist irre. Es ist wirklich irre. Ja, ist ja auch so ein bisschen Gängelung dabei. Ne? Wenn man in so einer Machtposition ist, dann klar, warum soll man die nicht auch ausnutzen? Kann man auf jeden Fall manchmal unterstellen. Ja, ich meine, gibt ja diese schönen Experimente von der Knast oder so, glaube ich. ist eins von diesen Experimenten, wo man halt völlig unbeteiligte, unbescholtene Bürger in zwei Gruppen einteilt. Die einen sind die Wärter, die anderen sind die Gefangenen. Und wie schnell sich dann halt rausbildet, wird sich die Wärter so rausnehmen und wie die Gefangenen gängeln. Das passiert sehr, sehr schnell. Und gab's da nicht auch mal einen Film? Da gab's auch einen Film mit Moritz Bleibtreu. Genau, ich wollte gerade sagen, Jürgen Vogel, ja. Aber der ist richtig krass gewesen. Das ist auch nach einem echten Experiment halt verfilmt worden. Hieß der nicht sogar Das Experiment? Das Experiment, genau. Nicht ja. Der Knast, sondern Das Experiment, genau. Ja. Und wenn du halt in so einer Position bist, wo du halt andere Leute gängeln kannst, man sagt ja nicht umsonst sehr häufig, der hat zu Hause nichts zu sagen. Ne, das passiert dann halt einfach, dass so Leute dann auch ihre Position missbrauchen und andere Leute dann bei 40 Grad im Schatten im Auto sitzen lassen, stundenlang. Oder auch diese ganze Atmosphäre, die am Flughafen halt herrscht, die fordert die Menschen, die die Macht haben, mit dir zu tun und zu lassen, das natürlich auch zu tun. Ne? Da herrscht auch so eine Gruppendynamik dann so. Na, ich habe heute wieder 5 Hops genommen. Wie viel hast du denn hochgenommen und so, ne? Wenn man sich da bei der Zigarettenpause trifft. Naja. Ist auf jeden Fall immer wieder schön, wenn man dann so eine Prozedur dann hinter sich hat, am Urlaubsort angekommen ist und dann entspannen kann. Genau. Richtig schön relaxen. Apropos Urlaubsort, ich würde dich mal kurz bitten wollen, deinen letzten Schluck aus dem Glas zu nehmen. Ja, ich wollte dich auch gerade vorschlagen, lass mal nachschütten. Doch, der ist gut. Also ich habe auch einen irischen Whisky. Also Connor ist herzlich wieder eingeladen in Zukunft. Connemara. Ist der einzige mir bekannte irische Whisky, der über Torffeuer geräuchert wird. Das machen ja normalerweise nur die Schotten. Das ist der Unterschied zwischen irischem und schottischem Whisky. Also wenn du hinterher in Irland bist, dann wirst du ja, denke ich mal, so richtig die einheimischen Sorten mal durchprobieren können. Dann muss man mal sagen, wie das denn da so ist. Gerne. Kannst ja gerne vorbeikommen. Das auf jeden Fall auch. Dankeschön. Ja, dann Slauncher. Und? Was sagt die Nase? Oh, der ist aber ganz anders. Oh, das ist aber... Deswegen habe ich mit dem anderen zuerst angefangen. Ja. Der Connor ist ausgeladen. Der hat aber eine schöne rauchige Note. Ne, der ist... Boah, lecker. Und dazu finde ich, hat den auch so ein bisschen sowas so von Orange, Mandarine. Und jetzt halt mich für verrückt. Ich meine, ich schmecke auch Käsekuchen und Schokolade. Aber mach mal die Augen zu. Rauchig. Rauchig ist auf jeden Fall, ja. Meine erste Begegnung mit einem rauchigen Whisky war ein Talisker. Der kommt halt von Skye, der Insel da in Schottland oder vor Schottland. Und der ist so richtig noch mal einen Tacken rauchiger als der hier. Wie so ein Räucherfisch, halt so richtig nach Rauch schmeckt und nicht nach Fisch, schmeckte der halt auch nach Rauch und nicht nach Whisky. Den wollte ich dann so für das erste Mal mit so einem rauchigen Whisky in Kontakt kommen, nicht unbedingt nehmen, weil da habe ich so nach dem ersten Glas gedacht, so nee. Nee, danke. Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Whisky, aber das hat mir jetzt so einen Rest gegeben. Aber so nach so einer halben Stunde, dreiviertel Stunde habe ich dann gedacht, so jetzt wachse ich nochmal da dran. Und dann war halt weniger Rauch im Geschmack da, sondern mehr Whisky-Geschmack. Ist bei dem auch so. Also, erste Glas ist definitiv rauchig und dann kommen nachher diese Noten. Oh, der hat so wirklich sowas von Käse, Kuchen, Schokolade und Mandarinen. Also ich habe jetzt immer noch diesen Rauchgeschmack im Mund, aber angenehm. Also ich finde den sehr, sehr angenehm. Der ist nicht so übertrieben. Nee, der ist schön dezent, der ist einfach da, aber ja, einfach sehr, sehr, ja, mundig. Echt gut. Wo kriegt man den? Supermarkt. Der gehört in der Sammlung. Ja. Und ist halt, wie gesagt, der einzige irische Whisky meines Wissens, der halt geräuchert wird. Alle anderen sind ja also, eher so wie der O'Connor. Ich habe jetzt schon einige schottische durch, aber so rauchige habe ich noch nicht gehabt. Hast eher so die torfigen. Ja. Ja, ich finde, der hat so halt auch so ein bisschen was von Torf, aber das kommt erst später. Da muss man schon so ein paar Gläser getrunken haben, dann schmeckt man auch den Torf raus. Der Abend ist noch lang. Nein, aber sehr gut. Sehr gut ausgewählt. Wir werden uns Step by Step durch die Welt probieren. Ja, wenn das ja nicht alles so teuer wäre, ne? Mhm. Ein guter das Whisky, stimmt. Der... Alles kostet Geld. Kostet ja schon mal gerne ein paar Euro 50. Wobei, ich muss ja sagen, was hier so... 29, vielleicht 35 Euro kostet da hinten so 50 Pfund. Zumindest was den Whisky angeht. Wie teuer das Internet da hinten ist, weiß ich noch gar nicht. Weil, ja gut, ich meine, hier hat man natürlich auch Kosten, so was Internet angeht. Ich wollte so ein bisschen das Thema, war keine gute Überleitung, ne? Doch, fantastisch. Doch, hervorragend. Internetkosten, ja, mir ist aufgefallen, wir hatten ja vorhin schon mal so über diese netzpolitischen Themen NSA und GCHQ gesprochen, über Firmware von Festplatten, die gehackt ist und Kryptoschlüssel von SIM-Karten, die gehackt sind. Wobei ich muss da noch einen Nachtrag zu sagen. Je mehr Stellen diese Schlüssel haben, desto einfacher ist es auch, dass die irgendwann in die falschen Hände geraten. Und gerade bei SIM-Karten, wenn du diesen Schlüssel hast, kannst du dir eine SIM-Karte nachbauen. Das heißt, man könnte jetzt rein theoretisch dir unterstellen, ein Bewegungsprofil, ein Kommunikationsprofil und dich dann dafür einlochen. Weil Beweise sind ja da. Ja, da, natürlich lassen sich über so einen Weg Manipulationen herführen. Ist ganz klar, ist natürlich bei anderen Technologien genauso der Fall. Also du könntest, wenn du jetzt die Summe aller Teile nimmst, könntest du ohne weiteres gewisse Sachen faken. Ja. Aber ich sag mal, vor dieser Technologie wurde es einfach per Papier gemacht. Also gut, wenn aber da wenn hat man jetzt, mit einem Graphologen noch gesagt, das ist nicht die Handschrift, aber hier könnte wenn man... Wenn jetzt von der Behördenseite, ich sag mal, wie in so einem schönen Spielfilm, so einem schönen Agenten-Thriller oder so, ne? Wenn einer sagt, so, der kriegt jetzt dat und dat angehangen, dann kriegt er dat angehangen. Ob das jetzt auf Papier steht oder irgendwo im Web, möglich ist es prinzipiell immer. Gut. Wo ein Wille ist, ist auch ein Problem. Ist halt nur, dass es halt jetzt rein theoretisch auch jeder könnte dir was anhängen. Ja, ich sag mal, wenn man so weiterspinnt, wenn man die Wege kennt, also eine Gruppe außerhalb dieser, ne, dann könnten die natürlich sowas machen. Nur der Aufwand ist natürlich auch extrem hoch. Kannst du dich noch an Backobifice erinnern? Da waren so die ersten Viren zum selber schreiben. Guck mal, damals kann ich mich dran erinnern. Da gab's von einigen großen SIM-Karten-Anbietern auch so Twin-Cards und so weiter. So, die waren am Anfang aber so, dass die aber auch nicht gleichzeitig im Netz laufen durften. Und das war nämlich, glaube ich, eins von diesen Problemen, weil das nämlich quasi identische SIM-Karten waren, haben die sich dann, wenn sie gleichzeitig liefen, so im Netz gegenseitig ausgenockt, dass du hinterher gar nicht mehr sicherstellen konntest, ob du überhaupt deinen Anruf noch bekommst oder deine SMS oder so. ich gehe mal davon aus, dass solche Beschränkungen in gewisser Weise im Netz immer noch vorhanden sind. Weil viel passiert ist ja an sich an der Verteilungstechnik und so weiter nicht. Also der Rest ist ja im Endeffekt dran adaptiert. Wenn ich den Schlüssel habe, dann buche ich mich ins Netz ein, dann bist du ausgebucht und davon kriegst du gar nichts mit, dass du den Anruf nicht kriegst und die SMS bei dir nicht ankommt. Nö, jetzt in dem Fall vielleicht nicht, aber du könntest genauso gut durch einen Zufall, so ein Smartphone stürzt ab, relativ häufig, je nach Modell. Du machst einen Neustart, in dem Moment ist wieder deine SIM-Karte eingebucht. Das heißt, wenn in dem Moment einer versuchen würde, dein Bewegungsprofil zu fälschen, wäre automatisch dann schon wieder, ich sag mal, die anderen Daten dann vorhanden. Also du müsstest schon tiefer eingreifen, glaube ich, um da eine Konsistenz auch reinzukriegen, weil das ist unberechenbar, unkalkulierbar. Ja, notfalls hält man dir so einen IMSI-Catcher vor und gaukelt dir einfach vor, du wärst im Netz. Nee. Auch eine Möglichkeit. Na, oder du entwendest einem das Handy für eine gewisse Zeitspanne, wo du weißt, du kannst ihn da ablenken oder so, machst da irgendwie einen Unfug mit und steckst es ihm danach wieder in eine Tasche rein. Das kennt man aus dem besten, schönsten Film. Also Möglichkeiten gibt's, glaube ich. Ach, komm mal auf, ich glaube, da können wir stundenlang drüber quatschen. Wenn ja, das ist teuer, eine Geschichte. So, Internet ist teuer und Weblog ist teuer und Podcasten kostet auch Geld. Nein, Quatsch. Was ich damit eigentlich sagen wollte, wir haben ja vorhin über Netzpolitik gesprochen und die Daten, die Themen werden ja immer schön aufbereitet von netzpolitik.org. Das ist also eine Seite, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, die ihr euch unbedingt mal angucken solltet. Da sind wirklich ganz brandaktuelle Themen immer wunderbar aufbereitet und auch mit Open Data versehen, sodass man da auch wirklich nachrecherchieren kann, worum es da geht. Ja, und netzpolitik.org hat schon seit einiger Zeit unten so ein Banner eingeblendet, dass man die doch bitte finanziell unterstützen möchte, damit die ihre Arbeit weitermachen können. Und irgendwie fällt mir in letzter Zeit ganz gehäuft auf, dass so Aufrufe nach finanzieller Unterstützung stattfinden. Einerseits sind es Blogger, die gerne weiter bloggen möchten und auch gerne mehr bloggen möchten und unabhängiger sein möchten von ihren bisherigen Finanzquellen, die einfach für Unterstützung um Unterstützung betteln oder suchen. Andererseits sind es Podcaster, die versuchen irgendwie ihre Podcasts auf eine bestimmte Art zu monetarisieren. Die kriegen halt teilweise auch Angebote von Werbefirmen. Sie leben über Micropayment-Geschichten wie Flatter oder PayPal oder Direktüberweisungen oder pflegen irgendwelche Wunschlisten bei Amazon für Sachen, die sie sich dann nicht mehr selber kaufen brauchen, die sie halt von ihren Hörern geschickt kriegen. Und gut, ich meine, wenn man das alles mal so zusammenrechnet, was zum Blog an Aufwand ist, um den zu betreiben, um den überhaupt erstmal einzurichten, was man dazu braucht. Also man muss sich irgendwo einen Webspace mieten mit bestimmten Funktionen, PHP und SQL. Dann braucht man natürlich so ein bisschen Wissen, wo kriege ich jetzt die Daten her, wie richte ich das ein. Wenn man das nicht hat, muss man sich da Unterstützung holen oder sich lange einlesen und YouTube-Videos gucken, da wird es oft erklärt. Ja, und dann die Arbeit, die in so einem Blog steckt oder in so einem Podcast steckt, ist ja auch oft Recherchearbeit, dass man da so eine Zeit am Rechner verbringt. Dann zahlt man für irgendwelche Plugins oder für Software, Audio-Software zum Beispiel. Als Podcaster braucht man Audio-Hardware. Je nachdem, wie groß der Podcast wird, wie viel Hörer drauf zugreifen, braucht man eventuell andere Tarife bei seinem Provider. Und natürlich kostet die ganze Sache Geld. Und wenn die Kosten aus dem Ruder laufen, finde ich auch legitim, dass man da seine Hörer oder seine Leser drauf ansprechen sollte. Und dann ist ja auch inzwischen nicht mehr so, dass man so eine Kultur hat, von wegen alles muss kostenlos sein im Internet. wir haben ja vorhin schon mal über Podcatcher gesprochen. Mein Podcatcher hat zum Beispiel so einen automatischen Flatter-Button. Und immer wenn ich eine Folge zu Ende gehört habe, wird derjenige dann auch automatisch geflattert. Und dann kriegen die halt alle so ein bisschen Geld und das finde ich so eine Sache, wobei das muss nicht sein. So, klingt ja schon fast wie eine Zwangsabgabe. Ich kann das also auch per Podcast ein- und ausschalten, ob ich flattern möchte oder ob ich nicht flattern möchte. Ich kann das auch im jeweiligen Podcast einfach sagen, möchte ich jetzt flattern die Folge oder die Folge ist einfach doof, die will ich nicht flattern. Ja, worauf will ich hinaus? Hinaus will ich einfach darauf so mal einfach sich bewusst zu machen, was das für ein Hobby ist, Bloggen und Podcasten, was es an Zeit und an Energie kostet und an materiellen und Softwarewerten da angeschafft werden müssen. Du hast ja, wenn du Blogs oder Podcasts oder was auch immer für Medieninhalte generierst, zwei Optionen. Entweder machst du als Hobby, also du steckst private Freizeit in das Projekt. Dann kannst du halt ja auch komplett kostenlos machen, dann nimmst du so eine Plattform wie Blogger oder genau. Direkt auf WordPress hosten. Dann kannst du quasi deinem Hobby nachgehen und die ganze Sache verfolgen. Oder du gehst auf die gewerbliche Schiene. Das muss ja noch nicht mehr gewerblich sein. Das kann ja nur der Blogger mit Anspruch sein. Ja, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, wenn sich eine gewisse Sache entwickelt, dann, also entweder bist du eben halt, ich sag mal, ein Hobbyblogger oder du möchtest ja irgendein Ziel damit erreichen. So, und viele sind ja, ich sag mal, hybrid unterwegs. Das heißt, die sind ja irgendwie gewerblich, also als freie Journalisten beispielsweise unterwegs, die dann eben halt noch zusätzlich bloggen und so weiter, wo ja ein gewerblicher Hintergrund vorhanden ist. So, und in Deutschland gibt's ja im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder machst du das hobbymäßig, dann kannst du machen, was du willst, oder du verfolgst eine Sache gewerblich. Und wenn du eine Sache gewerblich verfolgst, musst du dich natürlich an die gewerblichen Spielregeln halten. So, und ob du jetzt ein Blogger bist oder ein Verlag bist, ist ja auch erstmal in dem Moment egal. Da reden wir nur über Dimensionen, aber über die gleichen Hürden. Das heißt, wenn du jetzt als Verlag eine Publikation hast, ist für dich seit vielen, vielen Jahren eben halt das Internet ein Kanal, der wichtig ist, wo du dein Vertriebsmodell irgendwie deine Publikation anpassen musst, um mit der Zeit zu gehen, um Käufer, Leser zu finden. Und genauso ist es eben halt bei Podcastern oder Bloggern, die genauso schauen müssen, wie sie damit, ich sag mal, diese Kosten, die ja dann zwangsläufig entstehen, weil ja in dem Moment, wenn du einen gewerblichen Hintergrund hast, du ja auch Arbeitszeit für dieses Projekt rechnen musst. Also beispielsweise, ich muss wenigstens mit einem Stundenlohn irgendwie deine Zeit ansetzen, wo du kein normales Geld normalerweise mit verdienen würdest. Da gibt's da so ein schönes Rechenbeispiel. Irgendwie, wenn du selbst mit 8,50 Euro Stundenlohn dran gehst, bist du im Monat trotzdem 1300 Euro los. Ja. Ja, ich sag mal, du hast ja einen Rattenschwanz an Kosten, der da automatisch entsteht. Weil in dem Moment, wenn du ein Gewerbe anmeldest, bist du in irgendeiner Kammer drin, du hast deine Finanzamtgeschichten, die du regeln musst, du musst ab einer gewissen Größe spielen ja dann auch Serverkapazitäten eine Rolle, Softwarelizenzen etc. etc. etc. Und natürlich deine eigene Arbeitszeit auch. Bei anderen Projekten sitzen ja auch mehrere Köpfe noch da dran. Das sind ja nicht immer nur Einzelgeschichten, sondern da können auf einmal 1, 2, 3, 4, 5 Redakteure dran sitzen, die so ein Projekt betreuen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute bei Netzpolitik oder so dran sitzen, aber ich schätze mal, da wird schon eine mittlere Redaktion vorhanden sein. Genauso jetzt gerade in den Medien querfeldein. Ich weiß es nicht, ich glaube, die haben auch 5, 6 Redakteure. Fünf Leute, glaube ich, sitzen da mit Martin Gommel zusammen, ja. So, und da redest du ja nun mal von Personalkosten. Und an den Personalkosten, wir reden ja davon von offiziell angemeldeten Leuten, wo Steuern, Versicherungen etc. geleistet werden muss. So, und da muss so ein Projekt, was du versuchst am Laufen zu halten, musst natürlich dann auch entsprechende Gelder abwerfen. Und du bist in dem Moment, wenn du gewerblich unterwegs bist, auch einem Gewinnzwang unterlegen. Also du kannst nicht immer nur sagen, ach, ich mache jetzt so ein Nullspiel da draus oder ach, jetzt habe ich mal eben halt ein bisschen miese. Nee, das Finanzamt möchte ja im Endeffekt Pluszahlen sehen. Und wenn du die irgendwann nicht mehr generieren kannst, dann bist du quasi blank und dann musst du den Laden dicht machen. Ja, aber dann muss es doch auch eine andere Lösung geben. Ich meine, die Bild hat ja vor einiger Zeit so eine Paywall eingeführt, dass man bestimmte Artikel nur lesen kann, wenn man da bezahlt hat, was natürlich technisch gesehen völliger Schwachsinn ist, weil jeder Laie kann auch die Bildartikel ohne diese Paywall lesen. Jeder interessierte Laie vielleicht. Nee, aber ich meine, muss man denn unbedingt dazu aufrufen, wenn man jetzt seine Dienstleistung ins Netz gestellt hat? Oder kann man nicht einfach auch erwarten, dass dieser Dienst nicht einfach nur so kostenlos dahingenommen wird, sondern dass da halt auch ein Obolus für gegeben wird? Ich denke jetzt an so einen, wie an meinen Podcatcher, an so einen automatischen Flatter-Button, dass man so ein Plugin hat in seinem Browser, der dann feststellt, habe ich nach unten gescrollt bis zum Ende, habe ich eine bestimmte Zeit auf dieser Webseite verbracht, die den Anzahl der Wörtern angemessen ist zum Durchlesen oder zum Überfliegen, dann wird geflattert. Oder bin ich nur zufälligerweise auf die Seite gekommen, weil Google mir das irgendwie falsch in den Ergebnissen angezeigt hat, also bin ich hier ruckzuck wieder weg, dann wird halt nicht geflattert. Und das Ganze muss irgendwie so einen Automatismus ergeben, aber dann mit so einer Bitcoin-ähnlichen Währung, die nicht über so ein Flatter-System geht, was dann Provisionen einstreicht von dem Geld, was ein- und ausgezahlt wird, oder wie bei PayPal, wo auch ständig Provisionen fließen, sondern wo man im Grunde provisionsfrei sich so Bitcoins hin und her schiebt. Jeder, der online ist, der recherchiert hat oder der Medien online bereitstellt, der recherchiert natürlich auch dafür. Das heißt, der kann natürlich die Kohle auch direkt ausgeben an andere. Das heißt, dafür entstehen ihm schon mal keine Kosten und er hat natürlich dann gewonnen, wenn er mehr einnimmt, als er zum Recherchieren ausgibt. Ich glaube, der Weg ist im Endeffekt ziemlich kompliziert. Also ich höre ja immer wieder so im Endeffekt die Argumentation, dass die Querfinanzierung von Projekten daran scheitert, dass einfach die Leute, also zum Beispiel jetzt dieses klassische Werbemodell, wie man es jetzt so aus Zeitschriften, Zeitungen und so weiter kennt, dass im Internet immer wieder verpönt ist. Also einige Projekte laufen ja zum Beispiel über Spenden, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also die bekommen dann von den Nutzern über PayPal, über Flatter eben halt ihre Spenden, über die sie das Ganze finanzieren. Und in dem Moment, wenn aber beispielsweise Werbung in so ein Medium platziert werden würde, kommt immer wieder das Argument, dass Leute die Wertigkeit nicht mehr so wahrnehmen. Also das heißt, wenn ein journalistischer, unabhängiger Beitrag geblockt wird und dann auf einmal irgendwo Werbung auf der Seite drauf ist, dann ist auf einmal die Meinung irgendwie da, das wäre eben halt nicht mehr unabhängig genug. Ganz so. Lustig in dem Zusammenhang, da gibt's ja den Blog stadtbremerhaven.de, Kaschis Blog, der hat Werbung in der Seitenleiste und Werbung mitten im Text. Die in der Seitenleiste nehme ich nicht so wahr. Die stört mich weniger. Schlimmer finde ich, dass diese Werbeanzeigen mitten im Text auch oft sehr textrelevant sind. Wo ich mich dann ab und zu ertappe und frage, ist jetzt der Text ein redaktioneller Text, den er selber verfasst hat? Ist das irgendwie Content, den er von einem Dritten eingekauft hat? Ist das vielleicht sogar von der Werbeindustrie bereitgestellter Content, den er einfach so gekriegt hat, wo die Werbung dann direkt passend drauf zugeschnitten war? Manchmal ertappe ich mich halt selber, dass ich dem Ganzen einfach wenig Vertrauen schenke. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber schau mal, wenn du jetzt ein Printmedium hast und einen solchen Text quasi mittendrin irgendwo platziert hast, dann gibt's ja die Auflage, dass der dementsprechend gekennzeichnet sein muss. Advertorial. So, damit der Leser sofort sehen kann, das handelt sich dabei eigentlich um eine Anzeige, die aber in Artikelform geschrieben ist. Also man kann, wenn man die sich durchliest, hat man auf einmal das Gefühl, ich lese hier gerade einen informativen Beitrag. Also mir ist es zum Beispiel bei einer McDonald's-Werbung mal so gegangen. Da habe ich erst im Nachhinein, weil ich im Text kam mir auf einmal so komisch vor, Mensch, das ist aber, also was heißt werbelastig, aber ja, so McDonald's-lastig. Also das war, also nur darum ging's. Und dann ist mir oben erst aufgefallen, stand Advertorial drauf. Das ist ja oftmals mit so einem Info-Aspekt versehen. Ja. So. Finde ich aber legitim. Und ich denke mal, online, so sehe ich es zumindest, finde ich auch okay, wenn überall Werbung eingeblendet wird, weil Werbung ist für mich ein legitimes Mittel, um auch Einnahmen zu generieren. Aber man sollte da Fairness walten lassen. Und wie du schon sagtest, wenn du solche Textblöcke hast, entweder müssen die grafisch so gearbeitet sein, dass man einfach erkennt, es ist Werbung, oder es sollte, und so sehe ich das, grundsätzlich drüber stehen, dass es Werbung ist. Dann hast du in dem Moment eigentlich kein Problem. Weil Werbung an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes. Und ich denke mal, das ist auch legitim für Leute, die irgendeine Sache professionell betreiben, dass du dir Kanäle schaffst, wo du deine Gelder drüber generieren kannst. Und kostenlose Inhalte kannst du eben halt auch nur dann anbieten, wenn du irgendwo eine Einnahmequelle dir verschaffst. Und das war zum Beispiel ich kann jetzt aus eigener Erfahrung kurz berichten, das war ein wesentlicher Punkt bei meinem Photowalker-Projekt. Also wenn du im Hinterkopf hast, so und so stelle ich mir ein Projekt vor, das und das möchte ich damit erreichen. Und der dann auch selbst sagst, okay, es ist eine werbliche Geschichte, also damit soll irgendwann mal Geld verdient werden. Da musst du dir auch von Anfang an klar darüber sein und Möglichkeiten finden, wie du das machst. Und da ist ein wesentlicher Punkt Werbung. Und da hatte ich letztens genau diese Frage gehabt, da kam auf einmal eine E-Mail, sogar zwei Stück von so einer Berliner Agentur, die hat mir dann angeboten, die wollten Inhalte platzieren auf dem Blog und dementsprechend dafür Geld bezahlen. Und da habe ich denen auch geschrieben, ich sage, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn die Inhalte zu dem Medium passen und die gekennzeichnet sind. Also meine Leser sollen schon wissen, ob es sich um Werbung handelt oder ob es ein Artikel vom Photowalker ist. Ja? So, in dem Moment habe ich da auch kein Gewissensproblem mit. Außer, also klar, ich würde natürlich immer inhaltlich checken. Also ich würde jetzt nicht ungelesen irgendwie was da draufstellen. Aber wenn jetzt irgendwie, ich sag mal, eben halt passend zu der Thematik ist und dann besonders gekennzeichnet ist, why not? Ja, aber nur aus dem Grunde, weil du sagst, da muss irgendwann Geld mit verdient werden. Nicht, weil du sagst, das ist ein Hobbyprojekt. Und dann ist halt die Frage, wie verdient man Geld mit seinem Hobby? Sind da Anzeigen legitim? Du musst ja so insofern ein bisschen aufpassen. Das Finanzamt hat ja grundsätzlich erstmal was dagegen, wenn du als Privatmann Geld verdienst. Nö, da haben die nichts gegen, die wollen ja was abhaben. Ja, die haben insofern schon was dagegen. Wenn du, ich sag mal, Sachen, also Tätigkeiten nachgehst, die prinzipiell Einnahmen verursachen, dann wollen die schon, dass du gewerblich dich auch anmeldest. Ich denk mal, Spenden ist da so ein Graubereich. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht genau beurteilen. Nur, was mir bis jetzt in meiner journalistischen Geschichte immer widerfahren ist, ist eben halt so, selbst wenn du nur einen Artikel für irgendjemanden schreibst, musst du ein Gewerbe anmelden. Du darfst dann keine Rechnung in dem Fall zum Beispiel schreiben. Nee, du darfst keine Rechnung schreiben, aber wenn du bis zu einem, wie gesagt, keine Rechtsberatung, wir sind keine Rechtsanwälte, aber bis zu einem gewissen Betrag pro Jahr kannst du einfach so einnehmen, ohne Rechnung zu schreiben etc. Du musst den halt einfach nur angeben und versteuern. Versteuern sowieso, klar. Ja. Aber da muss man auch mit dem Finanzamt, denke ich mal, klären, wie da, weil es sind ja immer individuelle Geschichten. Und da muss man sich dann einfach dann intensiv mit auseinandersetzen, ob da unterm Strich auch genug bei übrig bleibt. Also ist ja nun mal nicht so, dass man die Sache einfach, die Gelder einfach in die Tasche stecken kann. Man muss sich dann in dem Moment mit Finanzamt und Co. auseinandersetzen, ob man will oder nicht. Ich weiß, wie gesagt, wie du schon sagtest, dieser Unterschied zwischen Privatblog, also zwischen Hobby und zwischen gewerblich Blog und journalistische Artikel schreiben und Geld verdienen und so weiter. Wenn es ein Hobby ist, dann ist es halt ein Hobby und kostet Geld. Das ist halt die Definition eines Hobbys. Mit Hobbys verdient man kein Geld. Sobald es Geld verdienen ist, ist es eine Profession. Und bisher hat noch irgendwie jedes Hobby Geld gekostet. Ob das halt der Computer war, der damals 3.500 Mark gekostet hat, oder ob es das Flugzeug ist oder die Drohne oder der Hubschrauber oder das Motorrad, das Auto, die Urlaube, alles kostet halt irgendwie Geld. Und wenn man es monetarisieren will, dann ist man halt auch in so einer geschäftlichen Sache. Und da, wie gesagt, ist halt die Frage, wie verdient man sein Geld? Kann man durch Werbung genug Geld verdienen? Ist man mit Werbung noch objektiv genug, wie du ja schon gerade selber gesagt hast, kann man das objektiv vermitteln? Und wie geht's halt in einem Podcast? Kann ich in einem Podcast das so machen wie bei Happy Shooting zum Beispiel, die mir dann irgendwie einmal pro Sendung erzählen, von wem sie gesponsert wurden, dann irgendwie ein tolles neues Produkt vorstellen, von dem sie angeblich auch sagen, dass es nicht toll ist, wenn es nicht toll ist. Wobei ich habe bisher eigentlich immer nur tolle Kritiken gehört. Und im Nachhinein stellt sich dann irgendwo in einem anderen Podcast heraus, dass einer der beiden Moderatoren gar nicht dieses Tool verwendet, sondern eins von einem ganz anderen Hersteller. Was er halt nicht bei also diesem handelt. Bei dem Beispiel finde ich insofern okay, dass sie das als Werbeblock einblenden. Also das ist ja nicht einfach so im laufenden Podcast so, ach und übrigens, da, das habe ich jetzt irgendwie mir gekauft und das ist jetzt ganz toll, sondern da kommt ja erstmal so ein Einspieler, ne, Werbung, zack, so, und dann geht's quasi nur um dieses Werbethema. Und insofern, klar, ich sag mal, man kann sich jetzt drüber streiten, verpackst du das Ganze. Also ich als Journalist hätte jetzt ein Problem damit, auf einmal, ich sag mal, einen eigenen Werbeblog zu sprechen und zu sagen so, hey, ich finde das ja ganz toll, obwohl ich das eigentlich gar nicht toll finde oder da überhaupt nichts mit anfangen kann. Ich persönlich, aber das ist jetzt meine Meinung, fände es sinnvoller, einfach dann einen fertigen Blog wie im Fernsehen oder so einzuspielen. Ne? Und du sagst, okay, jetzt kommt kurz Werbeblock, wir sind gleich wieder für euch da, Bums, und dann kommt irgendwie ein ganz anderer Sprecher, der vielleicht mal eben kurz dieses ganze Ding präsentiert. Ja gut, ich meine, du bist jetzt als Fotowalker nicht gerade techniklastig. Mir fällt jetzt gerade nur ein schönes Technikbeispiel ein. Wenn du denn jetzt zum Beispiel eine Anzeigenkampagne für ein Jahr schalten darfst für einen großen Kamerahersteller, kannst du denn dann mit Sicherheit sagen, dass alles, was du in diesem Jahr berichtest, auch wirklich objektiv sein wird und nicht irgendwie zugunsten dieses einen Kameraherstellers ausfallen wird, dass du vielleicht zum Beispiel ein offengelegtes Lightleak bei einer Kamera nicht postest, sondern erstmal den Ball flach hältst und sagst, okay, das lasse ich jetzt mal 5 Tage auf dem Schreibtisch liegen und dann, wenn alle anderen Medien da durch haben, dann haue ich das vielleicht auch nochmal drauf. Oder dass vielleicht der neue 50-Megapixel-Sensor vom Konkurrenten nicht sofort bei dir auf der Titelseite erscheint, sondern vielleicht nur irgendwo in so einer kleinen Box unten links, so nach dem Motto, okay, ich hab's vermeldet, aber muss man ja nicht ganz so groß machen. Also nicht als gefeaturten... Wenn du als Journalist arbeitest, solltest du dich eigentlich an die journalistischen Grundwerte halten. Ja, aber und du bist ja dann dementsprechend, bist ja dann aber auch nicht nur Journalist, du bist dann ja auch ist aber Unternehmer. Das ist aber jeder Verlag, jeder Zeitschriftenverlag, jeder Zeitungsverlag, und die Diskussion kommt ja immer wieder hoch. Und wichtig ist da einfach die Flagge für den Journalismus hochzuhalten, sich die eigenen Ansprüche zu stellen. Du wirst nie alle davon überzeugen, dass du die Arbeit so gewissenhaft machst. Da werden immer Kritiker da sein, die sagen, oh, du hast aber da die Werbung von der und der Firma. Also ich kann dir aber jetzt nicht mehr glauben, wenn du da irgendwie drüber berichtest. Wird's immer geben, gibt's auch schon seit Ewigkeiten bei, gerade bei Zeitungen, schon oft, weil die ja nun mal von dem Anzeigengeschäft leben. Und wie oft ist es dann auch schon passiert, dass dann große Discounter oder sowas, die dann regelmäßig diese Beilagen da in die Zeitungen und so schalten, richtig Probleme verursacht haben, weil trotzdem kritische Berichterstattung gemacht wurde. Und dann auch eine Zeit lang als Anzeigenkunde verschwunden sind. Und das kostet richtig Geld. Natürlich, das kostet für die Zeitung richtig Geld. Im Online-Zeitalter heißt es einfach so, es ist eben halt wichtig, dass man seiner Fahne treu bleibt. Also dass man, wenn man jetzt irgendwie anfängt zu bloggen oder zu podcasten oder wie auch immer, dass man sich nicht verkauft, sondern nach seinen Werten weiterarbeitet wie bisher. Und dementsprechend Hersteller XY, ja, einer deiner großen Anzeigenkunden, sichert dir 8 von 12 Monaten Einkommen. Ja, aber der hat halt so ein Problem und sagt dir ganz klipp und kleiner in der Mitteilung, du berichtest jetzt nicht darüber, sonst kündigen wir dir sofort den Vertrag. 2 Möglichkeiten, wenn, was ja, machst du? Ja, wenn du drauf eingehst, machst du keine vernünftige journalistische Arbeit. Ja. Nein, es ist einfach im Endeffekt so, du musst deine Arbeit auf verschiedene Säulen stellen. Du darfst keine Abhängigkeiten schaffen. So, und aber die machst du doch mit Werbung automatisch. Ne, wenn du sagst, ich entscheide mich für Werbung als Form, meine journalistische Tätigkeit zu honorieren, das heißt, meine Leser oder meine Hörer kriegen dafür den Content kostenlos, dann bist du halt von der Werbung abhängig. Und wenn die Industrie dir diktiert, du schreibst jetzt über den neuen Superkleber, mit dem man sogar Objektive wieder zusammenkleben kann, dann schreibst du darüber. Ja, aber guck mal, das ganze Prinzip funktioniert ja auf Dauer nicht. Klar, kriegst du kurzfristig hin, du kriegst deine ganzen schönen Werbeeinnahmen und so weiter. So, aber deine Hörer, Leser oder wie auch immer, Rezipienten, die sind kritisch. Und zu Recht sind sie kritisch. Und wenn du die verarscht, ganz salopp gesagt, bist du der Verlierer. Und das kriegen die automatisch mit. Ist doch klar, wenn du andauernd und wenn so eine Sache, die wächst ja nun mal, immer ein Werbeprogramm in gewisse Richtungen führst, selbst wenn du noch so intelligent versuchst, das fällt auf. Es fällt einfach auf, das funktioniert einfach nicht. Nee, es fällt nicht auf. Guck dir zum Beispiel Apple an. Apple lädt Journalisten aus, die kritisch über Apple-Produkte berichten. Ist ja der Bild passiert. Die dürfen nicht mehr zur WWDC kommen und sich das neue Apple-Gerät angucken. Wenn du, wie Richard Gutjahr geblockt hat, dann doch da warst, um das neue iPhone 6 präsentiert zu kriegen, dann wurde es anschließend in so einen Anbau gelotst, der halt von innen komplett weiß war, sah halt aus wie so ein Apple Store. Und jetzt wollte der da sein iPhone 4 neben so ein iPhone 6 halten und dann mit einem anderen Smartphone von Samsung oder so fotografieren. Kam dann direkt einer an, so, nee, wollen wir nicht. Ist nicht. Ne? Du darfst berichten, was wir wollen, aber nicht das, was wir nicht wollen. Das berichtest du mal bitte nicht. Ja, so, die haben ja eine Medienmacht, die diktieren ja den Medien ganz klipp und klar, was die zu sagen und zu tun haben. Die laden die Journalisten ein, die in den letzten Jahren positiv über Apple berichtet haben. Wenn du da irgendwelche negativen Kritiken hattest in den letzten Jahren, kommst du da nicht hin. Ja, aber auch da siehst du ja wieder unterm Strich, wie viel kritischer Journalismus ja auch ist, in dem Fall ist gegen Apple, andere Marken betrifft es ja genauso, entstanden ist, die ja eine sehr große Sprachwirkung und Multiplikatorwerte mittlerweile haben. Und du kannst zwar versuchen, mit der PR so eine starke Lenkung zu verursachen, weil du so eine Markenmacht hast, aber gerade in der heutigen Gesellschaft kommst du, glaube ich, damit auf Dauer eben halt nicht weit, weil eben halt die Kritiker, auch wenn sie noch so klein sind, dann sehr, sehr stark gehört werden. Und jetzt bei Apple hast du eben halt gerade diese technischen Probleme, die ja immer nach der Veröffentlichung dann stattfinden, ob es jetzt nur irgendein Antenna-Gate ist oder ob es ein Bänder-Gate ist oder keine Ahnung, bei jeder neuen iPhone-Version kommt da wieder irgendwie was ans Tageslicht, was dann doch nicht so ganz optimal ist. So, und da haben die sich dann drauf eingeschossen. Obwohl, glaube ich, auch Apple da wieder so ein bisschen darauf auf die Schiene geht, auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil für die in dem Moment PR ist und man über Apple redet und Apple dadurch immer im Gespräch bleibt und vielen Leuten das auch scheißegal ist, ob man Dinge in der Hosentasche verbiegen kann oder nicht. Was mit jedem anderen Smartphone genauso passiert, weil es so dünn ist. Genauso, oder es bricht einfach, weil es aus Plastik ist. Ja, die erreichen einfach so oder so immer ihr Ziel. Ja, und das ist eben halt das Interessante wieder auch an PR. Also du hast immer diese Diskrepanz, die wird auch immer wieder heiß diskutiert werden. Aber wenn du, sag ich jetzt mal, auf die Ebene der Zeitschriften oder Blogs oder wie auch immer wieder runtergehst, bleibt dir trotzdem als, ich sag mal, die Person, die ihn erstellt, gar nichts anderes über, als sich mit der Materie auseinanderzusetzen und irgendwann die Entscheidung zu treffen, was mache ich? Und du hast im Moment nicht viele andere Möglichkeiten. Und da sollte man dann einfach nur so ehrlich wie möglich sein und zu sagen, okay, pass mal auf, wenn ich Werbung schalte, dann mache ich die eben halt auch speziell kenntlich und verarsche meine Leser nicht. Ich glaube, das ist einfach. Ich sag mal, du darfst nicht verarschen. Ja, nicht verarschen, ehrlich bleiben, also authentisch bleiben und ja. Ich finde auch wichtig ist natürlich auch guten Inhalt liefern. Ja, und ich finde auch vollkommen okay, wenn dann irgendeiner sagt, pass mal auf, wir müssen die ganze Sache jetzt mal pushen. Wir wollen wirklich aktiv bleiben. Wir möchten weiterhin unseren Service euch bieten. Und wir brauchen aber Einnahmen, also die Leute darauf zu sensibilisieren, weil je mehr du über Kanäle wie Spenden oder so schaffst, ich sag mal, schön wäre ja auch mal irgendwann ein richtig schön funktionierendes Spendensystem irgendwie auf Webseiten einbauen zu können. Wenn das funktioniert, machst du dich natürlich auch von Werbung wiederum unabhängiger. Also je mehr Säulen du als Betreiber hast, desto besser kannst du so ein Projekt weiter aufziehen über die Jahre. Ja, und wie gesagt, wichtig ist, guten Inhalt liefern. Ja, das ist die Basis von allem. Sonst hast du von der ganzen Werbung nichts und dann kriegst du halt auch nichts von deinen Hörern oder Lesern. Guten Inhalt hast du jetzt auch geliefert in der neuesten Ausgabe des Photowalkers. Du hattest mit dem Espen Eichhöfer nochmal Kontakt aufgenommen. Ja, gerade die Sache mit Espen Eichhöfer verfolge ich ja jetzt so ein bisschen. Da wird mich auch, denke ich mal, noch einige Zeit verfolgen. Also Espen Eichhöfer ist ja ein Journalist aus Berlin, der bei der Agentur Ostkreuz arbeitet als Fotograf. Und nur um das nochmal kurz zu erklären, er hat für eine Ausstellung über ein Straßenfotografieprojekt auf einer Straße eine Frau fotografiert, hat das Bild auf einer Ausstellung ausgestellt. Die Frau ist darauf aufmerksam geworden und hat ihn verklagt auf Schmerzensgeld und auf ihre Persönlichkeitsrechte und hat von dem Richter wohl kein Schmerzensgeld zugesprochen bekommen, aber eben halt bestätigt, dass sie als Passantin auf offener Straße ihr Persönlichkeitsrecht verletzt hat. Und dementsprechend sind aber jetzt beide Parteien, also einmal der Espen Eichhöfer und die Frau, insofern nicht zufrieden. Und jetzt soll weiter in die nächsten Instanzen geklagt werden, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht. Und Espen Eichhöfer möchte einfach eine klare Regelung gesetzlich schaffen, ob die Straßenfotografie in Deutschland überhaupt noch möglich sein wird. So, und um diese ganze Sache zu finanzieren, hat er ein Crowdfunding gestartet und Ziel war es, die möglichen Gerichtskosten, also bis zur obersten Instanz hat er geschätzt, um 14.000 Euro bräuchte er da und da hat er auf einer Plattform eben halt ein Crowdfunding gestartet und das Interessante war eben halt, das ist durch, relativ schnell ist er über die 14.000 drüber weggeschossen. Liegt jetzt gerade aktuell bei 16.251 Euro. Wow. Und das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Das ist jetzt von seinen Fans im Grunde von. Genau. Im Endeffekt gibt's da im Moment 456 Supporter und die ganze Kampagne läuft noch 51 Tage. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die komplette Dauer ist. Ich kann mich jetzt mit dem Restgeld, was da über ist? Also er hat so in seinem Blog da geschrieben, wenn, also die, das Geld, was nicht benötigt wird, egal wie viel es ist, wird er für ein Symposium zum Thema Straßenfotografie weitergeben. Also er wird sich da nicht dran bereichern, sondern er soll alles dem Thema Straßenfotografie zugutekommen. Und aber wie gesagt, so mit dem Geld ist erstmal geplant, die Gerichtskosten abzudecken. Und alles, was übrig ist, wird auf jeden Fall da in den guten Zweck investiert. Und das ist natürlich eine Sache, da bleibt man gerne am Ball, vor allen Dingen, weil es eben halt um Journalismus an sich geht, um die Freiheit. Und Journalismus muss frei bleiben, auch Kunst muss frei bleiben. Und Straßenfotografie ist ja nun mal auch ein sehr großer künstlerischer Bereich. Und Kunst war bis jetzt immer frei. Und was wird jetzt in Zukunft hier in Deutschland höher gestellt? Ja, die Kunstfreiheit oder die Persönlichkeitsrechte? Das ist eine wichtige Fragestellung, die da geklärt werden muss. Ich habe ja in meinem letzten Podcast, den ich gemacht habe, den Picture Brothers Podcast, zusammen mit Frank, kam das Thema Straßenfotografie und Persönlichkeitsrecht ja auch das ein oder andere Mal auf. Und auch den Frank habe ich gefragt, was würdest du denn machen, wenn du jetzt in so eine Ausstellung geraten würdest, halt auf so ein Bild, du wärst aber nicht alleine, sondern in weiblicher Begleitung auf dem Bild abgebildet. Ja, was hat er geantwortet? Na, ja, natürlich ist in dem Moment, wenn du sowas abgebildet hast, ein Nachteil für die Person da. Aber du musst ja jetzt nur mal in dem Moment sehen, es ist ja deine eigene Doofheit. Um es jetzt ganz salopp zu sagen, wenn du da irgendwie Schindluder treibst, mit einer anderen Frau unterwegs bist und deine Frau zu Hause darf das nicht mitkriegen und du wirst erwischt, ist es erstmal PP, persönliches Pech. Aber ansonsten, wenn du jetzt einen journalistischen Hintergrund oder so zugrunde legst, jetzt beispielsweise, kann ja ruhig eine gewisse Veranstaltung mit einem öffentlichkeitswirksamen Charakter oder so haben und da rennen nun mal viele Leute durchs Bild und die sind erkennbar und die sind aber gerade mit der Person unterwegs, was vielleicht nicht förderlich dafür ist oder die sehen in dem Moment doof aus, weil eine Tanzveranstaltung ist, die völlig durchgeschwitzt sind, weil sie 2 Stunden am Tanzen sind oder betrunken sind, sich aber in der Öffentlichkeit zu präsentieren, dann sehe ich es in dem Moment auch als PP. Einfach persönliches Pech. Also man muss sich ja so nicht verhalten in der Öffentlichkeit. Also es ist das eigene Verhalten, was ja in dem Moment nur dokumentiert wird. Ja, nur ein anderes Beispiel ist, wenn das dann vom Privatleben ins Berufsleben übergreift. Zum Beispiel, du gehst für eine Partei auf die Straße und dein Arbeitgeber ist aber genau anderer politischer Überzeugung und ruft dich morgens ins Gespräch, weil er dich auf einem Flugblatt, in der Zeitung oder der Tagesschau erkannt hat. Die Problematik hast du ja momentan sowieso schon. Also wenn ich jetzt als Journalist, also als Fotoreporter unterwegs bin und da ist ja zum Beispiel eine Demo, dann fotografiere ich die Demo. So, und dann veröffentliche ich auch die Fotos. Darf ich auch. Ist ja jetzt ein Beispiel, das darf man ja auch. Ja. So. Und wenn derjenige dann durch seine Einstellung oder so irgendwelche Nachteile nach sich zieht, ja, da kann ich als Journalist keine Rücksicht drauf nehmen. Wenn du eine gewisse Persönlichkeitswirkung schon in der Öffentlichkeit hast, weil du bekannt bist oder so, bist du sowieso eine Person des öffentlichen Lebens. Dann musst du auch mit den Folgen einfach leben. Ne? So, wir reden ja jetzt im Endeffekt von Privatpersonen, von Einzelpersonen, die im Alltag abgelichtet werden auf öffentlicher Straße. Die natürlich jetzt eben halt dieses Recht des eigenen Bildes genießen, die aber im Rahmen, und da ist ja nun mal die wichtige, ich sag mal, die wichtige Abgrenzung, die ja auch der Espen Eichhöfer zieht. Es geht nicht darum, dass jetzt jeder, der sich Fotograf nennt, das Recht haben soll, Fotos von solchen Personen zu machen. Oder dass jeder Penner im Stadtpark oder so abgelichtet werden können soll. Sondern es geht um die Freiheit von Künstlern im Sinne des Gesetzes und es geht um Journalisten im Sinne des Gesetzes, nicht um Privatpersonen. Ja, du hast jetzt gerade Penner angesprochen. Ich glaube, du willst da jetzt auf diese Gesetzesnovellierung vom 27. Januar hinweisen. Auch. Da muss ich mal kurz einlenken. Penner ist immer so ein schönes Beispiel, was ich auch in den letzten Wochen ganz häufig gelesen habe. Das Gesetz besagt, man darf die Hilflosigkeit von Menschen nicht abbilden. Da steht nicht von Hilfsbedürftigkeit. Also Hilflosigkeit sind meines Erachtens, so wenn ich das so interpretiere, sind das Personen, die zum Beispiel hilflos an einem Unfallort herumliegen, weil denen irgendwelche Gliedmaßen fehlen oder der Kopf abgetrennt wurde oder wie auch immer. Oder sie vielleicht noch in ganzen Stücken da liegen und ein Stück Leitplanke durch die Nieren haben. Also da, man muss da schon einen Unterschied machen. Hilflosigkeit und da gibt es zwar noch keine Rechtsprechung zu, aber Hilfsbedürftigkeit und Hilflosigkeit sind schon mal zwei ganz, ganz andere Sachen. Also in dem Zusammenhang ist es ja so, also die ursprüngliche Intention dieser Gesetzesänderung war ja, diese ganzen Videos beispielsweise von Jugendlichen, also wo irgendeiner gemobbt wird, getreten wird, runtergemacht wird, also so eine Verbreitung im Internet strafbar zu machen. Ausgeklammert sind aber in dem Fall auch journalistische Tätigkeiten, also denen darfst du immer noch künstlerische, denen du immer noch nachgehen darfst. Also wenn es einen Berichterstattungscharakter gibt, dann darfst du den auch weiter als Journalist ausführen. Ja? Ich stelle mir gerade vor, wie für die Kunst jemand getreten wird. Nee, aber als Journalist ist es ja schon wichtig. Also wenn du da eben halt über eine Situation dann auch berichten möchtest, und das ist ja auch nun mal auch dein Auftrag, dann musst du auch gesetzlich dazu noch in der Lage sein. Wenn du denn jetzt auch als Journalist oder vielleicht auch als Privatperson, weiß ich nicht, ob du da unterschiedlich reagieren würdest, von deinem Motiv sozusagen auf frischer Tat ertappt wirst, löschst du das Bild dann von deiner Speicherkarte? Wenn ich jemanden bei was erwische oder wenn du jetzt erwischt wirst beim Fotografieren von anderen fremden Dritten und diese Person dann auf dich zukommt und sagt, hör mal, will ich nicht. Ja, natürlich. So, sagst du dann, ja, ist aber im Rahmen einer journalistischen Tätigkeit, ich darf das, ich halte das jetzt einfach schön für mich, oder sagst du, ach komm. Also ich persönlich hatte jetzt den Fall noch nicht, ich würde aber natürlich löschen. Also beziehungsweise wenn, es kommt jetzt drauf an, wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung oder sonst wie bin und einer journalistischen Tätigkeit nachgehe, dann mache ich meine Fotos ja auch nicht einfach so aus der Hüfte, sondern ich mache mir Gedanken bei den Fotos. Ich knipse ja nicht, sondern ich fotografiere, ich dokumentiere. So, und wenn da jetzt zum Beispiel, nimm mal als Beispiel, du nimmst eine Demo, so, und auf einmal kommen irgendwelche von den Demonstranten da auf dich zu und sagen, hier, wir wollen aber nicht, ich bin ja auf dem Foto, ich möchte das nicht. Ja, das kann der fünfmal wollen. Das interessiert mich dann nicht. Du musst natürlich bei solchen Sachen dann noch aufpassen. Na, klar, also so eine Situation kann sehr, sehr schnell eskalieren. Da muss man immer mit Vorsicht rangehen. Aber das natürlich, ich sag mal, rein rechtlich gesehen bist du erstmal auf der sicheren Seite. Na? Was du persönlich machst, ist, glaube ich, immer situationgebunden. Das kann man auch jetzt nicht einfach mal so eben pauschal sagen. Da muss man schon schauen, wie man an die ganze Sache herangeht. Der eine Kollege geht dann etwas straffer vor, der andere etwas anders, weicher. Ne? Dann entscheidet eben halt immer die Situation. Aber grundsätzlich wärst du dazu bereit, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dokumentation über das Kaufhaus machen würdest und du würdest von außen das Kaufhaus fotografieren und da kommen halt Leute aus der Tür und die sagen, das möchte ich nicht, dann würdest du sagen, okay, dann mache ich halt noch ein zweites Foto. Ohne euch. Ist jetzt auch wieder ein blödes Beispiel. Nee, also du, ich sag mal, bei einer journalistischen Berichterstattung machst du ja Fotos, wo du weißt, dass die geeignet wären für dein Medium. Also ich sag mal, Zeitungsfotos sind wiederum etwas anders als Magazinfotos. Magazinfotos sind aber auch was anderes, als was du im Web präsentieren würdest. So, Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich stell einfach jetzt mal so dar, als Fotograf fotografierst du auch bewusst. Und in dem Moment würdest du eine Szenerie auch wählen, die du überhaupt für deine journalistische Berichterstattung brauchst. Das heißt, ich würde von einem Einkaufscenter nicht die Eingangstür fotografieren, weil das langweilig ist. So, und wenn ich dann auch noch Ärger mit dem Passanten kriege, was bringt mir dann bitteschön dieses Bild? Es ist lang. Da stehen die Streikposten vor. Es ist langweilig und ich habe auch noch Probleme mit den Leuten, die ich dann da auf dem Bild abgebildet habe. Ergo, warum sollte ich dann dieses Bild verwenden? Da habe ich eine schlechte Arbeit gemacht. Ich muss interessante Motive dann bringen, schöne Porträts. Da muss er aber auch mit den Leuten dementsprechend sprechen. Oder was weiß ich, ich sag mal, eine besondere Architekturgeschichte, die da eine Rolle spielt. Oder je nachdem, worum es da überhaupt geht. Das kann eine neue Eröffnung sein, das kann ein Umbau sein, das kann sein, weil die Geschäftsführung gefeuert wurde, weil sie irgendwie Schindluder mit dem Finanzamt getrieben hat. Also gehst du natürlich ganz anders an solche Geschichten ran. Und dementsprechend ist auch die Bildsprache anders. Also das ist immer halt immer sehr höchst individuell. Und ich glaube, da ist es eben halt auch wichtig, dass die Fotografen oder die Journalisten da eben halt ihren vernünftigen, gefestigten gesetzlichen Rahmen haben, in dem sie agieren können. Da haben wir es ja eigentlich ganz gut, dass wir heutzutage digital arbeiten und halt auch sagen können, okay, dann wird das Foto halt gelöscht. Analog war es ja nicht so einfach, da musste man halt den ganzen Film im schlimmsten Fall opfern. Richtig. Und kennt man ja die Filmszenen, wo dann die Kamera geöffnet wurde und der ganze Film so aus der Patrone rausgezogen wird. Ja. Ja, aber ich sag mal, im Rahmen der Straßenfotografie, um jetzt nochmal so ein bisschen Kreis zu schließen, ich sag mal, das Schöne an der Straßenfotografie an sich ist, dass er einen dokumentarischen Charakter hat. Das heißt, ich kann eben halt in 50 oder 100 Jahren kann ich als Betrachter eine Zeitreise machen und mir aber die Situation, wie sie dann zu dem Zeitpunkt geherrscht hat, mir reell und unverfälscht, ich sag mal, nochmal anschauen und mir verinnerlichen. In dem Rahmen, wo ich mich damit auf dem Fotowalker da befasst habe, bin ich ja auch auf die Vivian Maier aufmerksam geworden, weil die so ein prominentes, aktuelles Beispiel dafür ist, für die dokumentarische Straßenfotografie in den USA, aber in dem Moment. Die war allerdings eine Privatperson, das war ein Kindermädchen. Von wann reden wir jetzt? Die Aufnahmen sind, wann sind die alle entstanden? 50er, 60er? Jahre, 70er. Also in ihrem Leben eben halt. Die ist, ich glaube, 2009 also verstorben. Eine 50 Jahre Zeitreise, 60 und, Jahre Zeitreise. Genau. So, und die war eben halt ein Kindermädchen in den USA und eine sehr geheimnisumwitterte Person, die ganze Geschichte um sie natürlich noch interessanter macht. Aber die ist wohl tagtäglich mit ihrer Kamera losgezogen und hat die Leute auf der Straße dokumentiert. Hat auch keine Rücksicht drauf genommen, was er da vor der Linse gekriegt hat. Aber im Nachhinein sind natürlich, ich sag mal, journalistisch angehauchte Alterssituationen, aber von einer Privatperson gemacht. Jetzt muss man natürlich allerdings sagen, in den USA gibt's dieses Recht am eigenen Bild nicht. Schon mal gar nicht von vor Jahrzehnten, wo die Aufnahmen entstanden sind. Und auch im Ausland, wie in den USA, hat man eine ganz andere Einstellung zu diesen Bildern. Also gerade wir in Deutschland haben ja ein echtes Problem damit. Das ist ja auf der Welt nicht grundsätzlich so. Wir sind ja auch die Einzigen, die ihre Häuser verpixeln lassen von Google. Ja. Also woanders ist es eine Ehre beispielsweise, wahrgenommen zu werden, fotografiert zu werden, dokumentiert zu werden. Und hier in Deutschland geht man auf die Barrikaden. Also man muss da auch so die gesellschaftlichen Aspekte mit einbeziehen, wenn man darüber spricht. Ja, wir sind ja auch ein Land, was so sich komplett einzäunt, ne? Also es ist ja auch legitim, da eben halt drüber zu sprechen. Es ist ja gar nicht verkehrt zu sagen, nicht einfach das hinzunehmen, sondern es zur Diskussion zu stellen, weil es natürlich auch negative Aspekte hat, so eine Straßen- oder so eine dokumentarische Fotografie, weil sie eben halt im schlimmsten Fall auch Schlimmes anrichten kann. Weil wenn irgendein Amateur hinkommt, jetzt überlege ich, eine Privatperson rennt 24 Stunden lang durch die Stadt und so einfach, du hält alles feste, was vor die Linse kommt und stellst dann auch öffentlich zur Verfügung, ohne Sinn und Verstand. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ein Künstler Sinn und Verstand in seine Arbeit reinsteckt und dass ein Journalist Sinn und Verstand in seine Arbeit reinsteckt. Ein Amateur, hobbymäßig, wie auch immer, weiß ich nicht. Du weißt ja nie, welcher Hintergrund da ist. Das kann ja auch, ich sag mal, eine Person sein, die irgendwie, sag ich jetzt mal, geistig nicht ganz so auf der Reihe ist oder so. Na, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein bei der Bezeichnung. Aber gehst du jetzt einfach mal von dem Hintergrund aus und eine Person stellt wahllos diese Bilder zusammen, hast du nicht mehr diesen Charakter, der eigentlich mit der Straßenfotografie vereinbart ist. Dann hast du einfach nur wie eine Überwachung, die natürlich keiner möchte. Aber du hast keine Geschichten und keine Dokumentation in dem eigentlichen Sinn im Gesamtbild mehr. Ja, das ist ja im Grunde das, was Google Street View macht. Ne? Ja, genau. Wahllos drauf zu und dann einfach mal abfotografieren und 1:1 ins Netz stellen und im schlimmsten Fall werden halt noch Gesichter verpixelt und Kennzeichen verpixelt. Ich meine, natürlich hat auch sowas irgendwie einen dokumentarischen Charakter. Schönes Beispiel ist dann natürlich die Stadt Dingsbums in Amerika, wo halt früher viel Autoindustrie war, die jetzt weggezogen ist und jetzt ist die Stadt irgendwie seit 10 Jahren eine Geisterstadt und du kannst halt jetzt gucken zwischen Google Street View Now und von vor 10 Jahren. Kannst halt da auch umschalten und das ist schon sehr geil. Das hat schon irgendwie einen dokumentarischen Charakter. Und wenn ich mir so Fotos von Vivian Maier angucke, dann sehe ich halt auch viel Mode und Frisuren von damals und Autos von damals. Henri Cartier-Bresson aus Frankreich, der hat ja auch viel Straßenfotografie gemacht. Da siehst du dann halt ja auch da Mode viel, ne? Gut, Architektur, klar, ist auch mit drin. Die ist natürlich jetzt nicht so stark im Wandel unterworfen wie die Mode. Aber daran kann man das natürlich sehr gut ablesen. Und auch so eine soziale und politische Komponente kann man natürlich auch in Bildern, gerade wenn man die Bildsprache versteht und künstlerisch arbeitet oder journalistisch arbeitet, festhalten. Wie viele Bildbände gibt's zum Beispiel über Jugendliche der 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre, wie stark die sich halt verändert haben. Da sieht man es immer ganz gut dran, weil so die Jugendlichen haben halt jede Dekade eine starke Änderung, frisurentechnisch, modetechnisch, etc., haarfarbentechnisch. Da ist ja auch noch wichtig, dass du mittlerweile die Farbfotografie hast. Genau. Nee, aber daran sieht man es eben halt. Und da ist eben halt wichtig, die Diskussion zu führen, Klarheiten zu schaffen. Wir sind immer ein sehr stark reglementiertes Land. Und insofern sind dann eben halt auch in der Kultur drin, solche Sachen zu thematisieren, auf politischer Ebene auch. Und man muss drüber reden, um auch Akzeptanzen zu schaffen und eben halt klare Rahmenrichtlinien zu schaffen, in denen man dann agieren kann. Aber klare Rahmenrichtlinien sind für mich nicht persönliches Pech. So gern ich auch Straßenfotografie betreibe und so gern ich auch genauso argumentiere, wie du das jetzt gerade machst und sagst, ja, ist halt Pech, wenn du gerade in dem Augenblick da warst, wo ich auf den Auslöser drücke. So ungern bin ich selber auf so einem Bild irgendwann drauf. Ja, aber du musst jetzt auch insofern unterscheiden, ist es jetzt ein Bild, das, wo du jetzt bewusst schlecht dargestellt wirst? Oder ist der Moment einfach so gewesen? Bist du an dem Tag so gewesen? Verstehst du? Also du kannst ja nun mal durch die Fotografie, weil es eine Momentaufnahme ist, eine starke Lenkwirkung entwickeln. Und da ist auch wiederum der Fotograf gefragt. Und deswegen ist ja auch der Klärungspunkt an dem, genau an diesem Punkt wichtig. Ein Fotograf macht, so unterstelle ich das, das Foto eben halt mit Köpfchen und denkt auch weiter. Ein normaler Fotograf, der nimmt es auf, weil es cool ist, weil es schön ist, weil es skurril ist, weil es wirklich abgefahren ist, ohne sich da weitergehend Gedanken in dem Moment drüber zu machen. Und dann hast du schon eine Diskrepanz. Dann erzählst du keine Geschichte mehr, sondern dann trollst du jemanden. So, und das ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Da ist auch schwierig, das in Gesetz reinzupacken. Das ist ja auch da gerade das Problem bei der Gesetzesänderung jetzt, die im Januar stattgefunden hat. Weil wie willst du in einem Gesetzestext formulieren, ab wann eine Person als hilflos oder unvorteilhaft dargestellt gilt? Das wirst du nie schaffen. Also weil du wirst schriftlich nie so eine exakte Trennung hinkriegen. Du hast immer wieder Streitfälle. Und ich glaube, da sollte man jetzt auch gar nicht so weit ins Detail reingehen, sondern einfach diese Richtlinien, die jetzt der erstmal Eichhöfer da schaffen möchte, erstmal als auch gut befinden, weil ja jeder weiß einfach, in welchem Rahmen er erstmal agieren kann. Und daraus ergeben sich dann sowieso neue Fragestellungen. Aber man hat erstmal einen Anhaltspunkt, wo man weiß, okay, prinzipiell kann ich erstmal wieder. So, dass man dann das Gehirn einschalten muss und dass es immer wieder zu Streitfällen kommt, wird sowieso der Fall sein. Habe ich das Gesetz denn jetzt falsch verstanden? Prinzipiell kann doch jeder fotografieren. Jetzt die Gesetzesänderung? Ja. Nein. Du darfst, wenn du als Privatperson unterwegs bist, darfst du noch nicht mal den Auslöser betätigen. In dem Moment machst du dich strafbar. Nicht als Journalist oder Künstler mit dem entsprechenden Hintergrund, aber als Privatperson darfst du noch nicht mal die Fotografie anfertigen, noch nicht mal für private Zwecke, nichts. Also in dem Moment, wenn du den Auslöser betätigst, verstößt du schon gegen das Gesetz. Und so Sachen wie Panoramafreiheit und so gelten dann auch nicht mehr? In dem Moment nicht. Weil wenn du dann eben als so eine Person in der Situation abbildest oder in dem Moment den Versuch schon startest, die abzubilden, geht gar nicht um die Veröffentlichung, sondern nur um die Tätigkeit der Auslösung an sich schon, bist du schon eben halt im Nachteil. Puh, da sehe ich Leute mit Drohnen, da sehe ich Leute mit Dashcams. Ja, aber Drohnen und Dashcams sind ja eh schon so auf der roten Liste. Ach, alles für Drohnen scheiße. Brauchst du Fluggenehmigungen etc. pp. Über Menschenversammlungen darfst du eh nicht. Dann kommen schon direkt die anderen Gesetzesmäßigkeiten und alles schon reglementiert. Alles kaputt, alles was digital ist, ist kaputt. Ich bleib bei analog. Ja, du kannst ganz einfach hingehen. Du fotografierst alles analog auf Schwarz-Weiß und die Filme entwickelst du am besten gar nicht, sondern die ganzen Filmrollen packst du in Schuhkartons und packst die irgendwo 50 Jahre in den Keller rein. Und danach interessiert das keine Sau mehr, auch wenn du die veröffentlichst. Da kriegst du höchstens noch Belobigung. Mensch, das war, keine Ahnung, mein Opa, wenn einer das erkennt. Schön, dass ich da nochmal ein Foto von dem gefunden habe. Das sind noch Bilder vom vor 11. September oder so. Ja, aber so ein Beispiel hat ja auch der Espen Eichhöfer dann gebracht. Da war dann eben halt so ein Bild von so einer Szenerie in U-Bahn, wo dann drei Personen drauf abgebildet sind und eine Person wurde dann wohl noch von einer Tochter, also da war dann eben halt der Vater von der Frau dann abgebildet und sie war dann eben halt total happy, dass sie noch ein Foto von ihm so gefunden hat. Und weil er eben halt schon verstorben war und so weiter, für sie war es in dem Moment ein positiver Aspekt. Und da sieht man eben halt auch, dass die Straßenfotografie eben halt auch Freude bereiten kann. So hat jedes Schwert zwei Schneiden. So ist es. Zweischneidiges Schwert, sag ich dazu nur. Ja, ich meine, analog fotografieren ist natürlich die eine Sache, die Sache dann die Filme liegen zu lassen. Fordert natürlich noch mehr Geduld als die man sowieso schon aufbringen muss, weil man ja eigentlich gewohnt ist, nachdem man den Auslöser gedruckt hat, auf sein Display zu gucken, um zu kontrollieren, ob das Bild wirklich was geworden ist. Das hast du ja bei Analogfilmen nicht und wenn du den Film dann nochmal 50 Jahre wegpackst, dann stellt sich auch nicht unbedingt der Lerneffekt ein. Also in der Fotografie ist es eben halt so, das ist so meine Meinung, man sollte anfangen, bewusster zu fotografieren. Also die Leute, da versuche ich dann eben halt auch ein bisschen zu vermitteln. Man soll nicht, nur weil man die Digitaltechnik eben halt hat, tausendmal auf den Auslöser drücken nach dem Motto, ach, da wird schon ein gutes Foto dabei sein, sondern man sollte einfach sich bewusster, wie es auch damals war, mit der Fotografie auseinandersetzen und das als Competition sehen. So, pass mal auf, ich versuche jetzt einfach mal innerhalb von 36 Fotos ein schönes Motiv oder mehrere schöne Motive zu bekommen. Sich selbst den Ansporn setzen, kann auch mit dem Smartphone sein, das kommt jetzt nicht auf die Kameratechnik an sich an, sondern geht einfach nur um die Einstellung zur Fotografie. So, und man sollte auch, schön, dass man da die ganze Digitaltechnik hat, ob mit dem Smartphone oder eine Spiegelreflex ist, aber man sollte eben halt auch, wenn man sich damit beschäftigt, mal versuchen, mal in die Vergangenheit zu gucken, wie war es denn damals? Ja, also ich kenne eben halt noch die analogen Kameras zu Genüge und da war ein schönes Medium und ich finde, wer sich ernsthaft mit der Fotografie auseinandersetzt, sollte sich auch gerade in den Analogbereich reinversetzen. Ob es jetzt nur ist, dass man sich eine alte Analoge kauft, ob man wie in der Schule anfängt, also wir haben zumindest diese Experimente noch gemacht, so eine Lochkamera da baut, oder ob man sogar noch einen Step weiter geht und sich mit der Filmentwicklung beschäftigt. Das ist egal und dahingestellt, das kann jeder nach seiner Leidenschaft machen. Aber ich appelliere immer dazu, es auch zu machen. Einfach mal auszuprobieren, weil man dann ein ganz anderes Gefühl für die Fotografie bekommt. Ja, man bekommt dann nicht ein anderes Gefühl für die Fotografie an sich, sondern man hat ja dann ein anderes Gefühl für die Technik. Ne, man ist dann halt nicht mit TTL und Autofokus-Unterstützung unterwegs, sondern muss dann halt alles noch mit der Hand einstellen. Allein das schon zwingt einen ja dazu, sich zumindest mit der Kamera insofern auseinanderzusetzen, dass die Belichtung vernünftig stimmt. Wenn man aus diesem Automatikmodus einfach mal rauskommt, da kann man ja auch mit einer Spiegelreflex oder mit einer guten Point-and-Shoot auch machen, indem man mal einfach versucht, aus diesem Automatikmodus rauszukommen und sich dann mit der Kameratechnik auseinandersetzt. Warum wird mein Bild so, wenn ich jetzt den Auslöser drücke? Und warum wird mein Bild anders, wenn ich vorher die Einstellung ändere und dann den Auslöser drücke? Was passiert, wenn ich welche Einstellung ändere? Was sind denn überhaupt die Hauptmerkmale, die mein Bild erst zu einem Bild entstehen lassen? Also warum sehe ich nicht nur schwarz und nicht nur weiß, sondern warum sehe ich Farben und warum sehe ich Hell- und Dunkelunterschiede? Warum habe ich auf einmal alles scharf in meinem Bild und warum habe ich mal nur den Vordergrund scharf und den Hintergrund unscharf? Was ist Bildkomposition, Linienführung, Bildsprache? Dann also der nicht technische Aspekt, sondern der psychologische Aspekt, der dahinter steckt. Wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann wird natürlich auch das Bild, was man macht, ganz anders. Und wenn man sich diese zwei großen Fragen, sprich, kann ich aus dem Automatikmodus raus und wie kann ich mit meinem Bild was erzählen, gestellt hat, allein dann wird man schon feststellen, dass man ganz andere Bilder macht. Stimmt. Was ich jetzt gerade eben halt meinte, ist, dass wenn du dir ältere Fotos anschaust, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie die damals überhaupt entstanden sind. Also heute bist du ja gewöhnt, wie du schon sagtest, du drückst auf den Auslöser, die Automatik springt ein, stellt die Belichtung alles ein, macht das Foto und bombs, hast ein Ergebnis. Wenn du dir dann so ein schönes Foto von Robert Capa oder so anguckst, aus dem Spanischen Bürgerkrieg, was dann eben halt in einer Kriegssituation entstanden ist, und der dann noch mit einer alten Analogtechnik gearbeitet hat, dann bekommt, wenn du dich als Betrachter oder als fotografierender Betrachter mit der analogen Technik auseinandergesetzt hast, ein Gefühl dafür, welche Herausforderungen die damals hatten, um solche Bilder überhaupt erstmal entstehen zu lassen. Dann gehst aber dann doch schon relativ sehr weit zurück, so mit Plattenkameras und... Nee, ich sag mal, gerade jetzt, also ich bin da eben mal sehr, sehr viel im journalistischen Bereich unterwegs, also wenn du jetzt da eben mal Robert Kappa nimmst, der war auch in der Normandie und beispielsweise unterwegs, oder der Nick Uth, der das berühmte Napalm-Mädchen fotografiert hat, der war eben halt im Vietnamkrieg. Und da hatten sie eben halt schon wiederum eine ganz andere Technologie, aber trotzdem eben halt alles komplett analog. Und es sind alles Bilder, die ja auch, ich sag mal, von dem jeweiligen Moment leben. Das war ja 35mm Film. 35mm, richtig. Ja. Und da gibt's eben halt zahllose Beispiele, wo man erst, also auch wenn man eben halt die Technik erstmal begriffen hat, versteht, was diese Bilder auch so besonders macht. Also nicht nur das Motiv, sondern auch das Glück teilweise, dass diese Motive überhaupt entstanden sind. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Equipment dabei, richtig, den richtigen Film eingelegt. Ja. Ja, also sicher, um nochmal kurz zurückzukommen über die, auf die Entschleunigung, auf das mal versuchen mit nur 36 Bildern nach Hause kommen und dann da dementsprechend ein gutes Ergebnis zu erzielen, ein oder mehrere gute Ergebnisse zu erzielen. Das kann man natürlich am besten mit dem Film machen. Weil dann kann man nicht mehr als 36 Aufnahmen machen. Dann hat man sogar noch die große Einschränkung, dass man für den Zeitpunkt, den man diesen Film nutzt, mit der Filmempfindlichkeit eingeschränkt ist. Die kann man dann halt nicht ändern währenddessen. Das heißt, man kann also nur noch mit an zwei anderen Parametern drehen, um sein Bild ordentlich zu belichten, nämlich Zeit- und Lichteinfallmenge, also Blende. Ja, und dann kommt anschließend die Filmentwicklung. Und das ist ja so eine Sache, wo viele Leute echt Angst vor haben und sagen, da gehe ich nicht dran, das mache ich nicht, das ist mir zu heikel. Da kann man viel falsch machen, hört man oft. Und ich habe irgendwann vor einigen Jahren damit angefangen, so vollkommen ohne irgendwelche großartigen Informationen. Allerdings dann mit dem passenden Equipment, sprich mit so einem Filmentwicklungstank, den Film einfach unter der Bettdecke im abgedunkelten Zimmer da eingespult. Und dann, weil man mit der Chemie so viel falsch machen kann, da gibt's ja dann Kipprhythmen, die man einhalten muss. Und geht also so, dass man also 10 Minuten lang den Film hin und her kippt und dann am Anfang einer jeden Minute 10 Sekunden lang kippt und den dann aufstellt, den Film, und dann dabei versucht, Blasenbildung auf dem Film zu vermeiden, weil da, wo Blasen sind, kommt keine Entwicklerflüssigkeit hin. Und dann 50 Sekunden ruhen lassen, wieder 10 Sekunden kippen und so weiter. Und dann muss man auch relativ punktgenau nach 10 Minuten die Flüssigkeit da wieder in seinen Kanister reinkippen, um anschließend zu wässern und zu fixieren und so weiter. Und ja, da gibt's halt die andere Methode. Das ist die sogenannte Standentwicklung. Das heißt, man füllt einfach seinen Entwicklungsbehälter mit Entwicklerflüssigkeit, bewegt 10 Sekunden und stellt die ganze Sache dann hin und sagt, okay, jetzt warte ich ab, und dann muss das ohne Bewegung funktionieren. Macht man dann so 90 Minuten, 60 Minuten, je nachdem, was man da für einen Entwickler hat und was man für einen Film hat. Da gibt's sehr schöne Tabellen im Internet. Und ja, dann hat man in relativ kurzer Zeit, nämlich 1,5 Stunden oder mit Einfädeln und Abtrocknen 2 Stunden, das Ergebnis vor sich. Und das ist natürlich schon wie Magie. Ne, man geht raus, man fotografiert, man sieht die Bilder nicht, man kann sich ungefähr vorstellen, was da rausgekommen ist, aber man weiß es nicht. Ja, und dann geht man halt in die Dunkelkammer, beziehungsweise kurz in dieses dunkle Eckchen, um den Film einzufädeln. Das muss bei absoluter Dunkelheit geschehen. Das heißt, man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, man muss das mal in trocken geübt haben vielleicht. Also ein Film geht garantiert drauf, den man mal so trocken einlegt, oder man nimmt halt einen alten Film, den man mal bei Tageslicht versucht da einzufädeln. Der erste Film muss auch nicht unbedingt wirklich hundertprozentig richtig entwickelt sein. Auch bei der Standentwicklung können Bläschen passieren, zum Beispiel. Ich glaube, ich habe so 3 Filme gebraucht, bis ich gesagt habe, so, jetzt weiß ich, wie bei diesem Typ Film funktioniert. Und als ich dann einen anderen gekauft habe, dann war ich halt wieder auf mein altes System eingeschossen und habe dann auch wieder einen Film versemmelt, bis ich dann den, aber das weiß ich dann halt auch und kalkuliere den mit ein und mache da keine hochwertigen Bilder drauf. Ja, und so habe ich mich dann ja vor kurzem auch mal irgendwie dran getraut, andere Chemie zu probieren. Und zwar hatte ich schon vor Ewigkeiten mal gelesen, dass man auch mit Instant-Kaffee seinen Film entwickeln könnte. Dazu bräuchte man dann halt nur noch so ein bisschen Waschsoda und Vitamin-C-Pulver. Ja, und Waschsoda kriegst du halt in jedem Drogeriemarkt. Kostet 500 Gramm kostet 99 Cent. Und du brauchst immer so 60 Gramm auf einen Liter oder so. Und für einen Film brauchst du knapp ein Viertel Liter, also 15 Gramm Waschsoda. Viel mehr brauchst du nicht für einen Film. Ungefähr genauso viel löslichen Kaffee, etwas weniger sogar noch. Ja, und eine Messerspitze Vitamin C. Das reicht. Und das Ganze ist dann Waschsoda, ist Waschsoda, benutzt man zum Waschen, ist halt in Pulverform, kann man einfach so in Ausguss gießen, Kaffee kann man einfach so in Ausguss gießen, und Vitamin C Pulver kann man einfach so in den Ausguss gießen. Also das Ganze ist so freundlich, umweltfreundlich, dass man es auf die Haut kriegen kann. Man soll es nicht unbedingt auf die Kleidung kriegen, aber letztendlich ist es relativ ungefährliche Chemie, mit der man da arbeitet. Klar, wenn man das Waschsoda mit Wasser in Verbindung bringt, dann wird's warm, es gibt eine chemische Reaktion, es fängt ein bisschen an zu blubbern. Wenn man dann den Kaffee dazu gießt, dann gibt's halt braunen Schaum und blubbert auch ein bisschen wie so eine Hexenküche. Aber letztendlich ist es halt ungefährliche Chemie und man kann da schön seine Filme mitentwickeln. Und ganz lustig ist dann, einerseits kriegen die Filme so einen leichten Sepia-Touch, was aber dann letztendlich in der Entwicklung im Papierabzug oder so nichts mehr ausmacht, weil das ist ja dann eh wieder schwarz-weiß, das Papier. Oder beim Scannen schaltet man nachher in der Software auf schwarz-weiß um, dann ist dieser Braunton auch raus. Oder man findet den halt schön und lässt den drin. Aber man kann mit diesem Caffeinol, nennt man das Zeug übrigens, kann man die Filme in der Empfindlichkeit so ein bisschen pushen. Also so ein 100 ASA-Film, den kann man dann auch locker mit 400 ASA fotografieren. Und die kommen dann doch noch in einer schönen Körnung, also eigentlich ohne Körnung, und einem recht hohen Kontrastverhältnis daher. So 1 zu 10, 1 zu 12 schafft man da doch schon ohne weiteres. Ich glaube, der größte, den ich gesehen habe, war 1 zu 16. Das ist doch schon sehr nett. Ich habe mal gelesen, das basiert ursprünglich irgendwie auf einem April-Scherz, ne? Das war ein April-Scherz, genau. Das hat irgendwie auch nie funktioniert, jahrzehntelang nicht. Und erst vor kurzem. Aber da war, glaube ich, in den 40er, in den 40er, 50er Jahren war der April-Scherz, ja, genau. Da war so ein Hoax. Wurde abgedruckt, dass man mit Kaffee Filme entwickeln könnte. Das war der April-Scherz im Endeffekt. Aber erst in den Ende der 80er oder so wurde er dann zum Entwickler. 90er, glaube ich. Oder Ende der 90er. Da hat es irgendeiner geschafft, über den Weg die Komposition zu finden, die dann wirklich funktioniert. Aber sehr simpel, ne? Also ja. Du brauchst im Grunde nichts. Kannst du an jedem Ort der Welt kriegen. Aber ich glaube, das ist ja lustig auch in Chemie. Ne? Wenn ich sag mal, du dich damit aktiv auseinandersetzt und irgendwie dich da auskennst. Alles ist ja irgendwie Chemie. Und das muss ja nicht unbedingt immer die absolute Mega-Chemikalie sein, die total giftig ist oder so. Es gibt ja immer irgendwelche Alternativen. Man muss nur eben halt die richtige Kombination finden. Ja, sehr lustig fand ich dann ja die Tatsache, dass ich dann halt jetzt vor kurzem dann mal gelesen hatte, man könne halt auch Papier in Caffeinol entwickeln. Und das hat mich dann gereizt, weil Papier hatte ich da, Vergrößerer hatte ich da, ich hatte nur keinen Entwickler da. Und dann habe ich gedacht, gut, Kaffeinol anrühren, Papier vergrößern. Und habe dann auch Papier vergrößert und ist auch wunderbar geworden, hat astrein funktioniert. Dann kam ich halt in die Bredouille, hatte kein Papier mehr, musste also Papier nachbestellen, habe verschiedene Größen nachbestellt, hatte mir dann auch noch einen anderen Vergrößerer zugelegt, so Secondhand, habe von dem Typen auch nochmal so ein bisschen abgelaufenes Papier geschenkt gekriegt. Ja, jetzt habe ich ja getestet. Stellt sich heraus, dass ein und das gleiche Papier, nur weil es größer ist, anders beschichtet ist, sich nicht mehr in Kaffeinol entwickeln lässt. Die 10x15 Version geht, die 18x24 Version geht nicht. Und weißt du, was da an dieser Bestichtung anders ist, oder? Laut Internet ist beides gleich. Ich muss mal mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen. Kompliziert. Und ganz viel Fingerspitzengefühl und Erfahrungswerte, ne? Ja, aber auch ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Also, wenn du dann zum ersten Mal so ein Kaffeinol-Bild entwickelst, dann schmeißt du halt ein weißes Blatt Papier in der dunklen, trüb beleuchteten Dunkelkammer in so eine ganz dunkel, trübe, schwarze, stinkende, ganz ekelig stinkende Brühe rein. Und du kannst dann trotzdem noch sehen, wie sich dann in dieser schwarzen Brühe das Bild entwickelt. Du bewegst das ja mit der Zange so ein bisschen hin und her und dann schwebt das ja so ziemlich unterhalb der Wasseroberkante. Und ist schon faszinierend, wie dann halt aus Kaffee und Waschsoda dein Bild entsteht. Und ja, dann irgendwann hast du es ja gewässert und fixiert. Dann kannst du das Licht einschalten. Und dann siehst du halt das Bild, was du fotografiert hast, was du entwickelt hast als Film, was du als Papier entwickelt hast, mit einfachsten Haushaltschemikalien, wo man früher ein Labor für brauchte im Grunde. Ja, also ich stelle mir persönlich vor, das ist ja dann ein ganz tolles Gefühl, weil du ja dann ein haptisches Erlebnis auch hast. Ist also, was anderes als auf dem Bildschirm. Ja, ja, genau. Ich sag mal, so guckst du ja bei einer aktuellen Kamera auf ein Display. Ist was geworden. Oder eben halt nicht. Aber da erarbeitest du dir erstmal dieses Bild. Und wenn du es dann in der Hand hast, dann ist es, glaube ich, wie so ein eigenes Baby. Ne? Ja, und du hast so viele verschiedene Faktoren, an denen du dann noch im Nachhinein was ändern kannst. Ne? Ja. Also du weißt zum Beispiel beim nächsten Mal anders belichten, anders entwickeln den Film, anders das Papier belichten, das Papier nochmal anders entwickeln, länger, kürzer, Temperaturen. Du kannst an so vielen Stellschrauben drehen, um dann nachher irgendwie aus einem und dem gleichen Bild dann trotzdem unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Ja, und du hast im Endeffekt dein individuelles Ergebnis. Genau. Und das ist auch nicht immer hundertprozentig reproduzierbar. Aber ist ja auch nicht schlimm. Nee, gerade deswegen. Es hat so ein Unikat-Charakter. Das ist ja auch so wie beim Fax. Ja. Ne? Jedes empfangene Fax sieht anders aus, obwohl die Vorlage immer gleich war. Ja. Aber weißt du, wo ich ein Problem mit habe? Bei der Fotografie. Also du sagst ja gerade, im Endeffekt, man hat da so ein individuelles Stück. Und ich persönlich sehe es als Fotograf ja nun mal so, wenn du ein Foto machst, dann hast du ja eine gewisse Vorstellung davon, wie du das hinterher präsentieren möchtest. Also ich sag mal, da jetzt bei der analogen Entwicklung hast du natürlich eine gewisse Flexibilität da drin, aber du weißt, du machst jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Na? So. Benutze jetzt deine Spiegelreflex, machst dir vorher Gedanken darüber, eigentlich mache ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Porträt oder ein Farbporträt oder wie gehe ich mit dem Licht um? Also du setzt dich ja aktiv damit auseinander, um eine gewisse Situation und Szenerie zu schaffen, die du dann ablichten möchtest. Gerade bei der Schwarz-Weiß-Fotografie bist du ja mit dem Licht extrem. Ja. Und weißt du, wo ich dann ein Problem habe? Also gerade in letzter Zeit fällt mir das so extrem bei Facebook auf. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. andauernd kommen diese Postings mit zwei Bildern. Einmal in bunt und daneben in schwarz-weiß. Und dann welches gefällt euch besser? Genau. Welches gefällt euch besser? Boah, geht dir da nicht auch die Hutschnur hoch? Boah, ich verkneife mir jedes Mal so einen bösen Kommentar. Also ich bin ja sonst ein echt ein friedliebender, lieber, netter Mensch, ne? Aber wenn ich das sehe, geht mir echt einer ab. Im Negativen. Also viel schlimmer finde ich momentan, dass bei Facebook eigentlich alles nur noch mit Videos funktioniert. Ich habe in meinem Stream nur noch Videos. Katzenbaby-Videos. Ja. Nein, aber weißt du, ich habe einfach ein Problem damit, wenn sich einer Fotograf schimpft, vielleicht auch noch ein tolles Foto Logo hat, eine eigene Facebook-Seite, vielleicht noch eine eigene Webseite und aber keine eigene Meinung. Und keine eigene Meinung. Ja, ich sag mal, klar, du hast als Amateur, ich finde das ganze Social Media Gedöns auch klasse. Man kann sich auch durchaus darüber unterhalten, ob eine ich sag mal, ein Bild besser so oder so wirkt. Das ist alles legitim. Ja, aber, das bringt doch Klicks. Das ist doch Interaktion jetzt mit dem Leser. Ich habe da ein Problem mit, wenn sie einer Fotograf nennt und das auch in seinem Logo und so weiter so stehen hat und dann irgendjemand fragt, schwarz-weiß oder Farbe? Der hat Social Media verstanden. Weil der involviert nämlich seine Leser entweder zu klicken oder zu liken und dementsprechend hat der mehr Traffic auf seiner Facebook-Fanpage. Ja, aber jeder findet die scheiße. Ist doch scheißegal. Jeder findet Katzenvideos auch scheiße und klickt auf Like. Also ich meine, damit kannst du aber auch keinen Pokal gewinnen. Nein. Dann klar zieht das vielleicht bei den ersten 200 Fans machen. Aber mal ehrlich gesagt, darüber hinaus kannst du es vergessen. Ein Fotograf, der im Voraus nicht weiß, was er gerne doch der im Voraus nicht weiß, was er nachher zeigen will, ist natürlich auch kein Fotograf, das ist halt ein Knipser. Ja. Der hat halt einen Zufallstreffer gelandet. Also der war echt gut. Der ist lecker, ne? Ein Podcast, bei dem nicht gesprochen wird, ist ein No-Cast. Ja, du musst gleich nochmal hier diesen Korken so ein bisschen ans Mikrofon halten. Hört sich doch klasse an. Weißt du, hier bei dem O'Connor hast du nur diesen normalen, total perversen Schraubverschluss. Boah, guck mal. Oh. Mit Klong dabei. Ja. Aber da kommt der Rauch schon raus. Jo. Dankeschön. Zum Wohl. Slouchern. Wie der Ire sagt. Immer noch schön rauchig. Lecker. Also wir werden hinterher auch noch mal so eine Reise nach Kanada machen. Aber auch unheimlich käsekuchig. Also ich denke eher so an Guinness. Hast schon mal Guinness getrunken? Ja, klar. Ich hab irgendwann mal, war ich so mutig und da habe ich gesagt, hey, komm, du musst mal so ein Guinness probieren. Also du siehst, das sieht ja total hässlich aus. Wenn du dann diese riesigen Gläser dann da siehst und dann diese komische feinschaumige Krone da drauf. Die ja gar nicht da ist im Grunde. Das ist ja so Gotteslästerung für jeden Pilztrinker. Und da habe ich aber trotzdem mal an einem Tag gesagt, wo ich in so einem schönen Irish Pub war mit einem Kollegen, ne, komm, jetzt probiere ich mal so ein Guinness. Und dann habe ich mir so ein Guinness kommen lassen und habe da so einen schönen großen Schluck davon genommen und hatte so das Gefühl, ich beiß gerade in so ein Steak. Weißt du, so diese rauchige Note, ne, du warst nach so einem Glas Guinness irgendwie satt. Du hast das Gefühl gehabt, du hast irgendwie so ein üppiges Mittagsmahl so hinter dir. Nein, schneid mal nicht raus. Ja, ich meine, sind dann ja auch 0,4 Liter oder so, ne? Ist ja, ja schon ein, ich habe auch noch ein zweites. Ich glaube, an dem Abend habe ich 2 Kilo zugenommen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen dickflüssiger als ein normales Bier. Ja, ist wirklich ja, kann man irgendwie nicht beschreiben. Also man muss es auch irgendwie mögen, sich da irgendwie so ein bisschen überwinden. Ja, so samtig. Also, ja, süß, bitter, ja, ist, ja. Und vor allen Dingen diese komische Stout, ne? Rauchnote da. Ne? Da muss man sich echt dran gewöhnen, aber ich muss sagen, hat mich echt überzeugt, jederzeit gerne wieder, ne? Ja. Ja, man muss auch mal mutig sein. Ja, okay, da habe ich ja kein Problem mit. Siehst du, deswegen könnte ich gar nicht Veganer werden. Ja, doch, gibt ja genug Bier, was jetzt zum Beispiel naturtrüb ist. Ne? Dann weißt du schon, ist nicht über Fischblase geklärt. Fischblasen. Ne? Also, dein Bier kommt in den Tank, da kommen Fischblasen rein. Und diese ganzen Schwebestoffe setzen sich an die Fischblase und dann wird das Bier abgelassen. Nur mal so, wie dein Bier hergestellt wird. Oder filtriert wird. Bei welcher Marke wird das gemacht? Vielleicht trinke ich ja eine andere. Also unter anderem auch bei Guinness und bei vielen anderen Bieren. Also viele, die einfach klar sind. Ja, Guinness ist ja nicht klar. Ja, ist das trotzdem. Nicht durchgucken. Ja, ist aufgrund der Farbe nicht klar, aber ist halt nicht trüb. Sondern so ein Hefeweizen ist meistens naturtrüb. Die sind auch vegan. Ja. Auch Wein, ne? Wein ist im Allgemeinen nicht vegan. Ja, auch der über so Fischblasen und Schweinsblasen Zeugs da geklärt wird. Ja, ich lerne ja auch immer von dir, man muss sich da so wirklich aktiv mit beschäftigen, damit man dann weiß, was man essen und trinken darf und was nicht. Apropos vegan, ich habe jetzt ganz vergessen, ich habe noch schöne, leckere, vegane Gummibärchen. Ja, gleich mal her damit. Aber erst gleich. Erst gleich, ja. Ich möchte ja niemandem hier das Schmatzen zumuten. Die schmecken extrem lecker, haben nur eine andere Konsistenz. Wie Sand, oder? Nee, man kann halt durchbeißen, die sind halt nicht so zäh. Okay. Also Gummibärchen ohne Gummi. Genau. Schmeckt nach Bärchen. Schmecken nach Saftbären. Wie in der freien Wildbahn. Ja, dann kommt denen schon ganz nah, ja. Haben wir denn noch Themen? Ach du, ich glaube, wir könnten da die ganze Nacht noch mitfüllen. Guck mal, ist das, wo wir gerade beim Beißen waren. Zähne von Napfschnecken sind das stärkste Material der Natur. Ganz lustig fand ich habe irgendwann letzte Woche gelesen, das stärkste Material der Natur ist Spinnenseide. Fand ich auch sehr logisch. Ne, so. Und heute lese ich, Zähnen der Napfschnecken sind das stärkste Material der Natur. Und zwar bestehen die aus oder haben die in ihren Bestandteilen irgendwie so eine Eisenlegierung drin, deren Molekülgröße genauso groß ist, dass die diese einzelnen Lücken komplett ausfüllen zwischen den einzelnen Calciumbestandteilen. Dadurch ist das wie so ein Verbundwerkstoff. Und die haben den großen Vorteil, egal wie groß die Fläche ist, er bleibt halt immer gleich stark. Ne, oftmals hast du ja, dass wenn die Fläche vergrößert wird, hast du oft so spröde Punkte da drinnen oder Materialschwankungen und so. Das ist da scheißegal. Die Viecher, die sind so stark. Die können da alles Mögliche und die sind irgendwie Millimeter groß sogar, diese Zähnchen. Und was ist denn so eine gewöhnliche Napfschnecke? Ich glaube mal keinen Salat. So ein Steak oder so. Ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt gerade so 100 Napfschnecken vor, die so ein Rind überfallen und mit Haut und Haaren dann irgendwie auftilgen. Sind Napfschnecken denn nicht vegan? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Bier trinken die bestimmt nicht. Nee, Bier trinken die wahrscheinlich. Und Wein auch nicht. Komm, dann müssen wir doch jetzt mal eben kurz nachrecherchieren. Englische Forscher haben festgestellt, die Napfschnecken gehören mit ihrem napfförmigen Haus, welcher den gesamten Körper überdeckt, nicht gerade zu den aufregendsten Tieren im Meer. Aha. Ah, ja, ich sehe schon okay, gerade. Ja, Meer. Sie saugen sich also im Brandungsbereich an Felsen fest und können damit also auch Steine essen. Mm. Der Steinbeißer. Ja, ja, das ist so ein schönes Mittagessen. Erstmal so einen schönen Granitfelsen. Ja, aber da ist er doch wieder, der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte. Ja, du weißt ja, so Autoren holen sich immer Inspiration aus der Natur. Ja, 42. 42 ist die Antwort auf alles. Keine Panik. Ich habe übrigens immer noch nicht das komplette Buch durchgeschafft. Also ich glaube, beim vierten Roman bin ich jetzt stecken geblieben, schon seit längerer Zeit. Ich kann mich nicht überwinden, den Rest zu lesen. Also das ist ja eine Trilogie in vier Teilen, wobei es ja eigentlich fünf Teile gibt. Ja. Ich habe das Buch mit den komplett fünf Teilen. Der vierte ist ja Macht's gut und danke für den Fisch. Kann sein. Meine ich zumindest. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Die heißen ja alle so komisch. Das Restaurant am Ende des Universums. Das ist Teil 2. Das ist Teil 2. Ja. Das dritte ist, glaube ich, Macht's gut und danke für den Fisch. Und dann wurde es aber auch schon sehr langatmig. Also das vierte war schon nicht mehr so. Das fünfte spielte ja auch schon gar nicht mehr mit. Ja, fünf habe ich gar nicht. Also ich bin mit Arthur Dent und Ford Prefect, und, das waren ja schon ganz andere. Also irgendwann ging es nicht mehr. Ist ja so crazy, dieses Buch, diese ganzen Geschichten, die sind so, ich beiß mir jedes Mal auf den Zeigefinger und denke, boah, wie kann man nur so blöd sein? Ja, so ein ewig nörgelnder Roboter wie Marvin. Ja, ja, ja, ja, dieser total depressive, ne? Oh Gott, das ist schrecklich. Und dann natürlich die beiden Hauptcharaktere da, die so jeglich gegen jeglichen menschlichen Verstand agieren und aber damit kommen sie halt immerhin noch in den Himmel. Ja, das ist total englischer Weltall, Humor. Ja. Ja, ja, ja. Also. Aber ich frage mich immer noch, wann kommt denn der Aufzug? Der Aufzug? Ja, ich frage mich auch. Ich denke mal, da werden wir noch ein paar Jährchen drauf warten müssen, bis die endlich diese ganzen kleinen Nanoröhrchen da so zusammenstricken können, dass sie da 36.000 Kilometer Bandlänge hinkriegen. Ja, du brauchst ja mehr, du brauchst ja, glaube ich, das Doppelte, ne? Damit du auf der anderen Seite ein Gegengewicht hast oder so. Nee, also ja, sagen wir mal so, Frank Schätzing hat das ja wunderbar in seinem schönen Buch Limit dann auch mal so in der Praxis dann beschrieben. Wenn du also einen Mondfahrstuhl haben möchtest, also was heißt Mondfahrstuhl, so einen Weltraumfahrstuhl haben möchtest, na, dann brauchst du ja quasi einen Punkt auf der Erde, wo du dann eine Art Seil befestigst und das Seil spannst du dann in Weltraum, wie auch immer. So, was ja bisher an der Tatsache scheitert, dass jedes bekannte Material unter seiner eigenen Last ab einer gewissen Länge einfach reißen würde. Genau, es fällt einfach. Also es gibt nichts im Moment außer ein Element im Endeffekt, was diese Kapazität schaffen würde. Graphen. Das sind Graphit-Nanoröhrchen. Graphen. Na? So, und die könnten es also schaffen, also man müsste dann quasi ein Seil spannen mit 36.000 Kilometer Länge und zwar in 36.000 Kilometer Entfernung von der Erde hättest du diesen, wie nennt sich das jetzt nochmal, also 36 Kilometer. Nein, 36.000, soweit ich weiß. Meter. Nee, also Satelliten sind ja nicht so hoch. Die sind so auf 36 Kilometer. 36.000 ja. Kilometer. Mm-mm. Doch. Das ist, ich glaube, dieser geostationäre Orbit. So, und das ist der Punkt, an dem, wenn du ein Kontergewicht installieren würdest, das Seil immer genau identisch an der gleichen Stelle auf der Erde bleiben würde. Na, muss ja gespannt bleiben. Und da könntest du dann einen Aufzug dran befestigen und der könnte dann dementsprechend einfach nur an dem Seil raufklettern und irgendwann auch wieder runterkommen. Und das ist natürlich eine coole Vorstellung, ne? Du brauchst keine Raketen mehr, kannst alles mit dem Fahrstuhl direkt in den Weltraum befördern. Ja, da gibt's ja noch so zwei, drei andere Sachen. Also, was ich nicht glaube, oder wovon ich ausgehe, was, einerseits muss dieser Aufzug mit Strom versorgt sein. Kannst ja nur mit Nuklearantrieb dann machen, weil du kannst ja nicht 36 Kilometer Kabel da hochlegen. Oder 36.000 Kilometer Kabel da hochlegen. Die würden ja unter ihrer eigenen Last auch zusammenbrechen. Die könntest du dann vielleicht an dem Graphen alle 5 Meter befestigen oder so, aber letztendlich müsste dann ja auch das Graphen das Gewicht. Die Idee ist ja im Endeffekt so, also du hast ja nur ein Problem, über diese Kabellänge, die in der Erdatmosphäre erstmal so ist, ne? Glaube ich, das ist, glaube ich, der ganz kritische Punkt, weil du ja auch durch die Atmosphäre und so weiter musst, was ja so viele, ich sag mal, Kräfteeinwirkungen da drauf. So, und die Idee war, glaube ich, jetzt aber nicht bei Frank Schätzing, sondern, ich sag mal, aus der ursprünglichen Idee, wo der es her hat, ich sag mal, die Aggregate von dem Fahrstuhl mit Solarenergie zu betreiben. Die Module sind wiederum an diesem Fahrstuhl befestigt. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, bei Schätzing ist es so, dass irgendwie auch ein Teil mit ein bisschen Raketen oder sowas. Ich weiß nicht, es ist lange her, da ich jetzt das Buch gelesen habe. Ich glaube, da hatten die so mehrere. Ja, da gibt es ja verschiedene Theorien, wie man. Naja, ist auch egal. Ich sag mal, wenn du das umweltfreundlich machen möchtest, dann musst du eben mal Solarpanel drauf machen mit Elektromotoren und dann musst du das irgendwie aus eigener Kraft da hochmarschieren können. Und wenn du einmal, ich sag mal, eine gewisse Höhe erreicht hast, dann bräuchtest du quasi sowieso noch einen Anschubser und dann kann das Ding die restlichen Kilometer sogar mit steigender Geschwindigkeit, also dann hast du ja diesen Space Shuttle Effekt oder Raketeneffekt, ne? So, es geht ja nur um diesen Bereich der Atmosphäre, den du ja überwinden musst. Aber halt Graphen, ne? Kannst du halt noch nicht so langkettig machen. Nee, also immer, glaube ich, nur so zwei Millimeter oder so. Millimeter und dann ist erstmal Schluss, weil sie da noch kein Fertigungsverfahren gefunden haben, was diese Längen ermöglicht. Aber du kannst ja Graphen ganz einfach selber herstellen. Wusstest du das denn? Ja, ich habe da letztens mal was gelesen. Ich habe es jetzt nur wieder vergessen. Aber da war ein ganz cooler Trick irgendwie, ne? Ganz, ganz, ganz simpel. Du brauchst so einen Multimixer, so wie ich den hier stehen habe für meine Smoothies. Halt Graphit aus Bleistiften und Spülmittel. Und durch dieses Spülmittel erzeugst du halt einen Film auf diesem Graphit und erzeugst so viel Reibung, das ist genau das, was du brauchst, um die Moleküle voneinander abzutrennen. Und damit kannst du also wirklich einzelne Graphen-Molekülschichten erzeugen. Ja. Einziges Problem ist, was man im Haushalt nicht machen kann, ist, das Spülmittel wieder von dem Graphit zu trennen. Und das anschließend dann so trocken zu kriegen, dass es pures, reines Graphen ist. Das kannst du im Haushalt nicht. Dafür brauchst du Zentrifugen, dafür brauchst du Temperatur. Und das. Aber du kannst halt schon mal für die Industrie vorarbeiten. Ja, du müsstest dann noch ein Verfahren entwickeln, wie du eben halt diese Kohlenstoff-Nanoröhrchen eben auf die Länge kriegst. Na, sky's the limit. Ja. Das ist eine Herausforderung. Mal 36.000 Kilometer, viel Spaß. Kannst du eine lange Strecke. Ja, ich bin aber mal gespannt. Also das ist ja das Lustige. Wir leben ja so in einer Zeit, wo quasi Fiktion aus der Vergangenheit Realität wird. Ne? Wo du sagen kannst, okay, da hast du vielleicht vor 10, 20 Jahren in einem Science-Fiction drüber gehört oder so. Ja, und bums, sind wir jetzt in einer Zeit, wo das heißt, nö, also wir machen uns schon ernsthafte Gedanken darüber, wie wir das ganze Thema wirtschaftlich auf die Kette kriegen. Ne? Und das ist schon sehr, sehr interessant alles zu verfolgen. Also wir reden quasi gar nicht mehr darüber, ob es möglich ist oder ob gewisse Sachen möglich sind, sondern nur wann wir endlich soweit sind. Ja, das fing ja im Grunde, sag ich mal, mit dem Communicator an, ne? Bei Star Trek. Und jetzt haben wir alle so ein Smartphone in der Hand. Ja, aber nicht mal. Und die sehen schon fast genauso aus. Ja. Guck mal, damals gab es doch diese ersten Klapp-Handys oder so. Ja, war doch Star Trek in Vollendung, ne? Ja, das war eigentlich umsonst, hatte dieses Motorola Razr so aussah wie das Ding. Also das hatte schon so ein Design aus Star Trek. Ja, und du merkst irgendwie so, die Zeit hat sich ja beschleunigt. Ich sag mal, damals in 50er, 60ern oder so hat man wirklich das noch als Science Fiction gesehen und irgendwie seit 80er, 90ern hat man irgendwie so gefühlt, hat die Wissenschaft gibt immer mehr Gas. Also, wo du gestern drüber redest, heißt es, ja, morgen schon quasi, ja, also gar kein Problem. Ist wenn nur, die Gelder in die richtigen Richtung fließen. Ja, sicher. Es ist nur eine Frage des Kapitals und eben halt eine wirtschaftliche Möglichkeit finden, sowas dann zu realisieren. Ja, solange wir das alle cool finden, ne? Ich meine, Klonen ist ja auch so eine Sache. Da hat man Jahrhunderte von geträumt, jetzt ist es technisch möglich, aber cool ist das halt auch immer noch nicht, wenn da so ein Klonschaf durch die Gegend rennt oder ein Klon-Christian. Und so ein Klon-Christian wird schon cool sein. Gentechnik ist ja auch so eins dieser Sachen. Ich bewerte zwei hier. Ich komme ja mit einem schon hier nicht klar. Ist schon klar. Jetzt aber, wenn man sich so gewisse Sachen mal vorstellt, die sind natürlich nicht so prickelnd. Also wo ist ja immer wieder diese Ethik, die dann noch direkt eine Rolle spielt. Ne? Du hast, ist man sich der Risiken denn auch im Voraus bewusst? Ein Wissenschaftler glaube ich nicht. Ein Wissenschaftler denkt da glaube ich völlig anders als jetzt ein Normalbürger, weil ein Wissenschaftler hat einen anderen Antrieb. Der möchte eben halt, der hat eine Problemlösung und der versucht eine Lösung für das Problem zu finden und macht sich jetzt in erster Linie erstmal keine Gedanken darüber, welche Konsequenzen denn diese Problemlösung, die er denn dann da findet, hätte. So, und ich sag mal, normale Personen, die befassen sich eben halt nur mit einer Lösung, die auf einmal da ist und sagen sich dann, ja, kannst aber eigentlich mehr schlimme Sachen machen mit statt als gute. Oder sehen eben halt es kritischer als der Wissenschaftler. Und ähnlich ist es eben halt auch in dem ganzen Atombereich, wenn du es jetzt schon gerade angesprochen hast. Ne? Wenn du mit einem Ingenieur sprichst, ist es was ganz anderes, als wenn du eben halt mit einem Aktivisten oder mit einer normalen Person sprichst, die vielleicht noch nicht mal was von der Technologie versteht an sich, die dahinter steckt, sondern einfach nur die Umsetzung dessen sieht. Ja, das hast du ja auch im Grunde bei Gentechnologie und bei Klontechnologie und so weiter auch. Also überall, wo neue Herausforderungen warten auch genauso gut neue Risiken. Nur ist halt, wenn man da so Werner von Braun und so hört, der sagt, hätte ich das mal nicht gemacht. Gut, hätte er das nicht gemacht, hätte das wahrscheinlich jemand anders gemacht. Du hast prinzipiell immer das Problem, dass du eine neue Technologie, ob biologisch oder technisch, immer auch für ein Waffensystem entwickeln kannst. Ja? Also du hast immer eine Grundlage geschaffen, auf der du, ich sag mal, militärisch oder so, dir irgendwie was ausdenken kannst, wie du das für einen schlechten Zweck nutzt. Ja, aber da kommen doch auch die meisten Forschungsgelder her. Ne? Ja, die Gelder kommen ja alle aus der militärischen Forschung oder ein Großteil der Gelder. Oder es, pass mal auf, gibt ja immer noch so drunter stehend so aus der Weltraumtechnik. Kennst du das? Ja, wie ne? Bei Teflon. Das Neueste aus der Weltraumtechnik. Ne? Ja, okay, hat man noch Tarnkappenbomber mit beschichtet. Dazu allererst schon vor ein paar Jahrzehnten. Ne? Hat auch gut funktioniert. Jetzt kannst du den Scheiß billig nachkaufen, weil die Patente jetzt ausgelaufen sind. Jetzt hast du in eine Pfanne, ne? Und nicht nur im Atombombenwerfenden Tarnkappenbomber. Ne? Nee, ist eben halt so. Ich sag mal, das ist auch eben halt das Problem, ich sag mal, dass du hast immer eine wissenschaftliche Komponente, dann hast du eine politische Komponente und eine gesellschaftliche Komponente. Ja, die ethische Komponente dabei, ja. Ne? So, und wenn du das mal genau anschaust, wie diese ganzen Sachen ineinander greifen und wie die Antriebe und die Gedanken von den einzelnen Parteien dazu sind, dann wirst du merken, du wirst die nie unter den Hut kriegen, egal welches Metier das jetzt betrifft. Ob es jetzt nur Gentechnik ist, ob es Atomwissenschaften oder sonst wie irgendwie sind. Ne? Da herrscht einfach so eine Diskrepanz, die du niemals irgendwie gelöst kriegst. Du hast auf der einen Seite immer wieder Leute, Forscher eben halt, die sehen, da gibt's eine Problemlösung, mit der ich mich beschäftigen möchte. Du hast eine Politik oder eine Wirtschaft dahinter stecken, die diese Erkenntnisse dann in irgendeiner Art und Weise nutzt oder politisch in irgendwie Rahmenbedingungen fasst. Und bei Politik ist eben halt immer das Problem, die da sitzen und entscheiden, haben garantiert keine Ahnung von dem, was so ein Ingenieur oder Wissenschaftler da auf die Beine gestellt hat. Einerseits das nicht, andererseits bezweifle ich, dass sie das Potenzial sehen, was diese Erfindung in den nächsten 10, 20, 50 Jahren für die Menschheit leisten kann. Und drittens sehe ich halt einfach auch, dass die bestimmten Interessengruppen zugrunde liegen. Je nachdem, welcher Partei sie da angehören oder wie auch immer, welcher Couleur sie da zugehören oder von welchem Lobbyisten sie da gerade geschmiert werden. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Fallen halt auch deren Urteile da aus. Ne, ob da Fördergelder fließen, ob Projekte realisiert werden können oder nicht. Und so ein Weltraumaufzug ist ja nun mal kein Pappenstiel. Das sind ja dann auch schon etliche Millionen, die da in so eine Planung und Realisierung einfließen müssen. Ja, da bist du schon im Milliardenbereich. Wollte ich gerade sagen, wenn das dann nicht schon Milliarden sind. Und das ist ja eine Ausgabe einerseits, die machst du nicht als Helmholtz-Gemeinschaft oder als Max-Planck-Gesellschaft. Fraunhofer. Die machst du musst du ja auch nennen. Die machst du auch nicht als Bundesrepublik Deutschland. Die machst du auch nicht als Europa, weil wenn du das Projekt machst, dann wirst du deine Station sehr, sehr äquatornah bauen wollen, um halt Kosten zu sparen, um halt die wirst du auf dem Äquator bauen müssen. Genau. Und da bleibt uns ja nur irgendwie französisch Guinea, weil da so in der Nähe freie liegt. Gewässer, schwimmende Plattform. Ja, gut, freie Gewässer in internationalen Gewässern, dann ist wieder die Frage, wer sichert das Ganze? Ein paar US-Kriegsschiffe daneben, dann passiert da nichts. Genau, ne? Wer sichert das Ganze? Hast du Limit gelesen? Nee. Ja? Also ich mag ja Frank Schätzing. Also bei ihm ist eben halt das Schöne, wenn er so eine Materie anfasst, dann befasst er sich ja ziemlich intensiv damit, recherchiert ziemlich gut und strickt da draußen eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt gar nicht mal so abwegig. Und bei Limit ist es eben halt so, dass dieser Aufzug ja im Endeffekt nur ein Puzzleteil von vielen ist, weil der ist ja nur deswegen in dem Moment da, weil, ich sag mal, die Nationen da versuchen, auf dem Mond Ressourcen, also in dem Fall H3, Wasserstoff 3, für eine Fusion, für Fusionsreaktoren abzubauen. Und da entsteht dann eben halt ein Wettlauf zwischen USA und China und na, den ganzen Krimskrams. Und die ganze Ölindustrie ist auf dem Planeten quasi zusammengebrochen. Und da entsteht dann eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, wie kann man denn jetzt sicherstellen, wenn man da so einen Weltraumaufzug baut, dass denn entweder die ganze Welt baut und die Chinesen und die Australier und die Amis und die Russen und Gott weiß wer alles da einzahlen und das Ding gehört jedem. Oder aber man sagt, okay, wir machen das halt in so einer Kooperation, ich sag mal Vereinigte Staaten und von mir aus, weil das ja so schön ist und sich über die letzten 60 Jahre ergeben hat, Europa dazu. Und wer sagt dann, dass dann nicht irgendwann der Chinese vor der Tür steht und sagt, so, jetzt sprengen wir hier mal ein paar Kreuzfahrtschiffe in die Luft und dann gehört das Ding uns. Du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder sind es nationalstaatliche Bestrebungen, also ein großes Land versucht, so ein Projekt durchzuziehen und auch nur aus dem Grund, um Vorteile, also den Weltraum für sich zu gewinnen, um wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Ja, steht jetzt eins irgendwo näher Amerika und in 10 Jahren steht eins in französisch Guyana und in nochmal 10 Jahren steht eins in China und dann haben wir 3 Weltraumaufzüge. Wenn die Technologie irgendwann mal da wäre, hättest du das. So. Du hast aber natürlich auch noch den anderen Weg, dass irgendwann ein Privatunternehmen auftaucht. Na, ich sag mal, mittlerweile ist es ja so, dass auch im Weltraum technischen Dingen jetzt die ersten Privatunternehmen Fuß fassen, die aus eigenen wirtschaftlichen Bestrebungen arbeiten. So, Gott, ich stelle mir gerade vor, die Firma, die Kampfroboter baut und Mobiltelefone baut, auch Weltraumaufzüge. Ja, ich sag mal, so abwegig ist es nicht. Wusstest du, dass es in Japan wirklich eine Firma namens Cyberdyne gibt? Und weißt du, was welchem Film ist das nochmal? Terminator. Das ist quasi diese Terminator entwickelt hat. Und weißt du, was die entwickeln? Exoskelette. Ne, Exoskelette, ehrlich. Musst du mal im Internet eingeben, da haben die so Dinger, die du anziehen kannst, um schwere Lasten oder so zu heben. So werden entwickeln die wohl irgendwie. Und also du gerade so in dem Bereich merkst eben halt, da ich sag mal, diese Ideen, die vor ein paar Jahrzehnten da waren, die werden aufgegriffen, die werden in die Realität umgesetzt, weil du sie mittlerweile technisch stemmen kannst. Und die Menschheit ist ja nun mal so, was du technisch machen kannst, wird auch umgesetzt. Es muss nur mittlerweile in wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen. Genau, muss ja man Geld bringen so können. Und ein Weltraumfahrstuhl wäre insofern jetzt gar nicht mal abwegig, weil du dir dadurch Rohstoffquellen sichern könntest. Ob es jetzt der Mond wäre, ob es Asteroiden wären. Also Raketen sind teuer. Du würdest eine wunderbare, einen wunderbaren Weg schaffen, um energiearm viel Tonnage quasi um in den Weltraum zu befördern. Wenn du einmal da bist, hast du ja relativ wenig Energieaufwand, um von da aus mit einem Space Shuttle oder so was Ähnliches, da sage ich jetzt mal, solche Aktionen zu starten. Also wenn dieser eine Sprung da ist, also das ist ja so eine Initialzündung, denke ich mal. Wenn du diese schwerste Hürde geschafft hast. Die Schwerkraft. Richtig. Danach hast du, glaube ich, 90% der Probleme aus der Welt geschaffen. Okay, klar, abgesehen von der... Wie viele Tonnen Wasserstoff gehen drauf, um allein die Raketen über diese Schwerkraftgrenze drüber hinweg zu heben? Ich weiß jetzt nicht, wie kommt ja immer auf die Tonnage der einzelnen Brennstufen der Raketen an. Da ist ja irgendwie 50% sind ja erstmal verloren innerhalb der ersten paar Kilometer. Ja, ja, und du hast natürlich das Problem, viel kannst du nicht recyceln oder so. Die Dinger fliegen irgendwie auf Erde, kannst du alles... versuchen einzusammeln oder auf dem Meeresgrund verrotten zu lassen. Das ist natürlich alles nicht befriedigend. Das ist unsicher. Die Dinger können dir jederzeit um die Ohren fliegen. Guck dir die Space Shuttles und so an. Die Dinger waren nie wirtschaftlich. Sie waren technisch auch nicht gerade sicher. Ja, schlussendlich fliegen die Dinger nicht mehr. Ne? Also die Rechnung muss im Endeffekt aufgehen. Ja, und da ist eben halt die Herausforderung, denke ich mal, da das Ding wird, denke ich mal, in irgendeiner Art und Weise vielleicht hinterstehen. Also wenn es heißt, es ist technisch machbar und es ist nur eine Frage der Zeit, dann sehe ich da auch nicht die Probleme, weil die wirtschaftlichen Hintergründe dahinter sind glasklar. Ich sag mal, wenn du einmal den Weg geschafft hast, kannst du damit richtig, richtig Geld machen. Weil in den nächsten Jahrzehnten werden die Rohstoffe definitiv weiter verknappen, sie werden verteuert. Du musst irgendwie dir überlegen, wie schaffst du neue Energieträger. Siedlungen im Weltall. Auch, also du musst natürlich noch das Problem der kosmischen Strahlung in den Griff kriegen. Ne? Also so eine Art Energieschild, keine Ahnung was. Also du kannst natürlich nicht immer 4 Meter dicke Bleiplatten da hoch transportieren. Also da ist der Fahrstuhl erstmal ganz schön lange zu Gange. Und so viel Blei hast du dann hinterher auch nicht. Aber das ist so die nächste Herausforderung. Ich denke mal, wenn du eine Möglichkeit gefunden hast, dich erstmal der Schwerkraft zu widersetzen, dann wirst du auch eine Möglichkeit finden, um die gefährliche Strahlung von dir zu halten. Zumindest im offenen Raum. Also wenn du jetzt einmal auf dem Mond bist und dich ein paar Meter in die Erde reinbuddelst, dann hast du kein Problem mehr. Oder du baust eine künstliche Atmosphäre auf. Ja? Ja, die Atmosphäre müsste nur so stark sein, um wiederum die Strahlung abzufiltern. Also das ist, weiß ich nicht, wie das da technisch jetzt möglich wäre. Aber das ist immer eine Ingenieursgeschichte. Also ich sag mal, vom jetzigen Standpunkt aus würden sie sich, denke ich mal, in den Erdboden einbuddeln. Ne? Also in den Mondboden. Ja, könntest da eine Fertigungsanlage aufbauen und so einen funkgesteuerten Wagen über die Oberfläche steuern, der irgendwas einsammelt oder abbaut, dürfte, denke ich mal, auch nicht das Problem sein. Ja, genauso auf dem Asteroiden oder so. Das ist ja schon mehrfach jetzt wirklich genannt worden, nach dem Motto, ja, können wir uns vorstellen, wenn man sich so einen Kometen einsammelt. Genau, dass man da so ein irgendwas hinschickt, was dann das Ding da aufbohrt und irgendwelche Gesteine abbaut, die immer halt wertvoll sind. Ja. Pluranium. Irgendwie sowas. Ja, ist ja lustig, wenn sie hinterher noch neue Legierungen oder sowas finden. Alter, soll ich dir mal sagen, wie spät wir haben? Ja, wir haben 20 nach 2. Ja, 2:22 haben wir gleich. Ja, schön. Der rauchige Geschmack verschwindet langsam. Du hast recht. Kommt der Käsekuchen durch? Nee, ich bin immer noch nicht bei Käsekuchen. Ja, dann warten wir ab. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da ist nichts vom Kuchen. Ja, sollen wir uns in 2 Wochen nochmal zusammensetzen? Ja, sehr gerne. Es sind ja noch so etliche Themen, über die man sprechen kann. Oh ja, also da gehen uns, glaube ich, die Themen überhaupt nicht aus. Wenn hier einer mitsprechen will oder wenn einer irgendwelche Themenvorschläge oder Fragen zu unserer Meinung hat, dann einfach her damit, ab in die Kommentare. Und dann werden wir beim nächsten Mal darüber auch sprechen. Ja, würde mich freuen. Ja, immer wieder gerne. Macht ja auch Spaß. Gut, dann würde ich sagen, Slauncher und... Ja, zum Wohl. Nochmal anstoßen, komm. Hau weg die Scheiße. Ah, nee, das ist zu viel. Das muss genossen werden. Wirklich klasse. Ich bin schon beim nächsten Mal auf den Kanadischen gespannt. So welche Bandbreite wir da so haben. Ich habe mir übrigens noch sagen lassen, japanischer Whisky soll der absolute Burner sein. Zumindest liegen die in den Tests immer ganz weit vorne, ja. Und in den Preisen auch. Ja, aber weißt du, dann holen die sich da die schönen Braumeister da, lassen die sich einfliegen und machen dann ihre eigene Note. Ich bin mal gespannt. Müssen wir mal gucken, wo wir sowas herkriegen. Internet. Ja, so ein gemein Getränkehandel hier um die Ecke, glaube ich nicht, ne? Doch, bei Trinkgut gibt es auch einen japanischen. Müssen wir mal gucken. Zwei Stück. Ja, zwei unterschiedliche. Ja. Was kostet die Welt? Ich glaube, da gibt es eh nur einen. Ja, dann okay, dann füllen wir den in eine andere Flasche um. Dann mischen wir den mit irischen. Oh, ja. Machen wir hier eigene Komposition. Genau. Ja, wo selbst die gemeine Napfschnecke dann die Augen verdreht. Und ins Kaffeenolbad flüchtet. Jo. In diesem Sinne werde ich jetzt mal die Firmware meiner Festplatte ärgern. Und das Ganze dann unkryptografiert ins Internet hochladen. Immer schön Steuerung Alt entfernen drücken. Beim PC. Genau. Control Alt Escape. Genau. Command Alt Escape beim Mac. Gut. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Dankeschön. Ich hab zu lang. Danke für Zuhören. Bis denn. Ciao. Ciao.